Herzlich willkommen zu den Ferngesprächen Nummer 6. Nummer 6 heißt, es ist der sechste Versuch, mit allen von euch irgendwie mal gesprochen zu haben. Also irgendwie mal zu hören, was ihr denn für Leute seid, was ihr denn so Besonderes könnt und was ihr denn so Besonderes macht. Die Ferngespräche sind eine Live-Sendung, das heißt, ihr ruft hier mehr oder weniger live an, tragt euch also beim halbautomatischen Einbeinigen ein. Das ist eine Webseite, da seid ihr eingeladen, euren Namen, euren Skype-Nickname zu hinterlassen und gegebenenfalls dazu zu schreiben, worüber ihr gerne berichten wollt. Denn es ist im Grunde gebe ich hier kein Thema vor, sondern es soll ausschließlich um die Dinge gehen, die ihr so im Kopf habt. Und ich stelle dann vielleicht die ein oder andere dumme oder kluge Frage und wir schweifen dann so ab, wie das eigentlich so unsere Art ist. Und den halbautomatischen Einbeinigen erreicht ihr am besten über das Blog zur Sendung. Das Blog zur Sendung heißt vrint.de, W-R-I-N-T.de. Das soll die Abkürzung, Akronym nennt man das, ne? Das soll das Akronym sein für Wer redet, ist nicht tot. Das habe ich bei Gottfried Benn geklaut. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich wäre besonders schlau oder sowas in der Richtung. Also in halbautomatischen Einbeinigen findet ihr da einen Hinweis darauf, wo der IRC-Chat läuft, findet ihr da auch. Und sonstige Hinweise, wie ihr in Kontakt treten könnt und was hinterlassen könnt, findet ihr da auch. Die Musik, die wir gerade hören, kommt, weil das werdet ihr sowieso dann wieder fragen, kommt von einem Mixtape. Dieses Mixtape heißt Aqua Lounge Nummer 5 und ist ein Mixtape, das der Ronsens gemacht hat. Das findet ihr dann auf seiner Webseite der Machtdose. Also machtdose.de wäre die Adresse, wo ihr dann möglicherweise die Aqua Lounge Mixtapes runterladen könnt. Ich dachte mir, ich spiele das einfach, ist freie Musik. Das heißt, ihr könnt es einfach mal laden, verbreiten, euch anhören und aufführen und sowas. Also, wir telefonieren über Skype. Ich arbeite noch daran, das irgendwie gangbar zu machen, dass wir auch über normale Telefonnummern miteinander sprechen können. Das ist nicht ganz so einfach, weil ich kann nur raus telefonieren. Möchte da keine Handys anrufen, weil das kann sich auf Dauer ja keiner leisten. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt und kein Skype habt oder kein Skype benutzen könnt oder wollt, seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, dem halbautomatischen Einbeinigen eine Festnetztelefonnummer dazulassen und ich würde dann versuchen, euch anzurufen. Bisher bin ich damit meistens gescheitert. Vielleicht klappt das ja irgendwie, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal. Wir üben ja noch. Wir stehen hier ja noch am Anfang unseres kleinen Medienimperiums, das im Wesentlichen aus den Wohnzimmern diverser Leute dieser Republik bespielt wird. Wir telefonieren einfach mal drauf los, wie es so unsere Art ist. Ich rufe mal den Sven an, der ist der Erste, nicht der Erste, der sich eingetragen hat, aber immerhin der Erste, den ich anrufe. Sven, bist du dran? Bin ich dran, ja. Das ist Hallo, ja Wahnsinn. Holgi. Da mache ich jetzt mal die Musik aus, warte mal. So. Ist die Musik bei dir jetzt auch aus? Jetzt ist bei mir aus, ja. Ah ja, fein. Das war ja immer das Problem die letzten Mal, dass ich irgendwie zu viel Musik gespielt habe. Ja, der N-1-Mix, nicht wahr? Der N-1-Mix, genau. Hallo Sven, woher kommst du? Ich komme aus Hamburg. Aus Hamburg? Und, was? Ja, Hamburg ist in der Nähe von Berlin, hat man ja gehört. Mhm. Ich bin aber jetzt im letzten Vierteljahr Richtung München gezogen, aus beruflichen Gründen. Also das wäre wahrscheinlich nochmal ein eigenes Thema, um sich zu unterhalten. Ja, weil also es sind ja so die großen wohlhabenden Städte, ne? Hamburg und München. Nicht? Ja, das kann man so sagen. Vor allen Dingen ziehen sie einem das Geld dann bei der Miete ganz kräftig aus der Tasche. Wo ist schlimmer? Ich würde sagen, München ist so jetzt im Vergleich erheblich schlimmer. Aber das liegt einfach daran, dass ich hier in Hamburg den Vorteil habe, noch eine Altbestandswohnung meiner Eltern zu bewohnen. Deswegen ist die Miete da entsprechend günstig. Mm. Also da will ich mich da nicht beschweren. Das war so während der Studienzeit natürlich auch ganz praktisch. Aber das ist auch schon lange vorbei. Nee, jetzt bin ich also beruflich auf dem Weg nach München. Und das gefällt mir da ganz gut. Das ist so, glaube ich, so die einzige in Deutschland vergleichbare Stadt, die es mit Hamburg aufnehmen kann. Du bist auf dem Weg nach München. Das heißt, du ziehst gerade um oder was und sitzt gerade zwischen Kartons. Ja, ich habe vor Ort in München schon so ein kleines 40 Quadratmeter Apartment, wenn es überhaupt so viel ist. Mit so einer 60 Quadratmeter Wohnung in Hamburg ein bisschen, ist blöd. Also das ist jetzt momentan noch so eine Zweibeinigkeit, von wegen Möbel stehen alle irgendwie noch in Hamburg. In München ist es erstmal möbliert gemietet und die Wohnungssuche in München ist, sagen wir mal, man kann da lange suchen, um was Passendes zu finden und dann zahlt man auch noch ein Schweinegeld dafür. Sucht man lange, um was Passendes, Günstiges zu finden oder sucht man überhaupt lange, um was zu finden? Ich persönlich suche lange, um überhaupt was Schönes zu finden. Der Punkt ist halt, ja, ich könnte es mir leisten, ein bisschen mehr Geld für die Wohnung auszugeben, weil ich dann nicht schlecht verdiene als Softwareentwickler. Aber ja, es soll halt auch passen dann. Es möge so irgendwie in der passenden Gegend sein, es möge nicht allzu weit weg ab schon für den öffentlichen Verkehrsmittel von der Arbeit sein, weil ich keine Lust habe, da stundenlang durch die Gegend zu reisen, um zur Arbeit zu kommen. Man macht einfach einen größeren Freizeitwert dann aus, wenn man dann schneller zu Hause ist und dann alternativ Dinge tun kann. Also von daher bin ich da schon ein bisschen räumlich eingegrenzt, was so die Auswahl an Wohnungsmöglichkeiten überhaupt angeht. Ja, das dauert halt so seine Zeit. Ich bin sicher, dass das irgendwann was Passendes zum schönen Preis mir vor die Füße fällt. Bis dahin muss ich es halt ein bisschen eingeschränkter übernehmen. Also, ich kenne mich in München ja überhaupt nicht aus, fällt mir da gerade wieder mal auf. Nee, du sollst da irgendwann noch hinreisen, verdammt. Ja, wir sind da eingeladen worden, ne? Aber ja, wo wohnt man denn da eigentlich? Also jetzt außer Maxvorstadt, das ist so das, was ich kenne. Also davon habe ich schon mal gehört. Ja, Maxvorstadt ist das, was eigentlich keiner kennt. Das ist so das Anhängsel von Schwabing. Das kennt keiner. Maxvorstadt? Keine Ahnung. Also Schwabing, aber Schwabing dachte ich immer, wäre so stinknormal. Aber Maxvorstadt ist doch irgendwie so das Tolle mit den Altbauten, dachte ich. Oh, nee, Schwabing ist auch schon nicht schlecht. Ah, also jedenfalls die entsprechenden Webseiten, die einen informieren, was man denn als Nicht-Münchner, wo man denn wohnen könnte, was dann wie, was wo ist, sagt dann immer so, Maxvorstadt ist so das, was eigentlich das Schwabing ist, von dem man immer spricht. Man kennt es halt noch nicht unter dem Begriff Maxvorstadt. Und Schwabing ist halt so das, was ein bisschen nördlich von sich anschließt. Und ja, da hat es auch schöne alte Bauwohnungen. Also auf jeden Fall. Aber es ist halt, ja, ist halt Schwabing. Da ist ein bisschen schickimicki, da sind die Mieten dann noch ein bisschen höher als so im restlichen München, würde ich mal behaupten. Aber es ist halt wie in jeder Großstadt so regional unterschiedlich von Wohnlage zu Wohnlage. Schwabing hat einen unschätzbaren Vorteil, dass es mehr oder weniger entlang des Englischen Garten liegt. Mhm. Und ja, da hat man eine wunderschöne Grünanlage parallel und da kann man schön mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Mit wie viel Euro pro Quadratmeter kalkuliert man da, wenn man da so? Ich weiß nur, als ich 11 bis 13. 11 bis 13. Ja. Yes. Oh wow. Ja, da. Ich weiß nur, als ich in Frankfurt gesucht habe, vor 3 Jahren war das da. Waren so 10 Euro, also 10 Euro war schon okay. Also wenn du unter 10 warst, war es echt günstig, aber 11 ja. bis 13 hätte ich jetzt nicht kalkuliert. Wow. Doch, doch. Ja, das ist so. Also klar, es gibt auch mal so Wohnungen, die bei 10, und vielleicht auch 9,99 noch sind. Mhm. Aber na, das ist natürlich auch immer im Verhältnis zu sehen, wo liegen die Wohnungen dann so total präsent an einer Hauptverkehrsstraße mit 4 Spuren und Tram noch dabei und sowas. Das macht dann vielleicht auch nicht so viel Spaß, so mit Fenstern nur nach vorne raus und ja, da kann man dann sicherlich ein bisschen günstiger wohnen, aber die Wohnqualität ist ja auch nicht so das Beste. Wie alt bist du? Ich bin 38. Ah ja, okay. Hm. Nee, also, weil irgendwie München, wenn man jung ist, findet man München scheiße, ist mir aufgefallen. Aha, ich kenne niemanden unter 30, der sagen will so, oh geil, München. Und alle über 30 sagen, oh geil, München. Das ist irgendwie ein ganz, ganz seltsames Phänomen. Darum dachte ich mal, gucken wir. Nee, also von daher, ja, mir gefällt es in München auf jeden Fall. Ja, man ist eben total schnell in Italien, das finde ich so cool. Ach Gott, wenn das jetzt nur das einzige Argument wäre. Ich finde das auch. Aber so. Es stimmt schon. Also was die Leute, die in Hamburg so rumrennen, das sind dann ja, weiß ich nicht, welche Nationalität ich sie zuordnen soll. Das sind halt so die ich gewohnt bin. Ich bin bislang immer nur in Hamburg aufgewachsen. Mhm. Und in München fällt es halt auf, dass da verhältnismäßig viele Italiener rumlaufen. Ja. Das muss mit der räumlichen Nähe zu tun haben. Ja, klar. Ne? Wenn ich ordentlich verdienen würde in München, das Erste, was ich machen würde, wäre mir ein Cabrio kaufen und irgendwie jeden freien Tag über einen Brenner irgendwie nach Sterzing oder Bozen oder Meran fahren und mich damit irgendwie geilen Lebensmitteln eindecken und solche Sachen machen. Wobei die Italiener verkaufen das wahrscheinlich in München sowieso, weil sie es nicht so weit haben. Ich habe ja hier in Berlin hast du ja immer so ein bisschen so einen Versorgungsengpass, hat man so das Gefühl. Ja, irgendwas ist ja immer. Ja, irgendwas ist immer, genau. Dafür wohnen wir billiger hier. Das habe ich auch schon gehört, ja. Hm. Kann man auch irgendwie ein bisschen neidisch sein. Ja, dafür verdienen wir halt nichts, ne? Also was weiß ich, das ist halt, ja. Der arme Osten. Ja, genau. Das macht sich dann schon bemerkbar. Also es ist zwar viel so Geheule dabei, diese Anti-Gentrification-Bewegung, die es da so gibt. Da ist eben echt viel Geheule darum, dass es keine großen Innenstadtwohnungen für 5 Euro den Quadratmeter mehr gibt, ne? Für 8, 9 Euro kriegst du sie trotzdem noch, aber die musst du halt auch erstmal verdienen. Und ich finde mal, das Beste beste Beispiel sind so Wachleute, die dann hier irgendwie 6,50 Euro die Stunde kriegen, wenn überhaupt. Und ich weiß nur, in Frankfurt hatten die fast 10 Euro, die Wachleute, die ich da kennengelernt habe. Naja, das regelt sich halt alles so ein bisschen dann ein, weil das ist ja auch für die Unternehmen schwierig, wenn das Personal so schlecht verdient, dass es sich nicht mal eine Wohnung in der Nähe leisten kann, dann kriegt man auch keine Leute ran. Das ist durchaus ein Problem. Ist halt die Frage, wie nah in der Nähe ist, oder? Also ich hatte Kollegen beim Hessischen Rundfunk unten. Gehen. Also in Frankfurt ist ja auch sehr teuer und ich hatte da Kollegen, die sind eine Stunde gependelt, irgendwie mit dem ICE von irgendwo so Limburg oder was das dann war. Da weiß ich ja nicht, ist das noch in der Nähe? Eine Stunde? Ich finde es eben viel. Stunde mit Öffis? Ja, das geht noch. Also in Hamburg wohne ich im Außenbezirk und von da aus in die Innenstadt zu fahren, ist halt mit Öffentlichen auch eine Dreiviertelstunde. Das ist schon, es ist okay. Mhm. Da ja auch die mobile Internetkommunikationsinfrastruktur ein bisschen ausgebaut wurde, auch im U-Bahn-Tunnel. Also man kann online sein, man kann ein bisschen die Mails checken und so weiter. Also man kann die Zeit sinnvoll verbringen. Es ist halt Zeit, die auf Dauer dann auch immer mal nervig ist, wenn man dann spät rauskommt, dann muss man auch irgendwie auf die Verbindung noch ein bisschen warten. Und das in Hamburg auch alles noch sehr, sehr human ist, also dass die Züge und Busse, die fahren hier alle schon ganz vernünftig. Ähnlich in Hamburg, in München auch halt. Und ich will halt einfach, das ist so meine Priorität, ich will halt einfach nicht lange zur Arbeit fahren, deswegen möge das alles ein bisschen in der Nähe sein. Ja, man möchte so zu Fuß gehen. Stunde. Ja, Fahrrad fahren. Also es ist tatsächlich so, dass ich mit dem Fahrrad 25 Minuten zur Arbeit brauche und mit öffentlichen Verkehrsmitteln so eine halbe Stunde, also 5 Minuten schon länger. Auch nur, wenn die Verbindung gut klappt. Da gibt es so eine U-Bahn und einen Bus, die sich nicht so super toll abstimmen, weil der Bus manchmal auch im Stau steckt und Verspätung hat und dann ist das so eine externe Firma in München, die da so eher so nach Gusto fährt als nach Fahrplan teilweise. Ja, aber sowieso, also so Busse, Busfahren in der Großstadt ist, glaube ich, immer, also wenn es nicht wirklich so explizite Spuren gibt wie in Berlin, dann ist das, glaube ich, immer irgendwie ein Glücksspiel. Ja, gut, das ist jetzt da raus nach Unterföhring, also von daher ist es eigentlich schon eher Randbezirk. Arbeitest aber auch du bei der Bavaria oder was? Arbeitest du bei der Bavaria? Nein, um Gottes Willen. Sein können, dass sie jetzt eigene Softwareentwickler haben. Nee. Unterföhring ist einigermaßen groß, da sind einige diverse Unternehmen. Ah ja. Was für Software entwickelst denn du? PHP und Webseiten. Also ich bin einer der Schuldigen für schlechte Webseiten. Obwohl ich gebe mein Bestes, also von daher. Was für Webseiten zum Beispiel? Zeig mal. Naja, also jetzt ganz konkret das Kundenportal der Firma, für die ich arbeite. Also, der Name hier ungenannt bleibt. Der Name ungenannt, okay, genau. Du hattest aus ganz anderen Gründen angerufen, die ich nicht mehr weiß, weil ich deinen Eintrag schon gelöscht habe. Ich habe es mir notiert, aber es ist keine Sorge. Ich kann es nochmal vorlesen. Es geht um das CCC-Camp 2011. Ah! Ja. Da warst du? Genau, da war ich. Ja, ich bin ja fast schon auf die Pelle gerückt. Echt? Als du da mit Tim im Studio gesessen hast. Welcher warst du? Ja, ich wollte mal so ein bisschen auch aus meiner Sicht so ein Zusammenfassungsresümee ziehen über das Camp, vielleicht auch über Camps allgemein. Und andere Leute vielleicht dazu animieren, sich das auch mal anzuschauen oder davon abzuschrecken, das weiß ich nicht. Es ist ja sowieso erst in 4 Jahren, bis dahin haben die das alle längst wieder vergessen. Obwohl ja, das Netz das speichert ja die Sendung, stimmt. Ja, das Internet vergisst ja nie. Vielleicht mal angefangen mit der Erzählung, wie ich eigentlich so zum Camp gekommen bin, weil ich bin vor 4 Jahren das erste Mal aufs Camp gegangen. Immer so mit dem Gedanken im Hinterkopf und von den Erzählungen von den vorherigen Camps, so, boah, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Also beziehungsweise die Erzählungen haben mir das suggeriert, dass das eigentlich eine super coole Sache wäre. Und es hat sich vor 4 Jahren halt in einem vollen Umfang bestätigt, dass das wirklich eine echt coole Sache ist. Also beziehungsweise es passt halt mir total in mein Weltbild hinein und in die Erwartungen, die ich damals hatte. Und von dieser Erfahrung bin ich dann sozusagen ein bisschen angefixt worden. Was für ein Weltbild muss man denn haben, um das Camp als passend zu betrachten? Schwierige Frage. Also ich glaube, man sollte schon so ein bisschen nerdmäßig drauf sein, weil viele Leute im Camp halt nerdmäßig drauf sind. Die haben, sie verteufeln sich so und verstricken sich so gerne in ihr Ding rein, gehen da so ganz bis zum finalen Ende durch und stecken da echt tief drin und haben auch sicherlich ein breites Fachwissen, aber dann teilweise so ein bisschen, dadurch so ein bisschen seltsam vielleicht drauf. Also empathiefreie Soziopathen, ne? Ja, so, weiß ja, ich also nicht. das Mindset haben, also ja, jedenfalls ich. Was ich halt so interessant finde da, also was ich so wirklich faszinierend finde an diesen Menschen, die da auf dem Camp sind, ist, das sind, also der Nerd hat ja sowieso so ein Empathieproblem in der Regel. Ich sag zwar empathiefreie Soziopathen und das ist eigentlich ein Grund, mit Menschen nichts zu tun haben zu wollen, zumindest für mich, aber gerade bei den Hackern, das sind empathiefreie Soziopathen, die dich trotzdem so sein lassen, wie du bist. Ganz genau. Und das ist eine der angenehmsten Welten, die ich mir nur vorstellen kann. Ja, ich habe auch bedauert wie nichts, dass ich dieses Jahr nicht gecampt habe, richtig, sondern ich hatte halt ein Hotelzimmer irgendwie drei Minuten im Auto entfernt. Ja, aber es ist dann doch nicht dasselbe. Also richtig. Ich hatte mit meiner Luftmatratze zu kämpfen dieses Jahr. Es war so eher sehr unbequem. Ich hätte mir da was etwas Bequemeres gewünscht, auch für meinen Rücken. Aber trotzdem zu sagen, ja, ich gehe irgendwie nebenan ins Hotel oder das ist halt dann doch nicht dasselbe. Also muss da schon wirklich total eintauchen. Und man kann da auch eintauchen. Und ja, wie gesagt, die Leute auf dem Camp, das sind also zu 99,999% echt alles ganz super Leute, die sind alle irgendwie gleichartig drauf. Das war halt vor 4 Jahren so mein Flash-Moment, wo ich sage, hey, hier ist alles super easy, jeder versteht sich, weil alle auf derselben Welle schwimmen und es ist ein super, super Gefühl gewesen. Ja, man mag da dann irgendwann nicht mehr weg, ne? Genau. Also selbst die Idioten, das kann man auch niemandem wirklich erklären, wie sich das anfühlt, weil selbst die Idioten sind gute Leute. Wo gibt's das sonst? Also es ist echt, wo du denkst, mein Gott, ist das ein Idiot, aber hey, lass uns ein Bier trinken. Das ist normalerweise, gehst du weg, wenn einer doof ist. Aber das ist so, ja, ist eine sehr, sehr angenehme Welt, eine sehr tolle Welt. Ja, ja, vor allem auch, weil ich denke, dass mit den Idioten, also klar, es gibt Leute, die sich irgendwie immer irgendwie so ein bisschen benehmen, dass man das so merkwürdig findet. Einfach sagen, ja, was ist das denn jetzt für ein Typ? Der passt überhaupt gar nicht rein, geh weg. Ja. Oder aber man kloppt sich da nicht. Also, genau. Weiß ich nicht. Es fällt einfach aus. Man kann sich auf einer intellektuellen hohen Ebene dann mit den Leuten auseinandersetzen und sagen, hey, ja, also das, was du da erzählst, das ist Schwachsinn, finde ich nicht, weil so und so. Die sind halt und auch alle schlau. Die sind alle, man kann, genau, bist, das sind lauter Leute, die sind schlau. Das gibt's eigentlich sonst gar nicht. Ja. So, egal, wo du hinkommst, nie sind alle schlau. Da sind alle schlau. Ja, ja. Also das ist, das ist jedes Mal wieder toll. Und der Kulturschock, der dann vor 4 Jahren passierte, war, nachdem ich das super tolle Camp besucht hatte, als ich dann das erste Mal auf den Chaos-Kongress gegangen bin in Berlin im Winter, das war eine komplett andere Umgebung. Ja, klar. Stimmung auch, einfach weil es in dem Kongresszentrum so alles deutlich kleiner ist, da sind viel mehr Leute gewesen, also auf Camp halt auch, waren so ja, 2000, im Kongress waren so 4000 rein, das geht im Kongress auf halt. Auf dem Camp waren nur übrigens 3500. Jetzt, ja, genau, also das war schon mal, das war schon echt eine fette Nummer jetzt, das ja. Camp. Ja, und das ist klar, der Kongress, der ist eben sehr konzentriert auf die Veranstaltungen. Na klar, und das da Camp, auf dem Camp ist eben die Vorträge, genau. Und im Camp geht's eigentlich ums Camp. Ja, ist total relaxed alles irgendwie und alle hängen rum und ja, ach ja, genau, gibt ja auch noch einen Vortrag. Das ist irgendwie nicht also die Haupt-, sondern die Nebensache. Also ehrlich, ich habe die Closing-Ceremony dann in persona mitgemacht. Alle anderen Vorträge gucke ich mir irgendwann hinten dahinter als Aufzeichnung an. Ich hatte mal bei Dan Kaminski nochmal als Streamer reingeschaut zwischendrin, aber auch nur so die zweite Hälfte mitgekriegt. War interessant. Also weiß ich, den Stream will ich auf jeden Fall nochmal als Aufzeichnung sehen. Und ansonsten, hat man da von 24 Stunden rund um die Uhr, kann man da irgendwie immer was angucken. Ja. Es gibt so wahnsinnig viele neue Dinge zu sehen, zu erleben, dazu zu lernen und das ist also... Ja, was auch ein sehr lustiger, also ein sehr lustiger Effekt ist, also ich kenne mich ja mit diesem ganzen Technikkrams überhaupt nicht aus. Ich weiß ja immer nicht, was ihr da alle macht. Ja. Und also ich laufe dann da so rum und guck blöd und alle sitzen irgendwie grimmig konzentriert vor ihrem Rechner oder löten irgendwas. Mhm. Und eigentlich traut man sich nicht, die anzusprechen. Aber wenn du dann trotzdem hingehst und sagst, was machst du denn da? Kommst du erstmal 3 Stunden nicht weg, weil dir erklärt wird, wie die Welt funktioniert. Ich finde es so abgefahren, ja. Ja. Was man übrigens machen kann, und das ist das, was ich machen werde, also wenn ich nicht total verarmen sollte dann irgendwie in 4 Jahren oder das Land verlassen habe oder so, oder im Knast sitze, also zelten werde ich da auch nicht, ne? Weil zelten ist nicht, ich bin alt, ich zelte nicht, ne? Da wachst du morgens auf und die Wäsche ist klamm und das Knie ist umso klammer und so, und da habe ich überhaupt keine Lust zu. Ich werde mir da einfach einen fetten Wohnwagen hinstellen lassen. Ja, das ist eine schöne Alternative, da ist ja auch Platz genug für. Das ist einfach, genau, du bist so ein Wohnwagenverleih und die für einen 50er fahren die Kisten da ja auch hin, und dann holst du dir einfach für die 4 Tage irgendwie so ein 15 Meter Ding oder so, stell mal da hin. Protzen. Genau, einfach mal auf die Kacke hauen. Haben Sie Fußbodenheizung? Ja. Gibt's ja. Habe ich neulich schon mal erzählt. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Ganz oben. genau. Mit entsprechend ausgestatteten Wohnmobilen. Und das ist also ein Typ, Christian Rickens heißt der besucht echt reiche Leute in Deutschland. Also nicht so die Reichen, die man so aus RTL 2 kennt, diese Neureichen, die sich gerne abfilmen lassen, sondern die Leute, die echt Geld haben. Und das höchstens ihresgleichen spüren lassen, aber niemals die Außenwelt. Mhm. Und da ist eben auch ein Wohnmobilbauer, die bauen irgendwie, ich glaube, 3 Monate an einem Wohnmobil. Und die Dinger sind dann in Reisebusgröße. Inklusive Fußbodenheizung eben, Marmorbad und so, ne? Und eine Garage, dass du zwischen den Achsen noch einen SLK parken kannst. Ja, mit so einem automatischen Einzug und sowas. Und die, und das finde ich mal richtig cool, deren Kunden haben so viel Understatement, also ja, wir wollen hier überhaupt keine Begehrlichkeiten wecken und so, bitte lackieren Sie uns dieses Wohnmobil wie einen Fake-Reisebus. Und dann hast du dann so Fake-Scheiben, weißt du, so getönte Scheiben irgendwie draußen draufgeklebt, wo du nicht durchgucken kannst, weil dahinter nichts ist, sondern eine Wand. Und dann eben so ein Fake-Namen, Schneidereitreisen Wuppertal oder so steht da drauf. Und das hätte wohl das hätte dann auch noch den angenehmen Nebeneffekt, schreibt da, dass man auf dem Busparkplatz vorm Eiffelturm kampieren könnte, ohne dass es einer merkt. Cool, ja, schönes Ding, das ist ein schönes Understatement, ja, auf jeden Fall. Kostet 1 Million so ein Teil. Oh. Das heißt, du musst 1 Million übrig haben, ne? Ah, das ist gerade schwierig bei mir noch. Ja, ich arbeite an meiner ersten Million da noch ein bisschen. Ich glaub, was hast du gemacht auf dem Camp? Hast du irgendwas präsentiert, gebaut, gedreht, ja, gehabt oder einfach nur rumgelungert? Ja, beim Radioaktiv. Ja, genau. Bei welchem? Also bei dem UKW-Funk, der da gefunkt hat, oder bei den Wahnsinnigen, die den Mond als Reflektor benutzt haben? Nee, dazu habe ich dann auch zu wenig Fachwissen. Das finde ich von der Ferne betrachtet immer sehr spannend, was da die anderen so machen. Nein, ich war einfach nur beim Radio, beim UKW und habe da ein bisschen Sendungen moderiert. Euch beim Senden zugeguckt. Das war auch mal sehr spannend, einfach so zu sehen, was dann so da ist, passiert. Es ist ja eigentlich so, passiert da nicht so viel. Es ist eine nette Unterhaltung, so wie wir uns jetzt auch unterhalten, nur halt mit dem zusätzlichen Bonus des Augenkontakts und der Tatsache, dass der Tim da dann diverse Dinge auf Abruf bereit aus seinem Laptop draufstehen hat und dass er ein bisschen besseres Setup wahrscheinlich aufgefahren hat als du noch. Aber ansonsten, ich fand es sehr spannend. Dem Publikum hat es ja scheinbar auch gefallen, wie man gehört hat. Und du hast aber jetzt nicht irgendwie mitgebaut und mitgelötet am Radio, sondern... So am Rande mit. Also ich war vor 2 Jahren halt auch auf dem Camp in Holland. Ja. Und da war halt das erste Mal das Projekt Radio. Und das hat mich dann so angeleuchtet, als es da bekannt wurde. Und dachte ich, okay, lass mal mitmachen. Und dieses Radio jetzt hier war ja sozusagen die Fortsetzung davon. Also ähnliche Leute haben da wieder ihr Equipment hingefahren, vornehmlich aus den Niederlanden. Und ich habe mich da ein bisschen beteiligt. So. Würde jetzt nicht sagen, dass ich so der Mega-Experte bin. Da fehlt mir so ein bisschen die praktische Erfahrung. Aber ich habe mal... Medienbetriebstechnik studiert. Das ist so in der ungefähren Location von Radio auch vorhanden. Medienbetriebstechnik ist dann aber schon da, wo die Telekom, das ist das, was, das sind die Leute, die die Telekom-Sendetürme bespielen, oder? Nee. Das ist eigentlich schon so Video-Audio-Technik, auch Theater, Betrieb, so ein bisschen ein breites, eingelegtes Studium gewesen, was so damals seinerzeit so mein zweites Interessengebiet war, neben Computerei. Und ich habe dann noch mal ein bisschen gearbeitet beim Internetfernsehsender, der dann irgendwann in der Dotcom-Blase pleite gegangen ist. Und dann habe ich mir gesagt, das ist hier beim Fernsehen, auch wenn es nur so ein kleiner Internetfernsehsender war, aber es ist dann doch schon recht relativ stressig, was so an Überstunden anfällt. Und lass doch mal den Computer wieder hervorholen und gucken, was da geht. Gibt es den kleinen Internetfernsehsender noch? Nee, der ist tot und Twitter. Die sind alle hops gegangen, oder? Gibt es überhaupt irgendeinen, der da überlebt hat? Also diese ganzen, das gab doch irgendwie, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die alle hießen. Das war zu einer Zeit. Watch Berlin gab es mal, dann was gab es denn noch? Möglich, aber das war alles dann vorher, also noch also irgendwie so in den 2000, 2001 war ich. Also richtig, richtig früh. Da, als es auf den Partys noch Schnaps gab. Ja, das war auch so in Kooperation mit der Deutschen Telekom, also was heißt Kooperation, aber will da jetzt nicht das enger verbandeln, als es vielleicht tatsächlich war, so die Sachen sind alle schon lange her. Aber die Telekom hat den Internetfernsehsender halt als Argument genommen, dass man jetzt mal DSL haben möchte. Und das war DSL in der Qualitätsstufe 300 Kilobit. Ja, also das, was man sagt heute, wenn man das überhaupt auf dem Land kriegt, dann ist man wahnsinnig glücklich. Ansonsten ist das alles super viel schneller. Also wir hatten dann irgendwie so ein 300 Kilobit, also ich weiß nicht, 700er DSL war das, glaube ich, ein 300 Kilobit Stream gesendet und noch ein 56K Stream für die Modem-Leute, die Video sehen wollten und Audio. Also es war so Internetfernsehen, so ganz, ganz, ganz, ganz, ganz am Anfang, so wirklich noch Briefmarkenkino. Das ist eigentlich völliger Wahnsinn, das fühlt sich so weit weg an und man war dabei. Ja. Ich denke auch immer wieder so, ja, wie du sagst, ja, so da ein 300er Anschluss oder ein 700, DSL 700, das war damals, ja, wie du sagst, das höchste der Gefühle. Die Welt, ne? Ja. Da kann sich heute keiner mehr vorstellen. Ich meine, heute schreie ich mein iPhone an, wenn ich unterwegs so langsames Netz habe. Ja. Wahnsinn. Also das ist, da hat sich die Technik... Schon damals war das auch nur Real-Video, ne? Damals ist nichts anderes gestreamt als Real. Oh, ich weiß nicht. Nee, war QuickTime, gab es auch noch, ne? Echt, WMV? WMV gab es, glaube ich, auch schon. Ich weiß es aber nicht genau. Meine Real haben wir, glaube ich, nicht verwendet damals. Also bist du damals in ein Loch gefallen, als die New Economy implodiert ist? Ja, mehrfach sogar. Nachdem der Internetfernsehsender dann pleite war, war dann ja eine Internetagentur, die dann meine Programmierdienste in Anspruch nahm, als nächste Station. Und die ging dann auch pleite. Ja. Dann hatte ich mir aber offensichtlich einen relativ guten Ruf erarbeitet und es wurde dann mehr oder weniger direkt eine Empfehlung ausgesprochen in die nächste Richtung. Also ich konnte dann, nicht ganz nahtlos, aber zumindest mehr oder weniger anschlussmäßig dann gleich an der nächsten Firma starten, die dann auch nach einem Jahr pleite war und dann aber nochmal einen Durchstartversuch mit so einer weiteren GmbH, die sie noch in petto hatten, gestartet haben. Und das war insgesamt nach vier Jahresabschnitten endete das jedes Mal dann mit einer Insolvenz. Und da muss ich sagen, Insolvenzen sind so mit das Härteste, was man in seinem Berufsleben durchmachen kann. Ja. Weil man hat zwar irgendwie noch da zu sein, aber man weiß, dass die gesamte Arbeit einfach überhaupt keinen Sinn mehr hat. Weil ja, und wenn du Pech hast, kriegst du noch nicht mal dein Geld, ne? Ja, gut, das geht nun, als Festangestellter hat man natürlich so ein bisschen da den Schutz des Arbeitsamtes, dass einem dann so ein bisschen das Insolvenzausfallgeld dann zahlt. Ja, aber dazu muss die Firma auch Insolvenz anmelden. Und das ist einer Freundin von mir eben passiert, dass die haben eine Insolvenzverschleppung hingelegt, aber über Monate hinweg. Ja. So dass irgendwann dann die haben irgendwann mal keine Krankenversicherung gezahlt, woraufhin dann die Krankenversicherung, also die Sozialversicherer dürfen das ja, die dürfen ja Insolvenz anmelden, fremd. Und die haben das dann wohl ausgelöst und die haben monatelang kein Geld gekriegt. Also da ist einfach mal eine komplette Firma am Stock gegangen. Ja. Ja. Und dann hat man dann auch halt irgendwie nur für die letzten drei Monate kein Geld, gibt es dann Insolvenzausfallgeld und ja, den Rest kann man dann sich in die Haare schmieren. Ekelhaft. Und für freiberufliche Mitarbeiter, das ist natürlich beim Fernsehen jetzt auch nicht so ungewöhnlich, ist natürlich nochmal doppelt eklig, weil die warten halt auch auf ihr Geld und die warten bis an Sankt Nimmerlein. Ja. Also, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Mach mal weiter. Ja, mach mit deinem Faden. Wir waren beim Camp, genau. Ja, genau. Was fandst du am beeindruckendsten? Ich glaube, die Ankündigung, dass es ein Hackerspace-Programm geben soll, war ein sehr, sehr, sehr mutiger Schritt, würde ich behaupten. Also das war ja die Keynote, die da von Nick Farr und Konsorten verlesen wurde. Ja, aber... Ja, gut, also sag mal so, es ist natürlich jetzt nicht großartig beeindruckend von wegen, ja, Hacker in Space. Das ist so, als ob da jemand sagt so, hey, wir gehen jetzt alle ein Eis essen. Ja, so von der Qualität ungefähr. Also, ich meine, es ist schon... Organisationsgrad ist es ja auch. Ein hehres Ziel natürlich, aber das ist, hast du das echt ernst genommen? Ich habe gedacht, okay, das ist jetzt auch nur, also das machen die. Naja, nicht. Also man muss das andererseits, wahrscheinlich machen die das einfach. Weil die sind ja alle so bekloppt. Nö, wir machen das jetzt. Nee, also überleg mal, es ist ja angekündigt im Prinzip, Schritt 1, ein Internet-Kommunikationsnetz per Satellit im All zu installieren, um der Internet-Zensur ein Schnippchen zu schlagen. So. Und den Schritt, den halte ich für durchaus realistisch. Vielleicht ist er nicht in 4 Jahren abgeschlossen, wie das sich mal so gewünscht wurde jetzt. Mhm. Aber es ist absolut im Bereich des Machbaren. Fehlt im Prinzip nur ja, so ein paar Bausteine, die man hat. Also wie man Satelliten ins All kriegt, das ist bekannt. Da fliegen Raketen, die haben offensichtlich auch regelmäßig noch ein bisschen Nutzlast frei, die man dann für ein gewisses Geld aber relativ günstig kaufen kann. Mhm. Also man könnte da ein bisschen Beipacklast dazufügen. Braucht es also nur einen passenden Satelliten. Naja, gut. Ja, es ist im Grunde ist eine Frage des Geldes. Sind Hacker ja nicht schlecht, hat man gesehen im Camp. Also von daher... Und was dann natürlich noch die Frage ist, wie kommuniziert das Teil? Das ist natürlich mit einer gewissen Entfernung dann ein bisschen latenzmäßig, also TCP/IP da drauf zu fahren, ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber wahrscheinlich erstmal die offensichtlichste. Ja, mal gucken, was da passiert. Also ich halte das für einen durchaus machbaren Schritt. Ja, eigentlich hängt es eben wirklich am Geld, ne? Also im Grunde brauchst du nur eine Geldfrage. Und wenn es dann mal irgendwann so weit ist, dass man sagen kann, okay, hier ist unser Ding, was wir gerne hochschießen würden, wir brauchen jetzt einfach nochmal 50.000 Dollar dafür oder 100.000, da finden sich dann eben auch 1.000 Bekloppte, wo jeder einen Huni gibt. Ne? Ja, klar. Also ich wäre einer von denen. Ja, dann kriegst du deinen Namen dann auch irgendwie auf die goldplatinierte Umhüllung des Satelliten eingraviert. Scheißegal, so. Brauche ich gar nicht, will ich gar nicht. Ich finde das schon cool genug, überhaupt dabei gewesen zu sein. Also das reicht ja, dass ich weiß, dass ich dabei war. Überleg mal, die Funkamateure, die haben in der Tat schon Satelliten im All gehabt und schon seit langen, langen Jahren. So, und wenn die Funkamateure das hinkriegen zu irgendwelchen Spielzwecken, also die Funkamateure sind ja offiziell... Die machen ja keine kommerziellen Dienste und Kommunikation, sondern das ist ja alles eher so zu Testzwecken. Also, sag mal, wenn ich denen sage, dass die da so ein bisschen Funkspielzeug machen, dann ist das eigentlich so mit Intention auf das, was die so dürfen. Ne? Außer im Krisenfall natürlich dann ganz wichtige Kommunikationswege wiederherstellen und so weiter. Aber Moment, die Amateurfunker. Wenn die ein Satellit ins All kriegen, dann kriegen das Hacker auch. Beziehungsweise die beiden Communities müssten einfach nur sich zusammentun und sagen, das ist das Know-how ausgetauscht wird. So, da sind die Funkamateure ganz bestimmt auch an vorderster Front zu sagen, hey, hier, Internet im All, warum nicht? Mögen die sich denn eigentlich, die Funkamateure und die Hacker? Ich glaube schon. Ah. Also wir hatten von den Hamm-Radio-Leuten, die da ja auch in ihr Village auf dem Camp hatten, so ein paar da, die dann erstmal unseren UKW-Sender heil und ordentlich eingestellt haben. Weil diese UKW-Sender war halt so mit DIP-Schaltern versehen und die Codierungsfunktion dieser DIP-Schalter, also das musste offensichtlich irgendwas mit Frequenz zu tun haben. Und die erste Schätzung ist wahrscheinlich so ein BCD-kodierter DIP-Schalter. Also wenn du da eine binäre 9 einstellst, ist das die 9er, 10er Stelle für 90 MHz und dann noch eine 2 dahinter. Die Annahme war falsch, also wir haben zuerst mal auf der total falschen Frequenz gesendet, ich glaube so 106,8 oder was weiß ich. Und dann kamen dann die Funkamateure hin, wir hatten entsprechende Messgeräte dabei, auch die Frequenz, die ausgepustet wurde, dann entsprechend messen konnten, haben dann so durch Versuch und Irrtum an dieser DIP-Schalterleiste rumgestellt und dann am Ende die gewünschten 92,6 MHz eingestellt. Am Ende kamen dann die Bullen, ne? Was machen Sie da? Also, Ich habe keine Ahnung, es war auch so gerüchteweise der Bericht, dass irgendwie auf 92,5 ein ganz offizieller Sender sendete, also nur so irgendwie 0,1 MHz entfernt. Das war auch ein bisschen eng. Das ist ein bisschen eng, ne? Ja, genau. Der Sender ist halt auch nicht besonders trennscharf und hat also eine entsprechende Bandbreite, da pustet erstmal wild durch die Gegend. Also es ist dann so, naja, Gott, die 10 Watt. Also, Wir sind beim Radio rumgegangen, wo dann der Empfang überall so möglich war. Und es hat das Camp ganz gut abgedeckt und so ein bisschen rein nach Finofurt hat es dann auch gereicht. Also nicht ganz bis zum Supermarkt, aber so ein bisschen die Straße lang. Echt? Irgendwer meinte, man hätte das da im Real hören können. Das weiß ich nicht. Vielleicht haben die auch einen Stream eingeschaltet. Da sind die Berichte durchaus dann unterschiedlich. Ich habe nur gehört, dass es irgendwie so bis zur Kreuzung gereicht hat, aber vielleicht, ja, weiß ich nicht. Wer da gemessen hat. Eben. So eine riesige Antennenanlage reingeschleppt. Mal gucken, ob sie auch geht, knirisch. Okay. Keine Ahnung. Was für Satelliten? Funkamateure haben Satelliten im All? Das höre ich gerade zum ersten Mal. Was für Satelliten haben die im All? Kommunikationssatelliten halt. Ja, aber wie, keine Details verraten. Also die allwissende Müllhalde wird dir da wahrscheinlich mehr Informationen geben. Ja, nee, ich will, dass sich ein Funkamateur meldet und mir das erklärt und erzählt. Also dazu machen wir diese Sendung ja. Allwissende Müllhalde. Nachschlagen kann jeder. Erzählen ist ja auch schöner. Eben. Also das finde ich ja sehr faszinierend. Also das ist dann tatsächlich so Payload, was sie dann da reinhauen und ja, keine Ahnung, irgendwie Ariane schickt da so 2 kommerzielle Satelliten ins All und hat noch 10 Kilo frei, dann kannst du da so einen 10 Kilo Satelliten reintun, dann zahlst du da irgendwie 1000 oder 20 und dann geht da 10 Kilo Satelliten mit ins All. Das ist ja geil. Das ist so der Mechanismus. Und da ja regelmäßig überall auf der Welt Raketen abgeschossen werden für alle möglichen Satelliten, das ist ja ein einträgliches und ein kommerzielles Geschäft geworden, dann hat man regelmäßig so Lasten, die man nochmal so mit dabei haben könnte. Ja, durchaus auch mit Absicht. Also das muss wohl tatsächlich, die Last muss ausgereizt werden, oder habe ich das Gefühl, nach den Erzählungen, die ich gehört habe, einfach so, dass da die Balance stimmt oder dass da irgendwie so als Ballast das noch mitkommt. Ansonsten würde man wahrscheinlich Steine hochschießen. Also. Ja, sie wären ja blöd, wenn sie es nicht ausreizen würden, weil... Ja, klar. Ne? Das kostet dann extra Geld für diejenigen, die an Bord sind schon mal. Also das ist ja cool. Ich meine, da muss man ja wirklich nur Kohle zusammensammeln. Und im Prinzip schon. Also das ganze Raketenbauen etc., das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kiste. Ja, da sind ja auch Leute am Forschen, wie das effizienter gemacht werden kann, als du gerade ausrechnen mit den Standardraketen. Aber ich sag mal, im Prinzip könnte man ohne auskommen. Wenn es darum geht, nur Satelliten ins All zu schießen, das ist ein gelöstes Problem. Warum machen wir das dann nicht? Ja, genau, so in 4 Jahren, ja. Da geht einiges. Das ist der Punkt, das ist der Step, der wahrscheinlich in der Keynote am allerleichtesten zu erreichen wäre. So und alles Weitere, so von wegen in 23 Jahren dann den ersten Hacker auf den Mond bringen und den auch sicher wieder zur Erde zurück, das ist eher utopisch. Also ich sag mal da zu Lebenserhaltungssystemen etc. pp. In Raumschiffen, das... ist mal eine ganz andere Kiste. Aber beispielsweise eine Mondsonde, einen unbenannten Roboter, halte ich auch für durchaus möglich. Da ist ja auch ein Village gewesen, die Part-Time-Scientists, die da schon ein entsprechendes Mondgefährt abgebastelt haben. Beiläufig da rumstand, irgendwie, als wäre es so aus dem Fischertechnik-Baukasten. So, wir basteln mal was. War das funktioniert eigentlich? Oder war das nur ein Modell? Ich glaube nicht so richtig. Also das war irgendwie, es sah so ein bisschen aus, als ob es irgendwie so ein Dummy war, so ein Plastikdummy. Ja. Also entweder sind wir da alle ganz wunderbar gehackt worden mit der Aufmachung dieses Plastikdummy und wir denken jetzt alle, boah, was die da alles schon haben. Oder die sind tatsächlich so weit, da ein entsprechendes Mondgefährt zu konstruieren. Also die Gespräche, die ich mit denen geführt hatte, ich bin natürlich auch vorbeigerannt und habe mal geguckt, die hörten sich eigentlich so dann an, dass die zumindest wissen, von was sie reden. Mhm. Also es macht einen konsistenten Eindruck, aber die Probleme von Raumfahrzeugen angeht oder von Mondfahrzeugen ist halt, da ist keine Atmosphäre, also man muss sich ganz andere Ideen entwickeln, um Dinge zu kühlen. Ne, CPUs werden ja warm, wissen wir. Ja. Es fehlt halt die Luft, um die Wärme dann auch wegzupusten. Aha. Ja, ja klar. Geht nicht. Ja? Musst du also den entsprechend große Kühlkörper. Du musst Kühlkörper, ja irgendwas haben, was ableitet, was das ableitet, ja klar. Du musst die Wärme halt wegstrahlen, so Infrarotstrahlung, dann ist die auch weg. Aber das geht halt nicht so schön. Ne? Und was auch ein Problem ist im All, ist halt die radioaktive Strahlung, also die Sonnen-Solarstrahlung, also die ja, alle möglichen harten Strahlen, und die also einfach die Hardware kaputt machen. Und da ja gut, aber das kann man doch abschirmen, oder? Ja, gut. Obwohl Abschirmung ist auch wieder Gewicht. Abschirmung, ne? Ist wieder Gewicht, und Gewicht ist irgendwie teuer hochzukriegen. Und also die Taktik, die da gefahren wird, ist, dass man so einen zentralen Chip wirklich dick einpackt und vor der Strahlung gut schützt. Und dass der dann so andere Chips um sich herum hat, die dann aber ungeschützt sind und im Prinzip redundant sind, so. Also, dass der zentrale Chip dann prüft, ob die anderen Chips alle noch ordnungsgemäß funktionieren. Mhm. Da dann auch gerne vielleicht so zwei parallel, dass dann man das Messergebnis oder das Rechenergebnis dann mal so kontrollieren kann. Ist das gleich oder wenn nicht, dann ne, merkt man es halt. Und ja, wenn da irgendwelche Chips dann Schäden haben, weil irgendwelche Teile dann tatsächlich zerschossen sind von der Strahlung, dass da Speicherzellen kaputt sind und nicht mehr den Wert nicht erhalten oder so, dann ist man halt mit den FPGAs, die da verbaut sind, das sind so universelle CPU-programmierbare Bausteine, dann kann man die halt umkonfigurieren, dass dann ein anderer FPGA die eigentliche Aufgabe übernimmt oder unwesentliche Aufgaben dann erstmal weggemacht werden, dass man dann irgendwie nur noch die zentralen Aufgaben ausführen kann. Also da ist man so ein bisschen flexibel. Das ist ja dann fast wie Nervensystem, oder? Oh, hoppla, Verbindung so, kaputt, na, gehen wir außen rum. Das ist ein schönes Bild, ja, das würde es so ungefähr beschreiben, würde ich meinen. Ja. Geil. Also die sind da schon, ja, ganz weit vorne, würde ich meinen. Also von daher, die Menschen auf den Mond zu bringen, ist eher eine echt schwierige Sache, aber alles andere, Technik hochzuschießen, wo das Risiko auch deutlich geringer ist, wenn es kaputt geht, na gut, dann geht es halt kaputt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass einen Menschen hochzubringen, ist, glaube ich, gar nicht mehr so sehr das Problem, oder den auch zurückzuholen dürfte wohl eher das Problem sein, denke ich mal. Gut, ja, ein Hitzeschild. Ja, eben, diese ganze Scheiße. Ja, auch, ne? das braucht es halt auch. Also darum, das ist eigentlich sollte man sagen, ja, pass mal auf, wir machen Mond, vergessen wir mal, wir fahren direkt zum Mars. Weil da findest du genug Leute, die sagen, okay, ja, ich, auch wenn es nicht sicher ist, dass ich zurück kann, ich fliege trotzdem hin. Ja. Also ich zum Beispiel würde das machen. Also, alleine stell dir mal vor, ja, und wenn es das Letzte ist, was du tust, aber du stirbst auf einem anderen Planeten, Alter. Wie cool ist das bitte, oder? Ja, also das ist auch eine Sache, wo die NASA ein bisschen nur das Problem hat, ja, wen schicken wir eigentlich zum Mars? Ja, nehmt mich. Auch gerne hin, ne? Ja, nehmt Holgi. Das musst du noch ein bisschen abspecken, glaube ich. Sonst, ja, ne? Scheiße. Die könnten ja zwei Tims hinschicken statt einen Holgi. Ja, aber was haben sie von zwei Tims, wenn sie die auch nicht zurückkriegen? Ja, stimmt. Weißt du? Nee, Tim soll hier auch gefälligst bleiben. Da haben die echt ein Problem mit, ne? Anstatt einfach ein Himmelfahrtskommando draus zu machen, aber da trauen sie sich nicht. Nee, das ist, glaube ich, moralisch verwerflich, zu sagen, hier, Leute, tschüss, kommt nicht wieder. Ja, es ist auch deren Entscheidung. Also, das wäre ja meine Entscheidung. Ich würde ja sagen, ja, okay, ist ein Deal, mache ich, lasse ich mich drauf ein. Und dann ist die NASA doch raus. Na, ich weiß nicht. Ist nicht so. Super. Bist du mit dem Flugzeug eigentlich geflogen auf dem Camp? Nee, das habe ich mir dann doch nicht gegeben. Also nicht, dass ich dem Flugzeug misstraut hätte, aber so 45 Euro für so einen 20 Minuten Umflug, das ist dann noch ein bisschen ein zu sehr ein temporäres Ereignis, dass ich das gerechtfertigt fände. Also andere Leute sind geflogen, die fanden das echt super. Ja. So. Und die Videos hat man ja online. Eben. Ich hatte auch die ganze Zeit überlegt, ob ich das mal machen soll. Aber ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich das mal machen soll. Und ein Kumpel von mir meinte halt, ja, dann habe ich den gefragt, kommst du mit? Und er meinte, nee, die Maschine kenne ich noch von früher vom Fallschirmspringen. Und ich bin ja so ein Sicherheitsfanatiker, also ich würde da nicht einsteigen. Und alleine schon Fallschirmspringen, Sicherheitsfanatiker finde ich ja schon echt diskrepant. Und dann aber noch das Flugzeug, aus dem er selbst gesprungen ist, da habe ich dann auch gedacht, okay, nee, dann will ich jetzt doch auch nicht mehr fliegen. Wobei er das dann hinterher relativiert hat und meinte, dass der würde ihm einfach viel zu tief übers Camp fliegen, sodass er überhaupt nichts abfangen kann, wenn er dann mal irgendwie eine Windböe abkriegt oder so. Ja. Aber weiß der Geier. Naja, hat ein bisschen genervt mit dem Lärm da. Vor allem, wenn man im Radio im Zelt sitzt und Aufnahmen machen möchte. Aber na gut. So ist es halt. Ja. Haben wir noch Themen? Also von mir erstmal nicht. Hol doch einen neuesten Anrufer rein. Dann hole ich erstmal, warte mal, wer war denn der, den ich da, den anderen, genau, das müssen wir mal hier, das war nämlich der Fabian. damit, warte mal, welcher Knopf war das jetzt? Scheiße, ich will das nicht. Der andere Knopf. Ja, warte mal, da muss ich jetzt hier. Ich hätte das gerne, weißt du, ich hätte gerne so eine coole hybride Telefonanlage, wie wir im Radio auch haben. So, also Telefonhybrid nennt man die Technik. Ja, ja. Das dockt dann an ISDN an und so. Sowas hätte ich gerne, was einfach sich einfach bedient. Also wo ich nicht jedes Mal wieder überlegen muss, was ich mache. Hallo Fabian. Aha, hallo. Hi. Fabian. Der Fabian, du bist in China auch, ne? Richtig, ja. Das ist, wieso rufen hier ständig Leute aus China an? Das ist doch irgendwie seltsam. Tja, das ist die neue Metropole der Welt. Ja, da ist was dran. Wahrscheinlich ja, Heimweh. Ich hatte es neulich schon gewundert, als der andere Kollege, als ich das über so einen Podcast gehört habe, da habe ich mir gedacht, ja, ist irgendwie genau meine Story, was der da eigentlich erzählt, weil mir geht es 1:1 wie ihm. Ich mache jetzt zwar ein anderes Business, aber quasi sonst alles komplett gleich so erfahren wie er. Das heißt, wir brauchen gar nicht großartig miteinander zu quatschen, sondern verweisen auf die letzte Sendung? Nein, ganz so ist es nicht. Es gibt ja schon, ich habe ja schon auch andere Sachen erlebt als er, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, in einem anderen Geschäftsfeld bin. Und ich habe jetzt auch ganz frische Erfahrungen jetzt noch von Hongkong und Shanghai von den letzten beiden Wochen. Also ich bin gerade gestern erst aus Hongkong zurückgekommen und das ist schon nochmal eine andere Ecke. Zurück wohin? Also Hongkong im Vergleich zu Peking, muss ich sagen. Nein, ich meine zurück wohin? Das heißt, du wohnst in Peking? Genau, ich wohne in Peking, richtig. Ja, und was ist der Unterschied zu Hongkong? Hongkong ist extrem westlich. Also das war mir von vornherein bewusst, klar, weil es ja früher mal Kolonie war von den Engländern, aber ich hatte so immer den Eindruck, die Leute sprechen dort erstmal lieber Englisch als irgendwie Chinesisch und sie kommen sich auch alle ein bisschen als was Besseres vor. Also die tragen die Nase etwas höher und sind sich ihrer Weltoffenheit und ihrer Westlichkeit durchaus bewusst. Haben die denn eigentlich darunter zu leiden, dass sie jetzt wieder zu China gehören? Also habe ich gar nichts gespürt, weil es ist ja so, dass die 97 oder 98 offiziell zurückgegeben wurden und dann hat angeblich ja die chinesische Regierung gesagt, wir lassen euch erstmal 50 Jahre mehr oder weniger so weiter dümpeln, wie ihr bisher gedümpelt seid, also ohne dass sie da irgendwelche Reglementierungen hatten. Also zum Beispiel, wenn man von China, Mainland, wo jetzt quasi alles, was nicht Hongkong erstmal ist, dazugehört, nach Hongkong reist, dann muss man auch durch die Immigration durch, bei der Einreise bzw. bei der Ausreise. Also es verhält sich alles, als ob du in ein Ausland reist. Das heißt, der normale Chinese kommt da auch gar nicht hin? Doch, der kommt da schon hin. Aber er muss dann halt auch sich mit seinem Reisepass da wieder registrieren und so weiter und so fort. Was halt, wie gesagt, wo ich jetzt letzte Woche in Shanghai war, da ist es halt ein bisschen entspannter. Da muss ich da nicht großartig durch Immigration durch. Und da gibt es dann so ähnlich wie in den USA so Zettel, die du dann ausfüllen musst und sowas. Das fällt halt weg, wenn du nach Shanghai oder Guangzhou oder sonst wohin reist, von Peking aus. Aber nach Hongkong ist es schon noch anders. Also es hat schon noch diesen Sonderstatus. Es ist auch zum Beispiel, wenn Chinesen, ich war mit einem Kollegen in Taiwan, das ist für mich als Deutscher nach Taiwan zu reisen kein Problem, weil ich einen deutschen Reisepass habe, aber er braucht für Taiwan ein Visum. Weil, ein Visum? Aber ja, ist denn nicht, ist denn den, okay, Visum ist, denn ist vielleicht ein bisschen der falsche Ausdruck, er braucht sowas Ähnliches wie ein Visum, obwohl Taiwan eigentlich für alle Chinesen von Mainland China zu China gehört. Naja, gehört das tatsächlich für alle Chinesen zu China oder ist das eher so die offizielle Parteilinie und die Chinesen nehmen das durchaus als ein anderes Land wahr? Also ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten und als ich dann gesagt habe, ja komm, also für mich ist Taiwan ein eigenständiges Land und nicht China, da hatte ich eine harte Diskussion entfacht und habe dann händeringend probiert, da möglichst schnell wieder rauszukommen, weil ich habe eigentlich keine Lust, hier in irgendwelche politischen Grundsatzdiskussionen verwickelt zu werden. Aha. Aber das ist schon so, dass sehr viele Chinesen sagen, das ist China, das gehört ganz oft, ganz klar zu uns. Erheben die dann auch den Anspruch, dass Taiwan sich gefälligst wieder einzugliedern hat? Ganz so extrem wurde es nicht geäußert, aber den Eindruck habe ich dann schon irgendwie so vermittelt gekriegt, ja. Irritierend. Kann ich also da mal auf so reinschauen? Jederzeit, solange ich dich noch nicht rausgeschmissen habe, kannst du hier auch reinquatschen. Das kannst du dann gleich anschließend machen. Die Frage wäre, hat China eigentlich sowas wie Reisefreiheit? Weil ich habe so ein bisschen das Bild von dem Kalten Krieg noch im Auge und Mauerschützen. DDR hat sich ja alles, hat sich ja alles jetzt gewandelt, bekanntlichermaßen, aber bei China hat man sowas eigentlich nicht gehört. Deswegen meinst du Reisefreiheit? Vorstellung, für die Chinesen, können die da so rein oder raus aus dem Land, wie sie wollen, oder ist das alles ein bisschen reglementierter und umgekehrt, kann man selbst nach China rein oder raus, wie man lustig ist? Wahrscheinlich also, nicht so wie in Europa von Land zu Land hüpfen, ne? Es ist erstmal so, wenn du nach China auch allein nur in Urlaub willst als Nicht-Chinese, dann brauchst du erstmal ein Visum, ein Touristenvisum, und du brauchst sowas wie ein Invitation Letter, also sprich, wo du offiziell eingeladen wirst. Wenn du eine Urlaubsreise zum Beispiel nach China machst, macht das Reisebüro alles für dich. Da kriegst du gar nicht viel mit. Aber wenn du zum Beispiel für Business rüber willst, dann musst du von dem Geschäftspartner, den du aufsuchst, und wenn der innerhalb der gleichen Firma sitzt, müssen die aber so ein Einladungsschreiben an dich schicken, und dann musst du erstmal eine Reisepasskopie dahin e-mailen und einen Fragebogen ausfüllen, wo dann genau steht, wie du heißt, wo du dich aufhalten wirst, wer deine Geschäftspartner sind. Also das ist dann schon noch alles sehr, sehr, sag ich mal, überwacht. Mhm. Haben die im Land Freizügigkeit? Ja, das schon. Also okay. Da gibt es keinerlei Reglementierung, was dann eher wieder ein Problem wird. Das nennt sich Hukou, das ist sowas wie eine Bürgerschaft. Also sprich, wenn du in Hamburg geboren wirst, dann hast du halt deine Hamburger Bürgerschaft, und wenn du dann in die Stadt Berlin ziehst, dann kriegst du erstmal nicht so einfach die Bürgerschaft von dort. Und es ist dann auch schwieriger, zum Beispiel, wenn Wohnungen sehr begehrt sind, dann werden die auch erstmal an die Leute vergeben, die aus dieser Stadt kommen und diese Bürgerschaft haben. Also sprich, ein Berliner mit Berliner Bürgerschaft bekommt dann bevorzugt eine Wohnung, weil man will auch nicht, dass dann so eine große Landflucht einsetzt, wie ja immer mehr passiert, dass die Leute in die Städte ziehen. Und da versucht man halt erstmal die Leute, die dort eigentlich schon wohnen, zu versorgen, bevor man jetzt wieder 50 andere mit reinlässt. Das ist aber doch eigentlich eine sehr gute Idee, um die Landflucht einzudämmen. Ist ja gar nicht schlecht. Das ist ja klar, du kannst dich prinzipiell niederlassen, wo du willst, aber du musst damit rechnen, dass die Leute, die schon da sind, dir bevorzugt werden. Eigentlich gar nicht übel. Ja, aber... Also besser als es zu verbieten. Also, ne? Ja, aber wenn du dann trotzdem schon ein paar Jahre in der Stadt wohnst und kriegst dann trotzdem nicht diese Bürgerschaft, ist das dann halt auch wieder ein bisschen nachteilig. Zum Beispiel, wenn du dann ein Visum ausgestellt haben musst oder wenn es um die Schulbildung deiner Kinder geht, die darfst du dann in der Regel nur auf öffentliche Schulen schicken, wo du die Bürgerschaft davon hast. Sprich, wenn eine Familie jetzt seit 10 Jahren in Peking lebt und jetzt einen Sohn oder eine Tochter hat, dann darf und die Familie oder halt ja hat eine Bürgerschaft aber in Shanghai, dann darf dieses Kind nur erstmal eine öffentliche Schule in Shanghai besuchen, außer sie schicken es auf eine Privatschule, was halt mit extrem hohen Kosten verbunden ist. Es gibt dann also auch keinen Automatismus, der dafür sorgt, dass man irgendwann die Bürgerschaft, das weiß ich, du wohnst seit 3 Jahren hier oder du hast 3 Jahre lang Steuern bezahlt, damit bürgern wir dich also ein. Sowas gibt's nicht? Muss man das beantragen oder wie geht das? Also wie es genau funktioniert, weiß ich nicht, aber es geht definitiv nicht automatisch und es geht auch nicht unbedingt einfach. Und das Thema Schule ist jetzt nur ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel halt irgendwie ein Visum oder was weiß ich beantragen musst, dann musst du auch wieder zurück in diese Stadt erstmal gehen, auf die, wo du die Bürgerschaft hast, und kannst dort auf diesen Ämtern das alles beantragen. Das kannst du dann auch nicht irgendwie per Post hinschicken oder so. Da musst du dann da persönlich antanzen. Hier, Sekunde mal eben, der Sven will nach Hause. Sven, vielen Dank fürs Mitspielen. Ja, danke schön, hat mich sehr gefreut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss. So, jetzt ist er weg. Jo. Und ich habe wieder mal den Faden verloren. Ach so, genau, du sagtest, du warst in Taiwan, in Hongkong, in Shanghai. Wie reist man eigentlich in China? Was ist da das bevorzugte Verkehrsmittel? Also lange Distanzen ganz klar Flugzeug, oder wenn du dir das nicht leisten kannst, fährst du mit dem Zug. Also wir hatten das Problem, wir wollten nach Shanghai und da wurde der Flug aber gestrichen wegen diesem Taifun, der angeblich da so gerade vorbeigezogen ist. Und da sind wir dann mit dem Schnellzug gefahren, mit dieser neuen Bullet Train zwischen Peking und Shanghai, braucht die 4,5 bis 5 Stunden. Die Distanz, also ich habe keine Ahnung, was das für eine Distanz ist. Wie viele Kilometer sind das? Das sind mal eben 1300 Kilometer. Oha, das ist schnell. Der hält dann aber auch nicht an zwischendurch, oder? Also es gibt drei Varianten mit drei Geschwindigkeiten, die dann natürlich preislich gestaffelt sind. Wir hatten jetzt die mittlere Variante mit 5,5 Stunden und wir haben, glaube ich, 5-mal angehalten. Und der schnellste ist dann nochmal so eine Dreiviertelstunde schneller und der hält dann quasi nur am Anfang, fährt er los und am Ende hält er an und das war's. Bist du schon mal mit dem Transrapid gefahren? Mit dem Maglev noch nicht, nee. Maglev heißt den das Ding? Gibt's ja nur, genau, hier heißt der Maglev, den gibt es nur in Shanghai. Hatte ich noch nicht die Gelegenheit, aber mit dem Zug, mit dem Bullet Train, muss ich sagen, das ist sehr angenehm, weil man merkt halt, dass die Strecke komplett neu ist, der fährt super ruhig, fährt aber auch wirklich dann durchgehend seine 300 km/h zwischen den Stops. Und wir hatten dann zufällig auch noch dieses Modell, was sich dem ICE 3 komplett ähnelt, also vom Interieur und vom Exterieur ist es ja quasi ein 1:1 Abbild. Gut, die Sitze waren vielleicht ein bisschen anders, aber sonst wirklich alles deutsche Technik. Geklaute deutsche Technik oder offiziell erworbene deutsche Technik? Naja, offiziell erworben. Da sind die Chinesen ganz clever, gerade was die Zugtechniken anbetrifft. Also die haben, wie gesagt, drei verschiedene Modelle. Es gibt angeblich irgendwo auch einen TGV, der in China fährt. Und die bereisen mehr oder weniger so die ganze Welt und gucken, wo ist die beste Technik dafür, die wir dann bei uns implementieren können. Hm. Was führt dich nach China? Mein Beruf. Also ich arbeite für einen Autohersteller und bin da im Bereich Telematiksysteme tätig. Und da ging es halt hier für uns darum, erstmal gewisses. Wir haben hier so ein sogenanntes Testhaus, wo wir halt verschiedene Sachen abdecken, aber da ging es einfach noch darum, einen gewissen Schwerpunktbereich noch hier aufzubauen, was dann meine Aufgabe ist. Telematik, das ist so Navi und so Zeugs, ne? Oder was ist das? Genau, so Navi und so Zeug trifft es ganz gut. Ja. Also ja, und so ein Mitrückkanal und all solche Sachen. Genau, genau. Woran arbeitet ihr denn da? Gibt es da eigentlich denn mal so coole neue Entwicklungen in Zukunft? Weil ich habe so das Gefühl, dass gerade im Automobilbau nichts Neues passiert ist seit ungefähr 15 Jahren. Das Einzige, was dann mal ist, ist, dass sie statt Zündschlüssel einen Knopf einbauen und das dann als Innovation bezeichnen. Ja, also was das Problem erstmal der Autoindustrie ist, wir haben halt extrem lange Produktzyklen. So ein Smartphone, wenn du das entwickelst, oder so ein Computer, den schmeißt du nach 2 Jahren vielleicht wieder weg, und so ein Auto, das hat erstmal einen Lifecycle von 7 bis 10 Jahren und dann musst du noch die Teile entsprechend lange vorhalten und so weiter. Das ist die eine Problematik. Aber was es zum Beispiel Neues gibt, jetzt auch gerade im Bereich Telematik, ist Internet im Auto, das kommt immer mehr. Also wir von unserem Hersteller haben das jetzt quasi in 2 Modellen für Europa gerade eingeführt. Und da wird auch zukünftig sehr viel kommen. Was ich ganz Witziges heute mitgekriegt habe, ich arbeite ja, also mein Lebensunterhalt verdiene ich ja zum Teil beim Videotext. Mhm. Und was wir jetzt machen ist, da gab's vor ein paar Jahren schon mal so einen Prototypen, der dann nicht weiterverfolgt wurde, und jetzt ist es wieder da, Videotext ins Auto zu streamen. Weil unsere Meldungen extrem kurz sind und ausschließlich aus Text bestehen, sodass du dir den dann von deinem Bordcomputer vorlesen lassen kannst. Das sind also immer deine aktuellen Nachrichten, die du dir vorlesen lassen. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Da schraube ich gerade dran rum, das irgendwie gangbar zu machen. Ah, okay. Wie gesagt, wir werden das mit Internet quasi lösen. Also, dass wir dann halt einen Internetdienst haben, der uns die News zur Verfügung stellt. Das gibt es auch schon in Europa quasi jetzt in den Modellen. Ja, wir satteln auf DAB auf. Also da ist einfach, da ist genug Bandbreite, dass wir irgendwie das bisschen Text übertragen kriegen. Ja, klar. Ja, und das ist dann, glaube ich, auch etwas stabiler. Ich weiß gar nicht, ist es stabiler als Internet? Wahrscheinlich, ne? Ja, wobei die DAB-Abdeckung halt auch so eine Sache ist. Stimmt. Erstens mal in Deutschland halte ich persönlich DAB immer noch für so ein Nischenprodukt. Zum Beispiel die Engländer, die nutzen das ja extrem stark, aber in Deutschland ist es so, naja. Ja, Sie haben gerade wieder einen Versuch gestartet, ne? Heißt jetzt DAB Plus. Ich weiß gar nicht, warum es Plus heißt. Ich weiß gar nicht, seit dem 1. August ist es jetzt überhaupt erstmal in Betrieb. Das war eine relative Enttäuschung, weil, also ich habe so ein DAB-Gerät hier. Hab dann gedacht, okay, hey, cool, DAB geht wieder. Weil als ich das erste Mal da reingeguckt habe vor ein paar Jahren, konntest du eben in Deutschland das komplette BBC-Programm empfangen und lauter solche Sachen. Also echt Zeug, was man auch haben will. Und dann war am 1.8. hieß dann, ja, jetzt geht DAB, geht jetzt wieder. Dann habe ich es eingeschaltet. Da war dann drin Deutschlandfunk, Deutschlandradio, also alle Sender, die ich auf UKW auch höre. Der lokale RBB war noch nicht drin, die sind jetzt seit gestern, glaube ich, oder heute dabei, und dann noch so ein paar Privatdudler, die ich im Leben nicht hören wollen würde, wo ich mich dann auch frage, so, ja, wo ist denn jetzt der Mehrwert, der es rechtfertigt, dass sich die Leute irgendwie für 50 € Minimum neue Geräte kaufen, ne? Aber vielleicht kommt ja ein bisschen mehr. Also was eben cool wäre, wenn man dann bundesweit alle Sender empfangen könnte, das fände ich ganz geil. Und dann würde sich das glaube ich durchsetzen. Das ist richtig, dass du dann nicht nur die Ensembles dann hast, wo du halt nicht gerade aufhältst, sondern wirklich das komplett so à la quasi Internet, wo ich dann halt von jedem Punkt der Welt aus im Prinzip jede Internetradiostation anwählen kann. Ja. Ja, und das will man halt eigentlich, weil das ist auch die direkte Konkurrenz. Also weil das Gerät, was ich habe, das macht eben DAB, DAB Plus, UKW und WLAN. So. Und es ist jetzt fast jedes Mal so, dass ich dann irgendwie mal in drei Sender reinhöre und dann denke, ja, nee, dann mache ich doch wieder SOMA-FM an. Ja. Also da ist irgendwie echt noch Nachbesserungsbedarf. Wo würdest du denn am liebsten leben da unten, wenn du so viel rumkommst? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gefällt mir eigentlich am besten in Peking. Der Vergleich, weiß ich ganz klar, der hinkt auch sehr stark, weil hier verbringe ich die meiste Zeit. Ich war jetzt in Taiwan 4 Tage, in Hongkong 4 Tage, in Shanghai waren es auch nur 4 Tage, in Taipei waren es auch nur 4 Tage. Also da kannst du sicherlich nicht so in das Leben reingucken, wie ich es jetzt bisher hier konnte. Aber das, was ich bisher gesehen habe, muss ich sagen, da ist Peking schon der beste Kompromiss. Und seit wann bist du da unten? Seit Februar diesen Jahres. Also ach, das geht ja noch. Genau ein halbes Jahr. Es geht nur ein halbes Jahr. Nee, du bist seit einem halben Jahr. Ich bin jetzt, ein halbes Jahr hier unten, aber mein Vertrag, der ist erstmal für 2 Jahre angesetzt und danach, ja, muss ich sagen, ob ich länger möchte. Danach muss es noch genug Arbeit hier für mich geben, aber die Arbeit, die wird es geben, das kann ich dir jetzt schon sagen. Und momentan wäre ich auch durchaus bereit zu verlängern. Wie ist das denn nochmal? Also so unter Kollegen, bleiben die meisten da oder gehen die meisten wieder nach Hause? Das ist teils, teils. Also viele machen so generell so einen Auslandsaufenthalt, machen das 1-2 Mal und dann gehen sie wieder zurück, weil sie sich dadurch einen Karrieresprung erstmal erhoffen. Es gibt aber auch andere. Ich habe jetzt aktuell einen Kollegen, der war 3 Jahre in den USA, war jetzt 2,5 Jahre hier in China und geht jetzt im September wieder in die USA. Also es gibt Kollegen, die quasi einmal als Expat irgendwo anfangen und dann immer Expat sind. Und es ist halt so, dass die Firma, das ist halt so eine Internetregelung bei uns, die sagt halt nur eine gewisse Zeit lang, bietet sie dir diese Expat-Möglichkeit an, weil das ist für die Firma halt auch recht teuer. Zum Beispiel, du kriegst jetzt hier Support für Wohnungen, du kriegst Support für andere Sachen. Und das wollen die natürlich nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zahlen. Naja, aber wenn die doch sowieso Leute vor Ort brauchen, dann ist es doch letztlich egal, wem sie es zahlen, oder? Ja, nee, das ist nicht egal, weil für mich zahlen sie eine Wohnung. Und wenn ich vor Ort angestellt bin, ich als Deutscher, dann kriege ich etwas mehr oder ja, ich kriege deutlich mehr als ein Chinese, weil man ja sagt, okay, der kommt aus Deutschland, hat einen anderen Bildungshintergrund und so weiter und so fort. Aber dann fallen trotzdem sehr viele Benefits weg, zum Beispiel alleine schon eine Wohnung, die man mir zahlt oder ich habe jetzt einen extrem guten Krankenversicherungsschutz. Das wird nachher auch anders gehandhabt werden, wenn ich hier lokal bin oder lokal angestellt wäre. Ich kriege jetzt Unterstützung mit der Steuererklärung, weil ich ja einen Teil des Gehaltes in Deutschland beziehen muss. Und deswegen arbeiten wir dann mit so einem Steuerunternehmen zusammen, die dann die Steuererklärung macht. Und so verschiedene Sachen fallen dann halt einfach weg. Bist du Ich habe freiwillig Poly. nach China gegangen oder hat man dich, also wolltest du das oder war es ein Angebot, das du nicht ablehnen konntest? Also ursprünglich war es so, mein Abteilungsleiter wusste, dass ich mich für einen Auslandsaufenthalt interessiere. Und er hatte mir einen Aufenthalt in der Nähe von New York angeboten, also so eine halbe Stunde von New York weg. Da war ich dann auch schon mehrmals vorher auf Geschäftsreise und er war eigentlich immer der Meinung, dass ich da sofort Ja sage, aber ich hatte mir das auch schon länger überlegt und habe ihm dann eigentlich gesagt, so, der Job reizt mich halt dann doch nicht so, weil ich wäre mehr oder weniger nur der Herr Meier wäre durch den Herrn Müller ersetzt worden, so ganz platt ausgedrückt quasi. Ich hätte nichts Neues machen müssen, ich hätte nur einfach eine Arbeit weiterführen müssen. Und habe zu ihm gesagt, wissen Sie, das reizt mich dann irgendwie nicht so richtig, weil der kulturell ist es jetzt auch keine große Herausforderung, weil so extrem verschieden sind die Amis jetzt von uns auch nicht. Sprachlich ist es auch keine große Herausforderung, weil ich durch meinen Beruf sowieso auf Englisch angewiesen bin. Dann fiel ihm erstmal ein bisschen die Lade runter und dann meinte er, ja, er wirft jetzt mal so eine ganz spontane Idee in den Raum, wie wäre es denn mit China? Und da habe ich erstmal pauschal abgelehnt, weil ich hatte auch immer noch so das Bild im Kopf, ja, die Chinesen total dreckig und essen nur Insekten und ganz abstruse Sachen Und und fahren das geht einfach gar den nicht. ganzen Tag Hunde fressend mit dem Fahrrad fahren. Ja, genau. Ja. Und habe mir das dann aber irgendwie, ging mir die ganze Sache doch nicht aus dem Kopf. Und je mehr ich es mir überlegt habe, desto interessanter schien es dann eigentlich, weil ich habe ihn dann auch mal gefragt, was denn die Aufgabe dort wäre. Und ja, da kristallisierte sich halt raus, dass ich wesentlich mehr Gestaltungsfreiheiten hier habe. Ich kann halt hier schon sehr stark lenken, in welche Bahnen es geht und von mir aus einfach auch beeinflussen, wo ich Schwerpunkte setze, was in den USA nicht der Fall gewesen wäre. Und es geht hier gerade darum, auch Kontakte mit anderen Firmen aufzubauen und solche Geschichten. Und dann dachte ich mir, okay, das ist das eine, das beruflich ist es sehr reizvoll und dann halt kulturell auch nochmal was ganz anderes. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, ich will einmal vorher auf jeden Fall auf Business Trip dahin und mir das anschauen, auch nicht nur 3, 4 Tage, sondern ich war dann insgesamt 10 bis 12 Tage hier vor Ort. Und das hat mir eigentlich nach 2, 3 Tagen so gut gefallen, dass mir für mich dann klar war, dass ich das machen möchte. Ja. Und dann hat es noch Was? ein ganzes halbes Jahr gedauert, bis ich dann hierher kam, weil dann gehen halt verschiedene Prozesse los, firmenintern und Hast dann du eigentlich, Wohnungen ich wollte gerade suchen sagen, und so Wohnung weiter. abmelden, Telefon abmelden, so Sachen muss man ja auch machen, oder? Oder bist du noch in Genau. Deutschland gemeldet und einfach auf Dauerurlaub? Ich habe meinen Wohnsitz jetzt einfach bei meinen Eltern aus verschiedenen praktischen Gründen angemeldet. Da bin ich noch polizeilich gemeldet. Das wurde mir auch ans nahegelegt von dem Einwohnermeldeamt, den Wohnsitz in Deutschland zu behalten, weil das erleichtert gerade einiges, wenn man zurückkommt und muss zum Beispiel eine Lohnsteuererklärung haben oder eine Lohnsteuerkarte erstmal für die Erklärung und solche Geschichten. Aber ansonsten, ich habe keinen Telefonanschluss mehr in Deutschland, keine Handynummer mehr. Nö. Cool. Was war das Internet. Frappierendste, was du vorgefunden hast in China? Also man ist ja immer, wenn man irgendwo hingeht, wo man noch nie war oder irgendwas macht, was man noch nie gemacht hat, hat man ja immer bestimmte Erwartungen. Und die werden in der Regel nicht erfüllt, sondern in der Regel ist es ja ganz anders, als was man erwartet. Was war die größte Diskrepanz bei dir? Ich hätte es mir nicht so bürokratisch vorgestellt. Mhm. Und dazu kommt auch, dass man manchmal einfach irgendwie, auf der einen Seite sagt man immer die Chinesen, man muss ja aufpassen, was man sagt, und die sagen nicht nein, aber man wird trotzdem ganz oft einfach durch eine ablehnende Haltung vor den Kopf gestoßen, was ich so nicht erwartet hätte. Was lehnen die dann ab? Gibt es da irgendein Muster? Oder ist es einfach so, ja, weil du es nicht erwartet hast, fällst dir halt überall auf, was passiert? Also ich kenne es halt hauptsächlich jetzt aus dem beruflichen Umfeld oder ja, obwohl ein ganz gutes Beispiel ist eigentlich auch im täglichen, das ist vielleicht sogar noch besser, plakativer. Es gibt hier bei den Taxifahrern ist es so, dass die vorne ihre Lizenz drin hängen haben mit, wie quasi bei uns, wo halt die so, da steht halt ihre Nummer drauf und für welche Firma sie arbeiten und ihre Dienstnummer und so weiter. Und es gibt so eine Complain-Hotline, wo man anrufen kann, und wenn man dann die Nummer durchgibt des Fahrers dann und sagt, der hat sich so und so verhalten, dann wird der auch irgendwie belangt oder kriegt eine Verwarnung oder was weiß ich was. Und es ist auch so, dass die Taxis sind alles staatliche Unternehmen, die offiziellen, die müssen einen auch fahren. Wie bei Aber uns. Es ist sehr oft so, es ist oft so, dass du in ein Taxi steigst und die wollen dich dann einfach nicht fahren. Die sagen, nö, wollen nicht, oder müssen dann zufällig ganz schnell Pause machen oder ja, und ich bin dann mittlerweile, wenn man dann halt mal ins dritte oder das vierte Taxi einsteigt und die dann einen nicht fahren wollen, dann bin ich mittlerweile so weit, dass ich dann anfange, die Lizenzen zu fotografieren, und auf einmal wollen sie dann doch alle fahren. Also dann halt wissen, okay, ich könnte jetzt Stress bekommen. Aber das ist so manchmal das, wo du dir einfach denkst, okay, entweder wollen sie dich nicht fahren, weil du für die immer noch der blöde Westler bist, der mit dem dicken Geldbeutel kommt und die bloß ausbeuten will. Oder ja, fürchten sie irgendwelche Komplikationen oder ich weiß es nicht. Also. Naja, wenn das staatliche Unternehmen sind, dann kriegen die ihr Geld wahrscheinlich egal, was sie tun, oder? Egal, ob sie fahren oder nicht. Na, da. So ist es dann, glaube ich, auch wieder nicht. Okay. Also es ist sehr verzwickt. Es ist sehr verzwickt. Aber was ich zum Beispiel hier als extrem angenehm empfinde, Polizei ist hier präsent. Und auch gerade, wenn man jetzt an den Platz des Himmlischen Friedens geht oder so, da muss man halt seine Tasche durch den Scanner lassen. Aber das ist alles sehr locker. Auch in jeder U-Bahn-Station steht so ein Scanner wie am Flughafen, wo ich meine Tasche durchlaufen lassen muss. Aber das nimmt jeder so hin, da hat sich jeder dran gewöhnt, und das finde ich auch nicht als störend. Dagegen, die paar Male, wie ich in den USA war, da muss ich sagen, da hatte ich immer Bedenken mit der Staatsgewalt, auch nur durch eine kleine Unachtsamkeit in Berührung zu kommen. Weil die USA, da sind die Polizisten ja extrem selbstbewusst und die zeigen auch ganz stolz, wir sind hier diejenigen, die es sagen haben, und wenn du mir jetzt blöd kommst, dann überleg dir das lieber vorher zweimal. Und hier ist es so, hier nimmt man die Polizei wahr, aber vor der habe ich zumindest keine Angst, weil die sind meistens mehr so im Hintergrund. Mhm. Also du kannst ja auch gegen eine Verkehrsregel verstoßen, direkt vor dem Polizeiauto, das juckt hier keinen. Ja, die können sich im Hintergrund halten oder die müssen nicht so auf die Kacke hauen, weil die wissen wahrscheinlich ganz genau, dass alle, die da sind, wissen, dass sie es noch in so einer Teildiktatur oder mit einer Teildiktatur zu tun haben. Ne? Ja. Also, dass du lieber nicht sehr laut aufmuckst, darum lassen wir das kleine Aufmucken halt durchgehen. Ne? Ja. Genau. Das ist ein interessanter Effekt eigentlich. Klar, warum sollte sich in einem Polizeistaat braucht der Polizist sich nicht groß aufzuplustern. Ne? Das muss er nur in so einer freiheitlichen Demokratie, ja. Als Westlicher nimmt man das dann manchmal ganz lustig hin, wenn man dann auch so viele, viele Firmen oder Apartmentgebäude haben dann auch ihre private Security-Firmen, wo dann die Guards immer an der Türe stehen und so weiter. Und das sind teilweise wirklich halbe Kinder, wo du dann siehst, da ist das Hemd 5 Nummern zu groß. Mhm. Und aber nach außen hin macht es halt erstmal Eindruck, wir sind hier sicher und hier passiert nichts. Wenn du hier in eine Bank reingehst, dann steht in jeder Bankfiliale steht einer drin mit einer kugelsicheren Weste, hat aber selber leider nur einen Schlagstock. Also der kann halt Munition schlucken, aber zum Austeilen wird er wahrscheinlich nicht mehr kommen. Kommt mit dem Messer zu einer Schießerei, ja, genau. Ja, dumm gelaufen. Wobei, vielleicht ist die Weste ja auch einfach nur eine stichfeste, nicht schutzsicher, sondern stichsicher. Dann würde das ja wieder Sinn ergeben. Das könnte auch sein, ja. Wobei ich nicht weiß. Also, wie ist es denn überhaupt mit Kriminalität dann in China? Ist das weit verbreitet oder ist die. Eigentlich nicht, weil die Punishments dann gleich sehr hoch sind. Also, das überlegt sich dann auch wiederum ein Chinese zweimal, ob er da jetzt jemanden irgendwie. Ja, das Geld aus der Tasche zieht, weil in den Knast, muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich hier nicht kommen. Also das stelle ich mir nicht als sehr lustig vor. Also funktioniert die Kombination, weil in den USA zum Beispiel, da steht auf Mord die Todesstrafe, also die maximale Bestrafung. Das heißt, eigentlich dürfte es da keine Morde geben, die gibt es aber trotzdem. Ist der Unterschied in China die Kombination aus massiver Polizei, also wirklich großem Polizeiaufgebot und polizeistaatlichen Strukturen, und starken Strafen, die verhindern, dass da so viel Verbrechen passiert? Muss man also in der Diktatur, ist man in der Diktatur sicherer, ist dann die Frage. Sicherer vor seinen Mitmenschen. Also ich sag ganz ehrlich, ich fühle mich hier sehr sicher. Ja. Weil du siehst auch eigentlich wenig, dass hier irgendwie wenig Gewalt auf der Straße. Also gut, habe ich jetzt in Deutschland oder in den USA auch nicht gesehen, aber. Ja, die Polizei ist einfach immer präsent, aber fällt nie für meine Begriffe irgendwie durch ihre Präsenz unangenehm auf, dass sie dich irgendwie so eine erdrückende Wirkung hat, so nach dem Motto, ach, du musst jetzt sofort gucken, dass du jetzt ja nichts falsch machst, um dann hier nicht gleich eins auf die Finger zu kriegen. Ich würde jetzt gerne, ich würde jetzt gerne den Andreas mal dazu schalten. Ganz kurz, ich hätte noch eine Anmerkung. Ja, nur zu, also wenn du ja. Mir ist vorhin auf deiner Website aufgefallen, dass du, glaube ich, dich bei deiner Kontaktseite mit deiner E-Mail-Adresse verschrieben hast. Das ist ein Intelligenztest. Okay, gut. Nein, natürlich habe ich mich verschrieben, aber irgendwann habe ich behauptet, das wäre ein Intelligenztest und jetzt bleibe ich einfach dabei. Okay, gut, alles klar. Dann habe ich ihn ja bestanden. Genau. In der Tat. So, warte mal. Andreas, da ist er. Klick, hinzufügen. Weil der nämlich, der sitzt in den USA. Ah, okay. Hallo Andreas. Hallo Holgi. Andreas, das ist der Fabian. Fabian, das ist der Andreas. Hi. Hallo Fabian, hallo Holger. Fabian sagte eben, die USA wären kulturell dann doch gar nicht so sonderlich, sonderlich verschieden von Europa. Ist das wirklich so? Teilweise. Also wenn man rüberkommt, man muss sich schon mit einigen zurechtfinden, wenn man sozusagen die berühmte europäische oder deutsche Gründlichkeit gewohnt ist. Welche Gründlichkeit wäre das? Also, wo fehlt es an Präzision in den USA? Gut, ich kann nur jetzt aus meinem Bereich sprechen. Das ist sozusagen der Retail-Bereich, Verkaufsbereich. Was verkaufst du? Ich verkaufe gar nichts. Ich kümmere mich um die IT für einen großen Wiener Schmuckhersteller. Mhm. Und wir haben hier in Los Angeles, in Santa Monica, ein Geschäft. Dann habe ich in New York eins aufgebaut und in Vancouver. Mhm. Ja. Und Santa Monica ziehen wir dieses Jahr um von Santa Monica auf den Rodeo Drive. Das kennt man. Das ist irgendwie was Besonderes. Ja, ne? Was ist das? Du kennst das, Fabian? Ja. Ja. Ja. Das ist so quasi das Nonplusultra von L.A. Richtig. Das heißt, eine der teuersten Einkaufsstraßen in Amerika. Ah ja. Ja, der Welt, glaube ich, sogar schon, ja. Ja, möglich. Und da macht ihr einen Laden auf, das heißt, es läuft so gut bei euch. Oder seid ihr Blender? Ja, ja damit genau. Damit die Europäer glauben, oh, die haben sogar auf dem Rodeo Drive, oh. Nee, also wir haben 90 Geschäfte weltweit. Himmel. Ja, also wir sind, da muss ich noch dazu sagen, wir sind die nicht mit den Kristallglas, sondern nee, sind die anderen. Die kommen ja auch nicht aus Wien. Aus Wien, richtig, ja. Richtig, ja. Ja, und da, also da muss man schon einiges auf sich nehmen, was zum Beispiel die Qualität der Arbeit, aber auch, muss ich sagen, die Qualität der Verkäuferinnen oder Verkäufer betrifft. Ne? Also man muss schon einiges in Kauf nehmen. Was unterscheidet denn Verkäufer, deutsche und österreichische Verkäufer von amerikanischen? Also bei uns ist das ja ein Ausbildungsberuf. Das heißt, du hast Fachpersonal. Hast du das in Amerika nicht? Nein, generell. Es gibt hier in den USA gibt es nicht die klassische Lehre, wie es wir gewohnt sind, sozusagen. Ne? Mhm. Hier ist alles angelernt. Du kannst zwar Schulen besuchen und so weiter, also es gibt hunderte Werbungen im Fernsehen, du gehst aufs College XY und dort wirst du Automechaniker in was weiß ich, Dreivierteljahr, und dann bist du Automechaniker. Mhm. Und dasselbe ist auch jetzt mit einem Geschäft eröffnen. Also wenn ich jetzt wollte, ich könnte eine Bäckerei aufmachen, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe vom Brotbacken. Ne? Es gibt also keine Qualitätskontrolle? Nein. Ist das quer durch die Gesellschaft oder ist das hauptsächlich bei so Berufen, auf die man angelernt werden kann? Oder habe ich auch keine Qualitätskontrolle, wenn es dann darum geht, meinetwegen Automobile zu bauen? Ja, habe ich nicht, weil Amerikaner können keine Autos bauen. Richtig. ja. Die können geiles Karosseriedesign, aber Autos bauen können die nicht. Das sind richtig, immer Scheißkarren. Ja. Darum haben genau. Wir uns auch keine amerikanischen Autos gekauft. Was fahrt ihr? BMW. Ja, wir fahren Japaner. Wir haben zwei Nissans gekauft, als wir 2008 gekommen sind. Und da muss ich auch dazu sagen, also die Preise hier sind bei Weitem billiger als in Europa. Also ich habe zwei Autos gekauft zum Preis, wo ich in Österreich nicht einmal den einen bekommen hätte. Neun. Mhm. Ja, das Gefälle ist dann aber noch mal krasser, wenn man die Preise von Europa und China vergleicht. Also gerade was deutsche Autos anbetrifft, da sind so Oberklasse- und Luxuslimousinen, die kosten dann einfach mal das Doppelte vom europäischen Preis. Ach. Also da, ja, so eine Mercedes S-Klasse kriegst du so, was bei uns so das Top-of-the-Line-Modell kostet 200.000 Euro. In Europa und hier kostet es 3,5 Millionen Yuan, also das ist fast das Doppelte. Liegt das an der Steuer oder liegt es daran, dass die Hersteller so viel Geld nehmen können? Also weil sie wissen, dass die Leute es bezahlen. Also es wird sehr stark besteuert, aber es ist einfach hier noch ganz was anderes, weil die Leute auch sehr stark extrovertiert sind, wenn es darum geht, zu zeigen, was sie haben. Ah. Da geht's, es geht auch so weit, weil der Andreas vorher den Konkurrenten auch mit den Glassteinen angesprochen hat, dass man sich irgendwelche Modellschriftzüge damit verziert, dass man sich ganze Kühlergrills damit verziert oder Markenembleme oder. Also es gibt hier wirklich Sachen, die habe ich vorher noch nicht gesehen. Ja, das stelle ich mir sowieso so vor in China, also dass man da ständig Sachen sieht, die man vorher noch nicht gesehen hat, oder? Also die haben doch von allem das Größte, das meiste. Und ja. Alles ist gefälscht. Ich finde das, ich würde da echt gerne mal hin. Ja, nicht alles ist gefälscht. Also die Originalsachen, die sind dann schon sehr teuer, aber es gibt sehr viele Fälschungen. Ja, also dieser Apple Store war ja zum Beispiel nur ein Beispiel davon. Aber ja, der war super, der Apple Store. Entschuldigung. Ja, Andreas. Ja. Was hat dich in die USA geführt? Also man macht das ja nicht so einfach, oder? Oder hat dein Chef gefragt, hier haben sie Bock, und du hast gesagt, ja. Na, ich hatte ja vorher für die Firma gar nicht gearbeitet. Ich habe vorher für die IBM in Österreich gearbeitet. Mhm. Meine Frau hat für diese Firma gearbeitet. Und wir haben 2006 die Möglichkeit bekommen, für 6 Monate einmal sozusagen rüberzuschauen. Mhm. Ich habe mir dann ein Sabbatical genommen von der IBM. Mhm. Und ja, dann waren wir mal 6 Monate hier als Test sozusagen, weil 6 Monate ist kein Urlaub mehr. Ne? Nee. Und ich bin da, ich persönlich bin da auch so reingerutscht, weil wir damals noch Windows-Systeme in den Geschäften hatten, also hier in den USA. Und wir hatten ständig Probleme mit der Kasse. Und ich habe so 3-4 Mal in der Woche hat meine Frau angerufen, bitte komm und mach das in Ordnung. Ne? Mhm. Ja, und sozusagen bin ich mehr oder weniger in die Firma dann reingerutscht, später dann. Und ja, 2007 hat der Chef der Firma dann so gemeint, naja, wollt ihr oder wollt ihr nicht? Und ja, ich habe dann meinen Job aufgegeben. Und ja, wir sind dann rübergekommen. Wobei, ich muss dazu sagen, wir haben den Vorteil auch hier Freunde zu haben. Also auch Leute aus Wien, die aber vor 30 Jahren schon ausgewandert sind. Oh. Und somit hatten wir natürlich einiges an Hilfe, Unterstützung und keine großartigen Überraschungen. Das heißt, ihr seid richtig ausgewandert, also alles aufgegeben richtig. Und ihr kommt auch nicht mehr zurück. Ja, kommt nicht zurück, das ist relativ, weil natürlich im Moment arbeiten wir auf einem Arbeitsvisum. Also wir haben noch keine Green Card. Mhm. Ja, und das ist jetzt einmal auf 5 Jahre, beziehungsweise kann man das relativ einfach weitere 5 Jahre verlängern. Aber Ziel ist natürlich schon die Green Card und einmal grundsätzlich hier bleiben. Aber wie gesagt, man weiß nie, was kommt, weil vor 10 Jahren hätte man nicht gedacht, dass ich einmal in Los Angeles leben werde. Ist das Leben da besser? Besser. Es ist alles relativ. Es gibt hier wie da Vor- und Nachteile. Es lebt sich schon ganz schön hier, muss man schon sagen. Wie auch, ich habe schon einige andere Sendungen von dir gehört. Und das muss ich hier auch sagen, die Freundlichkeit bzw. Höflichkeit ist hier natürlich schon sehr angenehm und die begegnet einem hier eigentlich überall, egal ob man auf die Bank geht, in den Supermarkt, der 24 Stunden offen hat oder egal wo. Zum Großteil wird man hier freundlich bedient und behandelt. Ob gespielt oder nicht, Schnutz, ist mir ehrlich Schnutz gesagt. Egal, Hauptsache Schnutz höflich. Egal, das ist, richtig. Ja. Ja, und du kriegst einen kleinen Smiley auf deinen Bankauszug gestempelt vom Clerk dort. Also lauter so Kleinigkeiten. Natürlich, das macht es nicht aus, aber es verschönt den Alltag hier. Ne? Ja, das glaube ich. Was müsstest du eigentlich tun, damit du eine Green Card kriegst? Beste Chance ist natürlich über die Firma. Mhm. Wir sind schon dran. Wir haben voriges Jahr mal mit unserem Anwalt hier gesprochen. Das ist im Moment ist halt leider durch die Wirtschaft und so weiter keine sehr gute Zeit für eine Green Card anzusuchen. Wir werden das Thema dann wahrscheinlich nächstes Jahr angehen. Ne? Mhm. Ich würd gerne noch einen Kommentar loswerden, ja, weil du, der Andreas hat vorher das Thema Verkäufer angesprochen in Läden. Also das ist hier in China teilweise so, dass es mir persönlich ein bisschen lästig ist. Also es geht so weit, wenn du in einen Laden reingehst, wenn du jetzt, was weiß ich, irgendwie eine Hose kaufen willst, dann kommt sofort eine Verkäuferin oder ein Verkäufer auf dich zu und der begleitet dich dann auch immer durch den ganzen Laden. Der bleibt immer 2-3 Schritte hinter dir. Ja, das nervt. Will dir dann gleich alles abnehmen und dann auf der anderen Seite, aber auch wenn dir dann was gefällt, ja, wollen sie nicht noch das und jenes. Also manchmal, wenn du einfach wirklich nur den so typisch Mann halt bist, ja, ich Hose brauchen, Hose kaufen im Laden und mehr nicht. Damit ist dieser Akt für mich abgeschlossen. Das ist dann halt ein bisschen schwierig. Die lassen sich also nicht vertreiben, weil bei meinem Herrenausstatter ist das auch so. Da habe ich dann auch, zack, steht jemand neben mir und geht nicht mehr weg. Und wenn ich dann aber sage, nee, vielen Dank, ich gucke sowieso nur doof rum, dann entfernen die sich auch wieder. Und das geht nicht? Da eher weniger. Und es ist dann auch so, wenn du dann auch was gekauft hast, dann ist es häufig auch so, dass in den Modegeschäften, die dann ankommen, ja, mein Name ist so und so, beim nächsten Mal kommst du wieder zu mir und ja. Geschäftstüchtig. Wie ist das in den USA? Kriegst du die da abgewimmelt? Ja, natürlich. Also es kommt natürlich immer aufs Geschäft an. Weil wir vorher vom Rodeo Drive gesprochen haben, also da kommen schon, da hat man auf Wunsch ständige Begleitung. Also da läuft es ja so ab, dass zum Beispiel eine arabische Prinzessin sich ansagt, da wird das Geschäft zugesperrt, die kommen durch den Hintereingang rein und dort wird gekauft. Mhm. Also da wird das Geschäft zugesperrt, nur für diese Kundin oder für diese Kunden. Ne? Also brauchst halt nur Geld genug, ne? Ja, diese Services sind gang und gäbe. Es ist schon, ich habe es nur gehört, ob es wahr ist, weiß ich nicht. Angeblich ist sogar schon einmal der ganze Rodeo Drive gesperrt worden für einen, einen Scheich oder so, der hat da reingekauft, ne? Sehr schön. Kann, ja. Also, das will man eigentlich haben. Fabian. Ja. Ich würde jetzt mal Tschüss sagen. Kein Problem. Ja. Also kannst dich ja in regelmäßigen Abständen melden, weil du bist ja relativ frisch in China. Mach ich. Und vielleicht gibt es dann ja immer noch mal irgendwie den interessanten Zwischenstand. Habt ihr Tim und du eigentlich das Paket bekommen mittlerweile? Das weiß ich nicht. Bei Tim stehen sehr viele Pakete rum, wir haben aber noch nicht ausgepackt. In anderthalb Wochen machen wir wieder ein NSFW, dann werden wir uns um alles kümmern, was geschickt worden ist. Dann mach viel Spaß dabei dann. Besten Dank und gute Nacht. Oder alles wie auch klar. Immer, was ist denn überhaupt für eine Uhrzeit bei euch gerade? 2:30 Uhr morgens. Boah, geh pennen. Ich hab morgen frei. Dann ist gut. Dann bleib wach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also Grüße an Andreas auch. Danke. Ciao. Tschüss, servus. Und wie viel Uhr ist bei dir, Andreas? 11:30 Uhr mittags. Das ist alles total absurd. Müsstest du doch aber jetzt eigentlich auf der Arbeit sitzen und arbeiten. Ja, wobei ich arbeite ja, der Großteil meiner Arbeit mache ich von meinem Homeoffice aus. Mhm. Weil natürlich, eben New York betreue ich und Vancouver derzeit. Wir schauen, dass wir natürlich auch in den USA expandieren und das kriegst du sonst nicht hin. Also du musst sozusagen remote arbeiten und das ist das, was ich tue. Ne? Warum nimmt diese Firma sich in Wiener und schifft den nach Amerika, damit da die IT irgendwie betreut wird? Können das nicht Einheimische auch machen? Ja, natürlich. Nur natürlich sozusagen der Kontakt zur Zentrale in Wien, wenn man Deutsch kann und so weiter, ist natürlich besser. Mhm. Und wie schon erwähnt, man muss sich hier mit Angestellten und auch mit, wenn man jetzt einen Subcontractor nimmt oder so, kriegt man nette Qualität. Es ist einfach so. Ne? Das würde aber doch bedeuten, das müsste doch eigentlich dann für den sogenannten Facharbeiter aus Deutschland oder Österreich, also wo ein vernünftiges, wie eine vernünftige Qualitätssicherung bei der Ausbildung stattfindet, das müsste doch eigentlich das Paradies sein. Eigentlich müsste man auch sofort mit Kusshand genommen werden, wenn man da hinkommt und sagt, guten Tag, ich habe in Deutschland gelernt, Tischler zu sein oder so. Ja, also Jobs selber zu bekommen, kann ich nicht sehr viel dazu sagen, weil ich natürlich jetzt nicht auf Jobsuche war. Mhm. Was ich aber jetzt schon behaupten würde, ist, als guter Handwerker würde ich mal nicht für eine Firma arbeiten, sondern mich selbstständig machen. Mhm. Und nach einer gewissen Anlaufzeit glaube ich schon, dass man hier sehr, sehr gut verdienen kann. Pünktlichkeit, beste Arbeit. Nur als Beispiel, wir lassen eine österreichische Firma einfliegen, um unsere Geschäfte zu bauen, die Möbel. Die Grundarbeiten werden hier von amerikanischen Firmen erledigt, Boden, Wände, Decke und so weiter, Elektrik. Mhm. Aber die Möbel, sozusagen die Ausstattung unserer Geschäfte, macht eine österreichische Firma. Das wird verschifft, kommt hierher, zum Beispiel eben Vancouver und New York. Und dann kommt das Tischler-Team aus Österreich und baut das Geschäft. Wahnsinn. Und und jedes, also es zahlt sich, im Ende zahlt sich's aus. Und in New York, das muss doch aber dann für so ein Tischler-Team, das muss doch eine Gelddruckmaschine sein, eine Dependance in den USA aufzumachen. Ja, möglich. Ich weiß nicht, ob jetzt die eine Firma jetzt genug wäre, um hier was zu tun für den Tischler. Ne? Aber. Na, das spricht sich aber doch auch rum. Ich meine, irgendwann wird doch auch mal jemand sagen: Hier, Andreas, wer baut euch eigentlich die Möbel? Die sind so solide. Ich persönlich habe jetzt nicht so viel mit anderen sozusagen Geschäftsleuten oder so zu tun, ab und zu mit einem Magazin oder so, ne, für die Werbung. Aber also Erlebnis war schon in New York zum Beispiel, wo die amerikanischen Handarbeiter, also denen ist der Mund offen geblieben, weil die haben da das Geschäft in 6-7 Tage haben die das zusammengebaut. Mhm. Ja. Und das ist schnell in amerikanischen Betrieben. Sozusagen der Projektleiter, der amerikanische Projektleiter, der hat gesagt, du kriegst sowas hier nicht, weder in der Qualität noch in der Qualität der Möbel und der Arbeit. Ja. Faszinierend. Ja. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil das ist verdammt nochmal, das sind doch die USA, die mit den Atomwaffen und der Demokratie und so. Und das irgendwie, dachte ich auch. Ja. IBM zum Beispiel, ja. In Österreich, in der IBM hatte ich immer den Eindruck, boah, die Amerikaner und wow und die Wahnsinn und die sind tough und ja, die, irgendwie so das Vorbild. Ja. Aber wenn du da mal dann hier bist und auch, ich habe jetzt natürlich mit einigen IT-Firmen und so weiter zu tun gehabt, also ganz ehrlich, man soll es nicht verallgemeinern, aber mein Eindruck ist, also die können uns nicht das Wasser reichen, ehrlich. Also das heißt, die produzieren dann, wenn sie im Ausland sind, maximal heiße Luft und wir denken nur, das wären irgendwie die großen Zampanos. Das ist ja interessant. Ja, also wobei es besteht auch ein großer Unterschied zwischen Ost- und Westküste, muss man schon sagen. Also New York zum Beispiel, da geht schon mehr businessmäßig zu. Hier in L.A., die New Yorker bezeichnen ja uns sozusagen als La-La-Land. Ne? Das ist also, weißt, das gab mal ein Lied, das hieß so, ja. Ja. Also, und ja, es ist halt alles hier lockerer, nicht so wild alles und so weiter. Und an das muss man sich gewöhnen. Und ich musste immer daran denken, ich habe in Österreich noch ein Interview mit Thomas Gottschalk erlebt, der ja in Malibu hier lebt. Ne? Und er hat gesagt, und jetzt kann ich sagen, das stimmt auch, du bringst den Deutschen nicht die kalifornische Lässigkeit bei und du bringst den Kaliforniern nicht die deutsche Gründlichkeit bei. Das geht nicht. Man muss sich da arrangieren. Kann man die kalifornische Lässigkeit mit irgendwas vergleichen, was es hier in Europa gibt? Also ich habe gerade so dieses Bild in Spanien, wenn du da irgendwie mal was repariert haben willst oder so, dann hörst du ja auch oft, ja, mañana, machen wir morgen. Und dann kriegst du es auch in 3 Tagen. Also ich würde schon, ja. Also ein bisschen so mit den südlichen Ländern, so Italien, Spanien, kann man es in etwa vergleichen. Ne? Und es ist auch, was er sieht, zum Beispiel auch die Belastbarkeit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Inventur machen und wir haben sehr viele Schmuckstücke im Geschäft, also nach einer halben, dreiviertel Stunde geht es dann immer. Die können dann nicht mehr zählen. Weißt, dann muss Pause gemacht werden und so weiter. Ne? Krass. Ja. Mit anderen Worten, wer jetzt gerade in Los Angeles rumläuft und vielleicht also als Expat da rumläuft und auf Jobsuche ist, die ganzen Schauspieler zum Beispiel, die sollen mal bei euch vorbeikommen und können sich dann dumm und dusselig verdienen, weil sie als Einzige anständig arbeiten. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wie gesagt, man soll es nicht verallgemeinern. Na klar. Und wir haben es jetzt geschafft, nach einiger Zeit ein gutes Team beisammen zu haben. Aber wie gesagt, also man darf hier sicher nicht unsere Maßstäbe ansetzen, weil sonst wirst du wahnsinnig. Du bist dich nur am Ärgern. Ne? Ja, ist eigentlich genau die richtige Umgebung für mich, weil ich bin ja auch so eher schlampig. Also von daher. Ja. Vielleicht gar nicht verkehrt. Du sagtest vorhin, ihr hättet es leicht gehabt, weil ihr hättet Freunde da, eben auch aus Wien, die vor 30 Jahren ausgewandert sind und euch haben helfen können. Wobei muss man den Leuten helfen? Also was sind die, angenommen, ich komme jetzt nach, ne? Also du sagst es ja hier, komm Holgi, du kannst ja zählen, auch länger als eine Dreiviertelstunde, du kannst bei uns anfangen. Ich komme jetzt nach, worauf muss ich denn da achten? Was sind die großen Fallen, in die du getappt bist? Also ich bin Gott sei Dank in keine Fallen getappt so eben 2007, 2008 waren ja all diese Auswanderersendungen sehr, sehr modern im deutschen Fernsehen. Stimmt, ne? Ja. Und wenn du das angeschaut hast, also da grundsätzlich hat man ja bei 90% nur den Kopf schütteln können. Ja, ne? Also die meisten von denen sind ja, oder viele von denen zumindest, sind ja noch nicht mehr echt, aber die echten sind auch grundsätzlich gescheitert. Das fand ich immer so brutal. Ja. Wobei, auch bei uns hat ein österreichischer Fernsehsender hat bei mir angefragt, ob sie uns begleiten dürfen. Ja. Du hast hoffentlich Nein gesagt. wir haben schon 4-5 Mal telefoniert, und dann irgendwann am Ende ist man gekommen, gibt es da überhaupt Geld dafür? Ja. Weil, ich meine, ich mache mich nicht gratis zum Affen, ne? Weil das ist ja, man weiß, das ist geskriptet. Ne? Mhm. Und dann sagen die, 1.000 Euro. Für 1.000 Euro ist nicht mal der Container bezahlt. Weißt? Nee, das ist echt albern. Ich meine, ich kann das nachvollziehen, wenn jemand sagt, okay, ich gehe jetzt irgendwo hin, mach da eine Bar auf oder so, dass der das sogar kostenlos macht, weil das die perfekte Werbung ist natürlich, weil die Leute, die das hier sehen und dann dahin in Urlaub fahren, garantiert mal da vorbeilaufen. Aber für so jemanden wie dich und mich, die da überhaupt keinen Gewinn von haben, von diesem Richtig. Bekanntheitsgrad, diese 1.000 Euro, das ist ein Witz. Ja, richtig. Ist ja so. Und somit haben wir uns diesen zusätzlichen Stress, wobei es war kein Stress, erspart und habe natürlich Nein gesagt. Ja, fallen. Man muss sich einfach nur vorbereiten. Heute im Internet kann man so gut wie alles nachlesen. Es gibt auch Auswandererforen und man kann sich da wirklich gut vorbereiten, dass es keine Überraschungen gibt. Weil, kleine Beispiele, man muss zum Beispiel hier den Führerschein noch einmal machen. Ne? Ach. Ja. Also unser österreichischer grundsätzlich mit einem Leihauto und so weiter kannst du ohne Probleme fahren, aber sobald du ein Auto kaufst, ist auch noch nicht das Problem, aber es versichert dich niemand. Mhm. Ja? Du kriegst keine Versicherung ohne amerikanischen Führerschein. Ja? Was ist denn das für eine, wie geht denn Fahrschule in den USA? Ist das wie bei uns? Ja, es gibt keine. Also gibt zwar welche. Ja klar, keine Qualitätskontrolle, ja, okay. Es gibt zwar welche, aber der Großteil ist natürlich, fährt mit den Eltern, geht aufs DMV, also das Verkehrsamt, Department of Motor Vehicles oder so irgendwie, und da zahlst du, es waren 25, mittlerweile sind es glaube ich $35, und trittst dort an zum schriftlichen Test, schaffst du den, gehst du weiter zum Fahrtest am nächsten Tag und du hast deinen Führerschein. Und um die $35 kannst du insgesamt 3-mal antreten. Also verhaust du den schriftlichen Ankreuztest, gehst hin, der checkt das, na, geht nicht, kriegst den nächsten. Und das kannst du, wenn du willst, den ganzen Tag machen, bis du durchkommst. Ne? Ne? Und entsprechend wird hier auch gefahren. Ne? Also Sie können nicht nur keine Autos bauen, Sie können auch mit den schlecht gebauten Autos nicht fahren. Es ist also überhaupt L.A. natürlich. L.A. ist verkehrsmäßig der absolute Horror. Ja, ja, das kennt man ja von den Bildern, also dass so die Freeways richtig. Im Grunde ein Dauerstau sind. Richtig, ne? Richtig. Also wir wohnen, tun wir ja im San Fernando Valley, weil sozusagen die schöneren Gegenden in L.A., L.A. Stadt, sind nicht leistbar. Also Santa Monica zum Beispiel, in Deutschland oder Österreich würde man sagen, 2-Zimmer-Apartments sind ca. $2.300 Miete. Na? Das ist üppig. Ja, es ist fast alles andere ist billiger als in Europa, aber Wohnen ist in L.A. extrem teuer. Wie weit weg seid ihr? Also wie weit weg ist dieses Valley, wo ihr wohnt? Es gehört zu L.A. County und ja, wir nehmen nie den Highway, weil, wie gesagt, zu Stoßzeiten fährst du da dann 2,5 Stunden runter ins Geschäft nach Santa Monica. Wir fahren über den Berg eine Bundesstraße und das sind so 35, 40 Minuten. Also so wie Wien, St. Pölten so ungefähr. Ja, ja. Okay, alles klar. Wobei, ich bin auch schon in Wien, innerhalb von Wien, in die Firma. Bei viel Verkehr kannst du auch eine halbe Stunde brauchen. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, also Wohnen ist, hier ist es etwas billiger. Also wir mieten hier ein Haus, das kostet dann 2.500. Ne? Wie sind denn die Einkommen in den USA, was gibt es da für einen Stundenlohn? Haben die so einen Minimum Wage oder sowas? Gibt es, wobei da kenne ich mich rechtlich jetzt nicht so aus, aber sozusagen hauptsächlich in unserem Bereich, die Verkäuferinnen werden nach Stunden bezahlt, plus einem prozentuellen Teil kommt noch vom Verkauf dazu. Mhm. Ja? Und wenn sie nicht arbeiten, kriegen sie kein Geld. Punkt. Also sowas wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, was wir so haben, gibt es da nicht? Nein, das nicht. Es gibt sogenannte Sick Days. Mhm. Die kann man sich nehmen. Dazu muss man nicht krank sein. Die kann man jetzt auch für was auch immer verwenden. Wobei auch unsere Firma bezahlt auch Krankenversicherung für alle unsere Angestellten. Ne? Ja klar, ist ja ein zivilisatorischer Fortschritt, Krankenversicherung. Also das will man ja auch dann exportieren eigentlich. Ne? Ist das teuer, Krankenversicherung in den USA? Weil da ja auch viel diskutiert wird. Also das ist irgendwie jetzt so in meiner Wahrnehmung das, was am stärksten diskutiert wird in den Staaten, ja, die Krankenversicherung. Ja, also es ist hier der große Unterschied zu machen, mache ich oder hole ich eine Krankenversicherung über eine Firma, mhm, oder als Einzelperson. Als Einzelperson hast du wirklich schlechte Karten. Ne? Weil die beuten dich A aus und B suchen sie in deiner Vergangenheit, um irgendeine Lüge in deinem Fragebogen zu finden, um dann die Leistungen nicht zu bezahlen. Ne? Aber als Firma, also wir haben gar keine großen Anträge und so weiter ausfüllen müssen. Du nimmst eine Gruppenversicherung für die Firma. Mhm. Und da bist du schon gut dran. Also es bewegt sich so im Bereich von, für eine anständige Versicherung, wie man es hier sieht, bewegt sich das bei $500, $600, $700, je nach Alter. Je jünger, desto billiger, je älter, desto teurer. Ja, ist ja wie bei uns auch. Ja. Mhm. Und ja, ich habe auch schon sozusagen das amerikanische Gesundheitssystem testen können, bin im Emergency Room gelandet und also die Versorgung ist ausgezeichnet, muss ich sagen. Weil du Ausländer bist und Nee. Also ich muss sagen, auch da hatten wir also nicht nur Glück, sondern auch durch Empfehlung einen sehr guten, wie man bei uns sagen würde, Hausarzt gefunden. Der Unterschied da ist zum Beispiel, als ich dort gelandet bin und dann auch eine Operation brauchte, da wird der Hausarzt mit einbezogen. Der ist sofort gekommen und der managt eigentlich das alles. Ja? Ah, so eine Lotsenfunktion oder wie? Richtig. Der ist dort auch ansässig, gleich neben dem Spital, hier bei uns in der Gegend, da in Woodland Hills. Wie gesagt, die haben den angerufen und den kontaktiert. Der ist dann gekommen und hat mir erklärt, was zu machen ist, worauf ich einmal gesagt habe, weil das alles völlig aus heiterem Himmel gekommen ist, habe ich gesagt, nee, ich lasse das nicht machen, ihr wollt da nur Geld an mir verdienen. Ne? Mhm. Und dann hat er mir einmal den Ernst der Lage sozusagen begreiflich gemacht und dann haben wir am nächsten Tag habe ich dann den Eingriff gehabt. Ja. Mhm. Musstest du das dann auch direkt bezahlen oder ist das wie bei uns, dass das dann über die Kasse... Es geht über die Versicherung was du aber hast, ist einen Selbstbehalt. Mhm. Ja? Und je nach Versicherungsvertrag ist der höher oder niedriger und den musst du bezahlen. Und das ist alles, was ich bezahlen musste. Mhm. Ja? Aber die Rechnung ist halt, aber du kriegst die Rechnung zugeschickt und dann wird dir mal bewusst, was solche Dinge kosten. Also meine Aktion hat gekostet... knapp $93,000. Ne? Wow, was war das denn für ein Eingriff? Ich habe einen Stent bekommen. Ah ja, okay, das ist aufwendig. Ich meine, natürlich, aus heiterem Himmel, du landest dort und dann sagst du, sie fahren da jetzt mit einem Kabel durch die Hauptschlagader ins Herz rein und so. Also, ja, ne? Und natürlich, da muss man schon sagen, ne, du bist Ausländer, du bist in einem fremden Land, also das ist schon ein bisschen scary. Ja, das glaube ich. Hast du einen Herzinfarkt gehabt oder was? Einen angehend. Also ich wäre, sozusagen meine Frau hat 911 gerufen, die Rettung. Mhm. Und ich hatte dann, weil sie war unten im Geschäft und ich habe sie angerufen, mir geht's nicht gut. Und die hat mir sozusagen die Feuerwehr geschickt und ich habe dann, weiß ich nicht, 10 Minuten später habe ich auf einmal 6 Feuerwehrleute im Schlafzimmer stehen gehabt. Auch schön. Und draußen dann auch, nicht nur der Rettungswagen, sondern der große Einsatzwagen, der schöne rote mit allem drum und dran. Die sind dann mit 4 Fahrzeugen angefahren und haben mich da rausgeholt. Ne? Ja. Was ruft man denn? Also passiert das immer, wenn man 911 ruft, dass die sofort mit einem riesigen Löschzug ausrücken, obwohl man nur einen Herzinfarkt hat? Ja, die wissen ja nicht, was los ist. Zweitens einmal wissen sie ja nicht, ob ich vorne zugesperrt habe oder nicht. Ne? Hm. Und schlimmstenfalls müssten die da dann natürlich einbrechen. Ne? Und darum fahren sie gleich mit großem Geschütz auf. Ne? Ja, super. Ja? Ja, und dann landest du im Emergency Room und so weiter und dann kommst du aufs Zimmer und ja, also wie gesagt, also da muss ich sagen, also wirklich top. Ja. Wohnt ihr gerne in Los Angeles oder werdet ihr lieber woanders in den USA? Also bisher, was ich bisher jetzt kenne und gesehen habe, muss ich sagen, wir haben uns schon den richtigen Fleck ausgesucht. Es ist ja, wie gesagt, es ist ja Los Angeles ist ja mal riesig. Ne? So ein bisschen wie das Ruhrgebiet wahrscheinlich in Deutschland. Ne? Und Los Angeles Stadt selber würde ich ja nicht als schön bezeichnen. Ne? Also wenn man jetzt nach Hollywood kommt und was man da im Fernsehen sieht und wie die Wirklichkeit aussieht, sind ja völlig unterschiedlich. Ne? Mhm. Also Hollywood selbst ist ja völlig abgefuckt. Ne? Da ist gerade dieser eine Block mit dem Kodak Theater und Chinese Theater und so weiter, das ist schön, aber es ist genau ein Block. Der Rest herum ist Homeless People und irgendwelche, ja. Und auch diese berühmten Sterne, wenn du die Straße da länger auf und ab gehst, also du gehst dann kuriosen Tattoo-Stores und Homeless People vorbei oder natürlich irgendwelche Leute, die dir da den Touristen Ding verkaufen wollen, ne? So T-Shirts und so Zeug. Ne? Aber es gibt sehr schöne Flecken. Ne? Und wir wohnen eben hier im Valley. Das ist wirklich eine sehr schöne, ruhige, idyllische, wie man es im Fernsehen sieht, so eine Einfamilienhausgegend. Ne? Also das ist schon, und das genieße ich sehr. Also wir zum Beispiel in der Nacht ist hier wirklich absolute Ruhe. Das Einzige, was ich da höre, sind meine Ohren rauschen. Ne? Ja, super. Ist ja eigentlich das, was ich immer gerne hätte, aber das findest du, zumindest hier in Deutschland, findest du so Gegenden ja praktisch gar nicht mehr. Ja, doch ein bisschen so in Brandenburg vielleicht noch, aber du hast halt immer das Problem, dass irgendwo eine Autobahn in der Nähe ist. Ja, also was natürlich schon vorkommt und das wird relativ oft eingesetzt, sind natürlich, es kann schon sein, dass dann einmal irgendwo ein Hubschrauber kreist über dir, ne? wenn sie irgendwem suchen. Also ich habe jetzt vor ein paar Wochen habe ich nicht nach Hause können, weil die ganze Gegend da rundherum abgesperrt war, weil sie da irgendjemand gesucht haben, der da in unserer Gegend geflüchtet ist. Und da ist oben Hubschrauber und ich weiß nicht, ich glaube 50 Polizeiautos und ja. Ne? Kannst du nachvollziehen, wie das kommt? Dass also dieser Walk of Fame, was ist das? Hollywood Boulevard ist das? Oder, ja, richtig. Ja. Wieso ist denn das so abgerockt? Also hat nicht die Stadt selbst ein Interesse daran zu haben, dass es nicht abgefuckt aussieht? Also weil es ist so ja deren Aushängeschild. Ja, nur es ist kein Geld da. Kalifornien, wie man ja weiß, ist ja völlig pleite. Ne? Die einzigen, die du siehst ab und zu Bezirke, also natürlich, sobald du, also wenn ich mit dir jetzt dir die Augen verbinde und mit dem Auto Richtung Beverly Hills fahre, kannst du mir sofort sagen, wir sind in Beverly Hills. Weil die Straßen glatt werden. Richtig. Ja. Aber alles andere, also die haben einfach kein Geld. Aber wo ist denn das Geld? Zahlt da niemand Steuern oder was ist da los? Oh ja, natürlich. Ja. Und wir hatten jetzt mit dem neuen Governor, hatten wir Anfang des Jahres eine Mehrwertsteuererhöhung auf 10,25 und die haben sie jetzt mit Anfang Juli wieder auf 9,25 heruntergesetzt. Ne? Schon, aber es ist endlos, weißt? Es ist eben, da so viele Schulden da sind, ist das alles nur irgendwie so Löcher stopfen. Ne? Ja, wie in Berlin. Mhm. Ja. Also das merkst du schon. Ne? Und auch jetzt muss ich sagen, eben Santa Monica, wo wir jetzt noch das Geschäft haben, das geht eigentlich, sie bemühen sich, aber es geht bergab. Ne? Geht es irgendwo nicht bergab? Also ist es eine gute Idee, zum Rodeo Drive zu gehen? Schau, die Reichen sind immer noch reich. Ja, ja, stimmt. Und du siehst dort natürlich einen Reichtum hier in L.A., den man gar nicht so gewohnt ist. Also die ersten Eindrücke, als wir gekommen sind, das ist das, was so auf dich einwirkt, ist, hier fahren Bentleys herum wie bei uns Golf. Ne? Mhm. Das ist sozusagen der Eindruck, was natürlich nicht stimmt, aber es im Verhältnis natürlich schon, weißt du. Und du gehst, was weiß ich, in Santa Monica, geh mal was zum Essen holen, auf einmal läuft da Dustin Hoffman über den Weg und solche Sachen. Mhm. Also die Reichen haben immer noch, und dieser Reichtum ist so enorm, also die haben so viel Geld, dass das für die, ja, das sind Kinder. Ja, die haben die Krise überstanden, die sind nicht ärmer geworden durch die Krise, das ist schon echt krass, ja. Vielleicht schon ein bisschen, aber natürlich, ja, aber unser eins, also ein normaler Mensch, ja, das wahrscheinlich viel härter mitkriegt. Nicht? Also wie wir gekommen sind, der Häusermarkt, also es war Wahnsinn. So jedes fünfte Haus war sozusagen zum Verkauf beziehungsweise Foreclosure. Das ist sozusagen, gehört der Bank und die stoßen das dann ab, weil die den Kredit nicht mehr zahlen konnten. Ne? Merkt man auf der Straße, dass es diese Bankenwirtschaftsfinanzkrise gibt? Also sieht man das? Man's, ja. Oder sind die Homeless People sowieso immer da? Die Homeless People sind immer da, im Speziellen jetzt im Santa Monica-Bereich, unten am, also sozusagen am Pazifik, beim Meer, weil, und das ist ja eine lustige Story, die karren die mit Bussen aus aller Herren Bundesländer her, weißt du? Also die werden mit Bussen kommen, die Homeless People, nach Santa Monica, weißt du? Und werden da so abgekippt und liegen ja, dann da so rum. Richtig, richtig. Ja, aber, wenn du jetzt vergleichst, in der Nacht, was weiß ich, im Winter in New York draußen schlafen zu müssen oder in Santa Monica, ist natürlich ein Unterschied. Ne? Stimmt. Und wer organisiert diese Busfahrten? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch noch der Staat New York, damit sie ihre Obdachlosen los sind, damit die Straßen sauber bleiben. Also wir kriegen halt noch im Geschäft mit, jetzt muss wieder neue, es klingt jetzt blöd, aber es muss eine neue Lieferung gekommen sein, weil die kommen dann beim Geschäft vorbei und wir haben teilweise, was weiß ich, in den Auslagen und dort kämmen sie sich oder einen hatten wir. Wir haben da so ein Plakat draußen hängen gehabt mit einer hübschen Frau und der hat mit der sich immer unterhalten und so weiter. Ne? Also, ja. Und man sieht es auch jetzt auf der, in Santa Monica gibt es so eine Fußgängerzone, die Third Street Promenade, und dort hängen die halt herum. Ne? Und natürlich am Wochenende unten am Venice Beach. Ne? Also da. Und da versuchen sie auch Dinge zu basteln und bauen unter der Woche, dass sie dann am Wochenende dort zu verkaufen versuchen. Ne? Sind die lästig oder sind die friedlich und freundlich? Die meisten sind okay. Die meisten sind okay. Es gibt immer wieder Ausreißer. Also ich habe da mal eine Situation gehabt, da sind wir aus einem Lokal gekommen und der hat halt gebettelt und ich habe gesagt, man hat ja hier wirklich kaum Bargeld eingesteckt. Ne? Und ich sage, du, sorry, ich habe kein Bargeld oder weißt du. Und der hat dann ein bisschen so zum Böbeln angefangen und hat so, es war ein Farbiger und der hat dann da irgendwie die Rassismuskarte versucht zu spielen und hat da, ja, du, man dreht sich um und geht und die Sache ist erledigt. Mhm. Ja. Und auch, wie vorher gesagt wurde in China, auch hier in LA ist eigentlich Polizei immer präsent. Ne? Das wollte ich jetzt gerade fragen, fühlt man sich sicher? Ich habe Gott sei Dank bisher noch keine unangenehmen Situationen gehabt, wo ich jetzt wirklich irgendwie Bedenken gehabt hätte, da könnte mir jetzt was passieren. Aber also es gibt Gegenden in LA, wo man weiß, dort sind die Gangs, dort geht man als normaler Mensch oder Außenstehender, egal wie, nicht hin. Ne? Das ist also auch ein Phänomen, das es immer noch gibt, weil das ist, seit ich denken kann, gibt es die Legende von diesen Gangs in Los Angeles. Ja. Das gibt es. Also, und dort wird auch geschossen, weißt du. Ja, das sind nicht so, ja klar, da hat ja auch jeder Waffen in den Staaten. Das ist ja nicht so wie bei uns, wo das sehr stark reglementiert wird. Richtig. Und bei den Cops, das ist eben so, die sind mit diesen Dingen konfrontiert. Mhm. Also, und darum habe ich vorher auch in den Chat geschrieben, also man braucht jetzt vor denen keine Angst zu haben, aber also das sind Respektspersonen hier, weißt du. Also ich habe jetzt bisher einmal nur Kontakt gehabt, weil da sind wir nach Vegas gefahren, da bin ich etwas zu schnell unterwegs gewesen und sozusagen das erste Mal Kontakt mit Polizei und es ist so, man lässt die Hände am Lenkrad, man befolgt seine Anweisungen, man sagt jetzt, du, ich habe meine Papiere hier im Handschuhfach, ich greife da jetzt rein, alles nur zur Vorsicht, weil ich meine, die können das schon einschätzen, also halbwegs, die haben eine Menschenkenntnis, also die sehen, da sitzen jetzt zwei normal aussehende, nicht gangmäßig tätowierte oder sonst was Leute drin, da ist es nicht so schlimm, weißt du. Mhm. Wie ist es denn eigentlich mit Korruption in den USA oder zumindest da in deinem USA-Universum? Also in meinem Universum ist das jetzt nicht wirklich existent. weißt du. Natürlich, ich meine, Korruption. Man gibt da, was weiß ich, in New York zum Beispiel, gibt man da den Gebäudemanager, das, ja, Gebäudemanager ist gleich Hausmeister. Mhm. ja, den gibt man ein bisschen Trinkgeld, dann kriegt man halt die Post schneller oder weißt du. Ja klar, aber das ist ja völlig normal. Also ich gebe ja auch ein gutes Trinkgeld, wenn ich weiß, ich komme nochmal in dieses Restaurant, damit der sich daran erinnert, dass ich schon mal da war und mir einen besseren Tisch gibt oder sowas. Richtig. Aber was ich hier mitkriege aus meinem, wie du sagst, Universum hier, so wie jetzt Rodeo Drive, da wird zwischen den beiden, unserem Anwalt und deren Anwalt, verhandelt über den Mietvertrag. Es wird die Miete ausgemacht, was darf man nicht. Also da laufen keine außertürlichen Gelder. Ne? Ne? Was für Schmuck stellt ihr eigentlich her? Weil du sagst, ihr seid der größte österreichische Schmuckhersteller? Nein, wir sind sicher nicht der größte. Wir stellen Email-Schmuck her. Das ist handgemachter, gebrannter Email-Schmuck. Aha. Ja, also die Firma, ich kann es ja nennen, weil es vorher auch im Chat aufgekommen ist, ich traue mir die Firma nicht sagen, die Firma heißt Freiwille. Aha, muss ich mir mal angucken. Ja. Und ihr habt so viele Läden, warte mal, Freiwille-Schmuck, ihr habt so viele Läden und macht trotzdem alles in Handarbeit? Ja, also die Zentrale ist in Wien, in der Kumpendorfer Straße. E-Flash. I. Ja, frei mit Y. Ja, ich habe schon eine Flash-Seite gefunden. Ja. Also bitte nicht über das diskutieren, darauf habe ich keinen Einfluss. Nö, ich diskutiere auch gar nicht drüber. Ich finde es nur irgendwie immer komisch und alle sagen, das wäre böse. Auch das sind aber hübsche Stücke. Ja. Und von daher, wie gesagt, also es ist Schmuck halt, wir haben sehr viele Fans sozusagen und die kaufen sich wirklich so, die sammeln Kollektionen. Auch in Russland sehr, sehr erfolgreich. Das ist eigentlich unser Hauptland im Moment. Mhm. Also, und die, ja, vor allem die Russen, ich weiß, die geben ja Geld aus, da raucht es nur so. Ne? Aber wer hat denn neulich erzählt, dass die Russen aber ein bisschen sparsamer geworden wären? Mist, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, also von unserer Erfahrung her ist es bisher jetzt noch immer der beste Markt im Moment. Russland. Russland oder die Russen, also Russland oder die Russen, die im beides, Ausland unterwegs sind? Beides. Also in Russland und natürlich, wir zeichnen sozusagen auf, wenn der Kunde jetzt seine Namen und so weiter hergeben will, dann nehmen wir ihn in unserer Kundenkartei auf sozusagen. Und auch der russische Kunde. Ne? Mhm. Weil, also in Wien zum Beispiel am Flughafen, du, die kommen, wenn die in Eile sind, sagen, gib mir die Kollektion, der zahlt oft den Cash, was weiß ich, wie viel, tausende Euro. Und weil er keine Zeit hat, will er das nicht einmal verpackt haben, steckt das in seine Sakko-Tasche und ist weg. Ne? Ja, super. Es hat was unglaublich Barbarisches, aber auch irgendwie was extrem Lässiges, finde ich. Richtig. Ne? Ja, und wie gesagt, also ich kümmere mich hier halt um die Computer und IT und so weiter und hauptsächlich halt natürlich Kassensystem. Ne? Echt cool. Ich finde sowas cool. Also ich beneide immer Leute, die ich meine, klar, ich könnte natürlich jetzt auch irgendwie alles zusammenpacken, alles verkaufen, was ich besitze und das Land verlassen, aber das ist halt immer so ein Riesenschritt. Und wenn man einen Arbeitgeber hat, der sagt, hier hast du nicht Bock, dann ist das direkt viel einfacher. Und da beneide ich mich immer drum. Ja, natürlich. Aber natürlich, ich bin jetzt 45. Wir haben den Schritt sozusagen nach unseren 40ern gewagt. Also da ist es nicht mehr ganz so. Also da überlegt man schon eine Weile. Ne? Weil man hat ja doch schon sein sozusagen Leben aufgebaut, hat hoffentlich halt einen anständigen Job und so weiter. Also da ist es nicht so einfach. Ne? Ja, man hat auch seinen Freundeskreis und es ist halt, je älter du wirst, desto schwieriger ist es auch, neue Freunde zu finden. Richtig. Weil natürlich, wie gesagt, jeder schon versorgt ist, klar. Ja, wir haben halt hier das Glück, dass wir einen Freundeskreis mehr oder weniger schon hatten, durch diese ausgewanderten Wiener, die halt schon 30 Jahre da sind. Und die halt etabliert hier sind. Also was weiß ich, die einen arbeiten, ich weiß nicht, ob das dir was sagt, der Celeno. Ja. Ja, also der ist der direkte sozusagen der Abteilungsleiter im Make-up für den Jay Leno. Mhm. Die Tochter arbeitet im Perückengeschäft, die macht alle möglichen Haare für, was er sieht, ja zum Beispiel für Gladiator und so weiter, die Perücken gemacht. Mhm. Also, und die arbeitet, also alles irgendwo so im Hollywood-Bereich. Ne? Ja, das will man ja auch, wenn man schon da unten wohnt, oder? Ja, und natürlich, das muss man halt schon sagen, da zeichnet sich halt wieder das Handwerk aus. Ne? Also ihre Perücken sind halt mit Qualität verbunden. Ne? Womit wir fast wieder am Beginn des Gesprächs sind. Das ist doch schön. Weil richtig. Ich würde nämlich jetzt als nächstes gerne den Marc dazu holen und dich dann so über kurz oder lang aus der Sendung. Warum funktioniert das hier nicht? Das hat eben noch funktioniert. Das wird der Running Gag, ne? Der Running Gag wird, Holgi schafft es nicht, Skype zu bedienen, weil er nämlich doof ist. Und dich dann irgendwann langsam aber sicher aus der Sendung expedieren, weil ich nachher noch mit dem Thomas auch sprechen will. Und um 22 Holgi? Uhr, ja, Moment noch, Marc. Und um 22 Uhr ja dann wieder aufhören will, weil dann die Kollegen mit dem Blue Moon anfangen. Nicht, dass ich jetzt so viele Hörer hier hätte, dass ich denen großartig Konkurrenz machen würde, aber ich finde das immer ganz nett, die Leute dann weiter zu schieben. Hallo Marc. Marc, das ist Andreas. Andreas, das ist Marc. Hallo Marc. Andreas. Servus. Sind wir zwei Österreicher, oder? Du bist auch Österreicher? Ja. Warum hören denn hier nur Österreicher zu? Ich hack irgendwie, seit Jahrzehnten hacke ich auf Österreich rum und dann ruft ihr mich an. Das ist doch auch nicht in Ordnung. Also irgendwas mache ich doch falsch. Naja, das ist ja unsere Hassliebe. Ne? So, genau. Wir rufen bei dir an, weil wir dich hassen. Genau. Marc, wo in Österreich wohnst du? Falls du überhaupt in Österreich wohnst und nicht auch ausgewandert bist. Nee, ich wohne in Österreich. 5 Kilometer von der slowenischen Grenze, so im Südosten des südöstlichsten, dem südöstlichsten Teil des südöstlichsten Bundeslandes. Also ganz weit draußen. Ja, weil es vorher hattet. Das ist, du meinst, es gibt in Deutschland kein Gebiet, wo was wirklich ruhig ist. Es ist schwer zu finden, weil du hast eben immer Autobahn, Flugverkehr und so. Ja, also ich wohne hier in einem Dorf, es sind 20 Kilometer bis zur nächsten Autobahn und, 20 Minuten und 30 Minuten bis zur nächsten Kleinstadt. Warum wohnst du da? Weil ich 18 bin und noch bei meinen Eltern wohne. Das heißt, haben die dich dahin verschleppt oder stammen die daher? Wir stammen hierher. Ja. Wirst du dann abhauen, sobald du kannst, oder bleibst du da? Ja, auf jeden Fall einmal in eine größere Stadt, Graz oder Wien oder so irgendwas mal, und dann Ausland irgendwo hin. Ausland? Ja. Warum? Ich würde einfach gerne irgendwie die Erfahrung sammeln. Also gerade wenn ich hier höre, wie die Leute erzählen, Kino so da und USA und keine Ahnung, was wir noch alles haben werden. Wir werden, Neuseeland werden wir noch bekommen. Wir werden, was habe ich denn noch? Ach, ich hatte ja den Aufruf gemacht, dass ich Korrespondenten suche. Also, dass sich mal Leute melden sollen, die im Ausland leben und erzählen, wie es da so ist. Da ist einiges an Rückmeldung gekommen. Was mir wirklich noch großflächig fehlt, ist Südamerika und Afrika. Da haben wir offensichtlich noch keine Hörer. Wir arbeiten dran. In welches Ausland willst du denn mal? Oder ist hier das Schnurz, Hauptsache Ausland? Ja, so irgendwie Hauptsache Ausland. Einfach mal andere Kulturen kennenlernen. Oder eben irgendwie so einen verrückten Traum, was ich schon ewig habe, einfach irgendwann in die Schweiz ans CERN gehen, weil ich die Riesenmaschine und den LHC so geil finde. Weil du so gerne die Weltvernichtungsmaschine einschalten würdest. Ja, genau. Du bist also, wenn du sagst, du willst ans CERN gehen, das heißt, du willst auch kein Verwaltungsangestellter werden, ne? Eher nicht. Sondern? Also ich mache nächstes Jahr meine Matura, also das Abi in Österreich. Mhm. Und ich weiß eben noch nicht, in welche Richtung ich dann studieren möchte. Eben so das normale Nerd, Informatik, Telematik, Biotop oder Physik. Physik ist auch gerade. Ich habe gestern mit einem Physiker unterhalten. Nee, der war Chemiker. Oder war der Physiker? Ich weiß nicht, jedenfalls hat er Sprengstoffexperimente gemacht und hatte auch nur an der einen Hand war der Zeigefinger nur noch halb. Ich habe gesagt, okay, wir müssen unbedingt mal eine Sendung zusammen machen. Das dann aber allerdings nicht im Podcast, sondern im richtigen Radio, weil dann kann ich hinterher immer sagen, so, nee, ich habe hier zu nichts aufgerufen. Der hat halt angerufen, was soll ich da machen? Also, ja. Der hat dann auch erklärt, wie man Nitroglycerin richtig zündet und so. Das war schon sehr, sehr interessant eigentlich. Erinnert mich an meinen ehemaligen Chemieprofessor, der ist irgendwie an einer merkwürdigen Form von Leukämie gestorben, die ist irgendwie an ihm entdeckt worden. War der Erste, der das überhaupt hatte? Ja, er hat aber immer cooles Zeug erzählt, dass er sein halbes Leben in Kernkraftwerken im ehemaligen Ostblock verbracht hat. Das ist auch irgendwie ein bisschen unangenehm. Ja, nö, ich habe mein halbes Leben. Aber immerhin war er der Erste. Hat die Krankheit seinen Namen denn wenigstens? Nee, das ist irgendwie so einfach, ja, sie haben Krebs und das ist eine Mutation, die hat es noch nie vorher gegeben. Gratuliere. Genau, ja. Darum können wir ihnen auch nicht helfen. Tschüss. Genau. Na, auch scheiße. Weswegen hast du, ich habe auch, glaube ich, deinen Eintrag beim halbautomatischen Einbeinigen gelöscht, sodass ich jetzt gar nicht mehr weiß, worüber du reden wolltest. Eigentlich wollte ich über das Europäische Jugendparlament reden. Ja, der warst du, genau, Europäisches Jugendparlament, genau. Hier, Andreas? Andreas? Ist Andreas schon da? Ja, sorry. Ah, Andreas, da bist du. Nein, ich war nur auf Mute. Ich wollte mich noch in aller Höflichkeit von dir verabschieden und dich bitten, dich doch wieder zu melden. Wenn, alles klar. Weil, ne, nett, also, mit dir zu plaudern. Ja, eben, drum solltest du dich ja auch wieder melden. Ich fand das auch sehr nett. Okay. Tschüss, Andreas. Tschüss. Servus. Tschüss. So, jetzt sind wir unter uns. Hört auch keiner mehr zu. Wir senden jetzt heimlich. Was zum Teufel ist das Europäische Jugendparlament? Stell dir einfach vor, du hast eine Versammlungshalle oder eine große Schule irgendwo in Europa. Mhm. Und dort schlagen plötzlich irgendwie 100, 200 Jugendliche auf und spielen Parlament. Und spielen Demokratie. Ja, genau. Also es sieht so aus, meistens so circa eine Woche, so eine Sitzung. Da trifft man sich, dann macht man und teilt man sich eben wirklich in Komitees auf. Es sind auch die Komitees im echten EU-Parlament nachempfunden, also was nicht, bei der letzten Sitzung hatte ich zum Beispiel Econ, Economic irgendwas Affairs oder so. Mhm. Dann teilt man sich in Komitees auf und dann macht man mal so Teambuilding-Übungen, also dass man anderen Leuten vertrauen kann und lernt, die Ausreden zu lassen, so ein Blödsinn. Ja. Und dann arbeitet man eigentlich 2 oder 3 Tage an einer Resolution, also man kriegt eine Fragestellung, eben die in den Aufgabenbereich des Komitees passt, arbeitet eine Resolution aus, also das sind meistens so 2 Seiten, eine Seite Analyse, was ist momentan Stand, also keine Ahnung, ich hatte, was kann man, war recht allgemein, was kann man gegen Schuldenkrise machen und damit zum Beispiel Irland nicht auch noch wegbricht, weil die so riesige Bailouts zurückzuzahlen haben. Mhm. Dann analysiert man eben auf einer Seite das Problem und auf der anderen Seite bietet man Lösungen oder was man glaubt, also wäre eine Lösung. Und dann am letzten Tag gibt es sogar einen GA, General Assembly, da kommen alle im Anzug hin und ja, dann spielt man im Parlament. Also sitzt man so wirklich in Komiteegruppen im Parlament. Eine Gruppe stellt ihre Resolution vor, dann wird die also gibt es eine Attack-Speech, eine Defense-Speech und dann wird darüber debattiert und dann wird abgestimmt. Und es, also das weiß ich nicht, aber es gibt einen Mythos, dass die angenommen werden, auch ans EU-Parlament gehen und dort irgendwie von ihrem Sekretär einen Aktenvernichter gehört werden. Also. Ich wollte gerade fragen, welchen Effekt oder welche Auswirkungen hat das, was ihr da, also dass ihr EU-Parlament spielt, denn auf das richtige Parlament? Gar keine. Ich nehme an, keine. Aber warum macht ihr es dann? Die Idee ist, Jugendliche zur Demokratie zu kriegen. Mhm. Und bei der letzten Sitzung, wo ich war, also in Istanbul. In Istanbul? Ja, interessanter, sie nehmen Europa als Kontinent, nicht als EU. Also das Witzige ist, es geht vom EU-Parlament aus und wir kriegen Förderungen von denen und so. Aber es sind Schweizer dabei, es sind Türken dabei, Norweger, ja. Na, aber das ist, also ich habe sowieso, ich rubriziere die Türkei sowieso unter Europa, darum, also das fand ich jetzt gar nicht so bemerkenswert. Nee, ihr fahrt dann nach Istanbul? Wer bezahlt denn das? War so, also den Flug haben wir selbst bezahlt und die Veranstaltung hat enorm viele Sponsoren, also dann können wir dann eine Woche für, was haben wir gesagt, 100 Euro bei, oder 200 Euro, also es war mir ein symbolischer Beitrag eigentlich. Haben wir eine Woche dort gewohnt und hatten eigentlich super Essen und alles. Und wie oft passiert die Veranstaltung? Einmal im Jahr, oder wie? Nee, es gibt ca. 50 Sitzungen im Jahr über Europa verteilt, also 50 internationale Sitzungen, wo man einfach sagen kann als Delegierter, cool, also die, manchmal haben sie Themenschwerpunkt, zum Beispiel jetzt ist gerade in Deutschland eine zum, oder ist glaube ich schon aus, keine Ahnung, zum Klimaschwerpunkt, aber es ist einfach ganz allgemein, da gibt es einfach jedes mögliche Komitee, ein Komitee redet über das eine und das andere über das andere, ja. Und da kannst du dann jeweils hinfahren, wenn du sagst, so, ich habe jetzt mal Bock nach Istanbul, fährst nach Istanbul. Also du kommst, du spielst Demokratie und kommst rum. Ja. Geil. Ja, das echt Coole daran ist, man, also ich bin hier in Wien Nerd und wohne im kompletten Outcast hier, wie schon erwähnt. Deshalb habe ich irgendwie, also ich habe zwar eine recht gute Biergruppe hier, weil ich auf eine Nerd-Schule gehe eigentlich, aber. Schweigert. Ja. Naja, das. Das ist eine Schule für Informationstechnologie, also. Aha. Ja, jedenfalls komme ich hier mit meiner Biergruppe nicht so oft zusammen. Und jetzt habe ich durchs EYP mehr Kontakt mit Ausländern als eigentlich mit meiner ansässigen Biergruppe. Ja, cool, kann ja nur nutzen. Ja. Das Jugendliche an Demokratie ranbringen, verfehlt ihr euer Ziel nicht eher? Weil ich habe so den Eindruck, als würden da dann doch eher Leute mitmachen, die sowieso schon Demokraten sind. Also denen man das nicht noch groß erklären muss. Wahrscheinlich. Oder macht ihr irgendwie eine besondere Form von Öffentlichkeitsarbeit? Kann ja auch sein. Nee, eben nicht. Das ist auch ein Grund, warum ich anrufe. Irgendwie, ich habe noch nie davon gehört und auf einmal war ich Mitglied. ja. Und ich, also, ich glaube eben, es würde gerade gut Leute zur Demokratie bringen oder zur wirklich aktiven Demokratie. Und was mir stark auffällt, es sind viel so Leute dabei, die sowieso irgendwie, also es sind nicht nur Schüler dabei, sondern auch Studenten viele, und es sind viele dabei, die sowieso irgendwie Politikwissenschaften oder so studieren, also die sowieso interessiert und die spielen dann einfach dort noch Parlament zusätzlich. Mhm. Ist halt schwierig, ne? Also wie willst du Leute, die sich dafür nicht interessieren, dafür begeistern? Weil das Problem ist ja, egal was ihr macht, okay, ihr kommst mal nach Istanbul für kleines Geld, das ist schon mal ganz cool, aber letztlich hast du eben überhaupt keine Auswirkungen. Also eigentlich ist das doch total frustrierend. Du machst da irgendwie einen auf Parlament, ziehst dir am Ende noch einen schönen Anzug an, debattierst dir da irgendwie den Wolf und weißt, naja, es gibt den Mythos, dass es dann einen parlamentarischen Staatssekretär oder sowas gibt, der die Sachen dann persönlich in den Aktenvernichter schiebt, ohne sie vorher gelesen zu haben. Das würde mich in einer solchen Weise demotivieren, dass ich mir eine Diktatur herbei wünsche. Mit mir an der Spitze selbstverständlich. Aber weiß ich nicht, wie hältst du dich da selbst bei der Stange? Es ist einfach, ob ich jetzt irgendwo im Gasthaus am Stammtisch mit ein paar Leuten über Politik diskutiere oder ob ich das jetzt irgendwie im Rahmen so eines geordneten parlamentarischen Abstimmung mache, einfach um der parlamentarischen Diskussion wegen, einfach um das mal selbst kennenzulernen, weil wann macht man sowas? Stimmt, ist ein Argument, ja. Ja, und irgendwie das. Wobei am Stammtisch gibt es Bier. Ja, okay. Gibt es dort einen Dummschen noch? Ja, auch schon. Ja, und ich weiß nicht, am Ende, es ist dir eigentlich nach der General Assembly, ist es dir egal, ob deine Resolution durchgeht oder nicht, aber du hast dich jetzt eine Woche mit dem Thema befasst, irgendwie debattieren gelernt, dabei echt gutes Englisch gelernt und Freunde in ganz Europa gefunden. Und irgendwie, wenn das nächste Mal irgendwie in Österreich irgendeine Rechtspartei meint, nee, brauchen wir nicht, dann hast du irgendwie Argumente dagegen, weil du dich eine Woche damit beschäftigt hast. Was hast du für Argumente dagegen? Also gegen diese Rechtsparteien? Ja, nee. Es ist die FPÖ hier. Ja, das ist, also wir haben ja, in Berlin sind ja auch demnächst Wahlen und bei uns treten ja direkt ein paar Schnuller-Nazi-Parteien an. Irgendwie, ja, das sind die modernen Nazis, die, ja gut, die NPD tritt an, das sind richtige Nazis. Und die anderen sind eben echt so Barmer Ersatznazis, weißt du, die noch nicht mal den Arsch in der Hose haben, offen rassistisch zu sein, sondern dann immer so dieses Islamkritik, ne? Was natürlich auch nur Rassismus ist, den sie kaschiert haben. Und da treten sehr viele von an. Was hast du denen entgegenzusetzen? Ja, eben, weil du ansprichst, den offen getragenen Rassismus, wie ihm vorher erwähnt, irgendwie, meine Hauptbiergruppe sind mittlerweile Leute aus dem Ausland. Ah. Und irgendwie, in Österreich ist eine Riesendebatte wegen Zugangsbeschränkungen an Unis und man will, und irgendwie die Partei hat so, auch wenn sie es nicht klar sagen, ein Statement, jeder, der nicht Österreicher ist per Definition, hat hier nichts verloren. Und irgendwie, ich will selbst mal ins Ausland, also denke ich mir, ja, andere Leute sollten auch die Chance haben, hierher zu kommen. Außerdem halte ich gerade bei der FPÖ die meisten Leute einfach nur für Blender und Populisten. Naja, die wollen alle Führer sein, ne? Oder? Ja, Strache. Ja. Also das ist ja auch bei uns das Lustige. Also dass ich bin auch wirklich mal darauf gespannt, wie hier in Berlin die Wahl ausgeht dann am 18. September. Also wie viele von diesen rechten Parteien, erstens wie viele Leute dumm genug sind, die zu wählen. Ja, weil ich kann also nicht mehr nachvollziehen, das kann keine Verstandesentscheidung sein, sowas zu wählen. Das muss irgendwie ein Akt der Dummheit sein. Und vor allen Dingen dann, wie die sich die Stimmen untereinander aufteilen. Darauf bin ich echt mal gespannt, weil letztendlich labern die alle denselben Scheiß, den der Sarrazin gelabert hat, und wollen damit Stimmen fangen. Ich bin gespannt. Wie viel Prozent hat die FPÖ bei euch? Die sind richtig stark, oder? Ja, also gerade keinen Umfang im Kopf. Also den letzten Wert, den ich im Kopf habe, so 23%, also so mittlerweile nämlich an 25 oder so, weil steigen eigentlich in jeder Umfrage momentan. Woher kommt das? Ich habe keine Ahnung, aber gerade bei Jugendlichen sind die enorm populär. Also ich finde dein Argument mit der Rechtsparteien sind Erstwählerparteien. Einfach gut, weil man ist jung, weil man will kämpfen, die haben irgendwie die Kampfargumente eigentlich. Ja, aber irgendwie die gehen, also ich glaube auch Jugendliche sind noch stärker für Populisten empfänglich. Weil Strache, also das Lustige an Strache ist, er geht bewusst auf Stimmenfang bei Jugendlichen. Also das sind seine Anwälte und er ist ja eigentlich Zahntechniker, dass Zahntechniker wählen, ja, okay, aber um die wirbt er nicht direkt. Er geht hier irgendwie auf die Feste, wo sich Jugendliche zuschütten und grinst dort blöd rum. Oder sind denn die Jugendlichen und die Erstwähler, die solchen Leuten folgen, sind das Leute, die irgendwie zu den Abgehängten gehören? Also weil so jemand wie du kommst rum, du sagst selber, du hast Freunde überall auf der Welt. Mittlerweile, du brauchst dir ja wahrscheinlich keine Sorgen, um deine Zukunft zu machen. Das heißt, du musst doch nicht so einen dumpfen Nationalismus entwickeln, der sich einbildet, dass Ausländer einem die Arbeitsplätze deswegen wegnehmen, weil sie Ausländer sind. Was ja auch super ist. Dabei nehmen die einem die Arbeitsplätze weg, weil man selber faul ist oder nicht gut genug. Das ist ja irgendwie, ja. Ja. Also will ich nicht mehr sagen, sie nehmen uns die Arbeitsplätze weg, sie machen die Arbeit, für die wir uns zu fein sind, sie zu machen. Ja, davon mal ganz abgesehen. Ja. Also das ist der nächste Schritt, ja. Gute Frage. Also, wie gesagt, ich bin auf einer LV-Schule, also irgendwie, also die hat so in der Region hier den Ruf, so Pseudo-Elite-Schule fast zu sein. Und irgendwie, es gibt einen rechten Bodensatz, glaube ich, aber es ist enorm schwach ausgeprägt. Also, aber gerade bei Arbeiterkindern oder so, also nicht Arbeiterkindern, Kinder, also die selbst irgendwie eine Lehre machen, direkt von der Schule abgehen, Lehre machen, dort fällt also die Propaganda von fällt dort auf einen enorm fruchtbaren Boden, glaube ich. Was kann man dem entgegensetzen? Auf welche Weise muss man Aufklärung betreiben, um diese Hirnvergiftung, also um Menschen dagegen zu imprägnieren, sich von solchen Rattenfängern einlullen zu lassen? Weil so ein Typ wie der Strache, der will ja auch nur irgendwie seine Schäfchen ins Trockene bringen. Ich glaube, Leute dazu zu bringen, nachzudenken oder einfach einen aktiven Blick auf Politik zu kriegen. Also wenn man sich allein vor einer Wahl in Österreich diese Elefantenrunden oder Diskussionen anschaut, merkt man, wie sich der Strache oft, also als Haider noch lebte, da gab es eine Debatte Haider gegen Strache, da hat sich der Strache selbst so fertig gemacht. Also allein wenn man sich das anschaut, also wenn man das geringste Interesse an Politik hat, merkt man, dass man den nicht wählen kann. Aber wenn man eben nur passiv, also irgendwie sich für Politik interessiert, ah ja, es gibt irgendwie die Blaue Partei, die Grüne, die Rote und die Schwarze und ich mag Blau, dann ist man eben anfällig für dieses Gedankengut, glaube ich zumindest. Also ich glaube, der beste Weg, Leute dazu zu kriegen, ist, also Leute gegen sowas zu imprägnieren, ist, Leute dazu zu kriegen, ein Hirn zu verwenden. Hm. Aber wenn wir Leute dazu kriegen würden, ein Hirn zu verwenden, hätten wir ganz andere Sorgen mittlerweile. Also weniger oder andere. Ja, weniger. Also, ne, also Aufklärung hat ja bisher immer nur dazu geführt, dass wir weniger Sorgen haben. Die Frage ist halt, wie kriegen wir sie in die Leute? Also wie, weil das Problem ist ja, also diese ganzen Nazis, die bilden sich ja ein, dass sie ihr Hirn benutzen. Ne? Also es sind ja die Ersten, die rumrennen und behaupten, sie würden selber denken. Ja? Und alle anderen würden sich eben das Denken abnehmen lassen von den, ich weiß nicht was, Systemmedien oder von irgendwie sowas. Das wäre eigentlich, ja, müssen wir mal, das wäre eigentlich wieder sowas ähnliches wie eine, wir müssen mal Ferngespräche, ich muss mal Ferngespräche machen, wo ich nur mit Leuten telefoniere, die versuchen, andere Menschen zu imprägnieren, also gegen eben dieses Gedankengut. Nur so off-topic, ich glaube, da hat es bis jetzt in jeder Ferngesprächfolge irgendein FPÖ-Content. Ja, ne? Ja, weil dauernd Österreicher anrufen. Und das ist eben ein echtes, ich sehe da ein echtes Problem. Ich meine, das ist ein Viertel der Wählerschaft in Österreich, wählt im Grunde so eine Schnuller-Nazi-Partei. Ja, und das ist ein echtes Problem. Also ich bin echt fasziniert darüber auch, dass wir Deutschen, ich habe immer das Gefühl, als hätten wir Deutschen vielleicht doch ein bisschen was aus unserer Geschichte gelernt und würden solches Pack gar nicht mehr groß werden lassen. Daher kommt es. Also ich denke mal, wenn ich jetzt mit Belgiern telefonieren würde, verstärkt würde ich auch über einen Flamsblock, Flams Belang heißen die, glaube ich, mittlerweile, ne? Verstärkt darüber reden. Weil das ist eben echt gefährlich für so eine Gesellschaft. Ideologie ist immer gefährlich. In Istanbul, also bei dieser Sitzung, Besitzungen sind oft irgendwie auch Experten für ein politisches Thema, also irgendwelche, die sie gerade finden in der Stadt oder so. Und da waren drei Leute, irgendwie so ein türkischer Medienmongul. Mhm. Da war echt cool drauf irgendwie. Als ich ihn angesagt habe, habe ich sowas wie Mörder erwartet, da war echt cool drauf. Und dann noch irgendwie zwei so Politforscher. Und da ging es eigentlich um Politik und Rechtspopulismus. Das war eine Diskussion. Und was ich interessant finde, in Österreich haben wir das Problem, dass Rechtspopulismus enorm bei Jugendlichen fruchtet. Und hat ihren wie eine Wortmeldung von einem, war der Finne? Ich glaube Finne. Wortmeldung von den Finnen? Ja, irgendwie sind nur alte Leute bei den Nazis. Also, es ist anscheinend in jeder Kultur irgendwie anders. Tja, wahrscheinlich kommt man da auch zu keinem Ergebnis. Gibt es jetzt da eigentlich irgendwas Erfreuliches, worüber wir reden können? Weil das zieht mich immer so runter. Du machst gerade Artefakte. Sag nochmal, was du gerade gesagt hast. Ich habe das nicht verstanden. Wir haben noch irgendwas über das Jugendparlament geredet und dann sind wir über das Recht gekommen. Aber ich weiß nicht mehr, wann. Habt ihr im Jugendparlament denn auch Nazis? Nee. Das sind irgendwie Menschen, die freiwillig irgendwo in Europa rumfahren und irgendwie Menschen aus anderen Ländern ganz doll lieb haben, sind irgendwie alle irgendwie. Ja, stimmt. Nazis sind halt auch keine Demokraten. Das muss man eigentlich auch mal den Leuten klar machen. Die benutzen die Demokratie nur, um sie abzuschaffen, wenn sie dazu die Gelegenheit haben. Ja, also das Führer musste irgendwie enorm stark erkennbar. In Österreich, die FPÖ ist Strache. Punkt. Mhm. Und wenn man jetzt anschaut, also vor, wie viel Jahre ist das her, 5 oder so, als Haider hat ja seine eigene Splitterpartei der FPÖ gegründet, BZÖ. Mhm. Und die war ja nie wirklich groß, aber sie war erfolgreich, zumindest eine Zeit lang. Und dann ist Haider gestorben und es ist eigentlich nur mehr in einem Bundesland eine starke Partei, wo er herkommt, aber sonst ist es gerade am Zerfallen. Also eine Nostalgiepartei. Ja. Jörg Haider, also, Nostalgiepartei. Ja, ich nenne es gerne den Haider Gedenkclub, weil ich habe kein politisches Statement mehr gehört, außer wir haben ein Denkmal für Haider gebaut. Mhm. Die haben ein Denkmal für Haider gebaut? Ja, die bauen immer wieder mal Denkmäler für Haider. Das darf doch nicht wahr sein. Ich meine, der Typ war doch einfach nur so ein Spuk, der ratzfatz wieder verschwunden ist. Und es gibt jetzt echt Leute, die ihn so überhöhen? Ja. Faszinierend. Also, in Kärnten. In Kärnten ist ein, also BZÖ hat irgendwie Orange als Parteifarbe und Kärnten ist ein komplett oranges Land. Mhm. Also ja. Überall, wo du hinfährst, ist hängen orange Fahnen rum, oder wie? Nee, so auch nicht, aber irgendwie, die haben da, also normal hat BZÖ jetzt irgendwie so 5% in Österreich oder so, wenn nicht weniger schon. Mhm. Sind, glaube ich, mit einem Mandat noch im Nationalrat, also wenig Mandaten. Und in Kärnten sind die Regierungspartei. Ach, krass. Ja, und Haider war dort eigentlich auch, ja, Haider war der Haider dort. So. Machen die ordentliche Politik? Das ist schwer zu sagen. Also, BZÖ hat für mich immer den Eindruck gemacht, und auch Haider, sie sind rechts, aber sie sind kein. Haider war Populist, ist rechts, aber sie hatten noch immer ein Niveau, obwohl sie rechts waren. Strache ist ein Verhetzer. Ist rechts verhetzt und das ist ein Populismus. Aber irgendwie Haider war rechts und hat es noch verstanden, irgendwie seine Nachricht wenigstens so rüberzubringen, dass es irgendwie eine politische Nachricht war, ohne jetzt gleich Verhetzung zu sein. Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, also wenn tatsächlich in so einem Bundesland, wie heißt das bei euch? Heißt auch Bundesland, ne? Die Organisation sein. Wenn jetzt in so einem Bundesland die Regierungspartei eine rechte Partei ist, dann ist es ja eigentlich, also man erwartet ja mal, also ich erwarte von diesen ganzen Parteien, dass sie eigentlich, das sind in meinen Augen, sind das wirklich alles Nazi-Banden, die einfach nur irgendwie führen wollen und möglichst eine politische Legitimation dafür suchen, rassistisch und diskriminierend zu sein. So, wenn jetzt aber auf einmal so eine Partei regiert in einem Bundesland, dann haben sie natürlich die Chance zu beweisen, dass sie was ganz anderes machen, sondern dass sie einfach nur halt rechts sind. Und das wäre ja ganz interessant zu sehen, ob Kärnten gut regiert wird im Sinne von Good Governance. Ich glaube, es wird nicht schlecht regiert. Mhm. Eher gesagt. Was sehr interessant ist, in Kärnten gibt es seit irgendwie, also seit Österreich den Staatsvertrag hat, also seit Österreich nicht mehr besetzt wird, stehen im Staatsvertrag irgendwie ja, starke Minderheiten, die in Österreich leben, haben ein Recht darauf, dass die Ortstafeln dort, wo sie leben, auch in ihrer Sprache sind. Ja. Jetzt hat Südkärnten einen extrem hohen Anteil an Slowenien, die dort leben. Mhm. Und seit es den Staatsvertrag gibt, gibt es einen Streit drum, ob man jetzt zweisprachige Ortstafeln aufstellt oder nicht. Ich denke, man ist dazu verpflichtet, das zu tun. Ja, ist man auch, laut Staatsvertrag und laut Verfassungsgericht und allem. Jedenfalls haben wir es in Kärnten bis vor kurzem nicht geschafft. Und jetzt auch, wenn das BZÖ regiert, haben die jetzt vor kurzem zusammengebracht, dass die jetzt Ortstafeln aufstellen in Orten, die mehr als 17,5% Einwohner mit slowenischer Sprache haben. Das straft dann natürlich so Leute wie mich Lügen in dem Moment, ne? Weil ich gehe davon aus, dass die nur Schlechtes tun werden. Ja, irgendwie, es passt nicht in das Bild der Partei, aber es war so lange in Kärnten ein Thema. Irgendwie, was auch interessant ist, ich habe einen Professor, also an der Schule aus Kärnten, und der meinte, wenn er nach Hause kommt, wenn er die Leute fragt, keiner wählt BZÖ. Aber irgendwer muss es ja tun, wenn die Regierungspartei sind. Frisst ja auch keiner bei McDonald's. Oder trinkt auch keiner bei Starbucks. Genau. Ja. Interessant. Also das finde ich eigentlich relativ faszinierend. Das wäre was man irgendwie, nee, Quatsch, das muss ich nicht recherchieren. Ich rufe einfach mal dazu auf, dass jemand, der sich damit gut auskennt, das mal erzählt. Also das finde ich echt spannend. Was eine Folge zur österreichischen Politik. Aus Kärnten erzählt zu kriegen, wie Kärnten denn regiert wird. Also ob wir die Nazis verkannt haben sozusagen. Also kann ja durchaus sein. Deswegen würde ich sie noch lange nicht wählen, aber kann ja durchaus sein. Ich schalte jetzt mal den Thomas dazu. Okay. Und dann schmeiße ich dich irgendwann raus, freundlich wie ich bin. Also wahrscheinlich kriege ich jetzt den Thomas nicht dazu. Doch, warte mal. Doch, siehst du, beim dritten, vierten Anrufer, da bin ich dann in der Lage, das relativ zügig abzuwickeln. Hier, das geht doch also auch. Gucken wir mal. Hallo, Thomas. Hallo, Thomas. Hallo. Ah, es funktioniert. Thomas, das ist der Marc. Marc, das ist Thomas. Hallo, Thomas. Ja, hallo. Rufst du auch aus Österreich an? Nein, ich rufe aus Bayern an. Nein, das ist ja so ähnlich wie Österreich. Genau. Ich bin Beutebayer. Beutebayer, woher kommst du ursprünglich? Thüringen. Es ist ja auch Bayern. Ey. Ja, komm. Nee, wir sprechen eher sächsisch. Ja, und ihr schnitzt den ganzen Tag Löffel und sitzt im Harz rum. Aber im Thüringer Wald sitzt ihr rum und schnitzt Löffel. Ja, ich komme eigentlich von der hessischen Grenze. Ah ja, gut, dann geht's. Ich bin noch nicht in Bayern, sondern ich bin in Franken. Das ist doch Bayern. Das darfst du hier nicht sagen. Ja, was steht auf Amtsschreiben? Steht Freistaat Bayern drauf? Ja, ja, natürlich. Dann sollen die also, sich mal nicht so haben, ne? Ich bin auch bayerischer Beamter insofern. Du bist bayerischer Beamter? Na, aber natürlich. Was für ein Beamter bist denn du? Ich bin Studienrat. Der Herr Studienrat. Wo unterrichtest du denn? An einer staatlichen beruflichen Oberschule. Also das eine Fachoberschule oder eine Berufsoberschule? Was ist eine Fachoberschule? Was macht man da? Da macht man. Also wir sind vom Prinzip her die Einrichtung, die erfunden wurde, um Leuten mit Realschulabschlüssen ein Fachabitur oder ein Abitur in die Hand zu drücken. Höhere Handelsschule. Ist das so? Ja, aber mit Fachrichtung. Also vom Prinzip her, ich habe jetzt Schüler, die haben Technik und ich habe Schüler, die haben Sozialwesen und ich habe Schüler, die machen Wirtschaft. Mhm. Die haben dann jeweils Fächer in der Richtung, aber haben auch allgemeinbildende Fächer. Und ich bin eigentlich Gymnasiallehrer und unterrichte dort halt Englisch und Sozialkunde, was so landläufig Politik ist. Hast du mal am Gymnasium unterrichtet? 2 Jahre im Referendariat und dann haben sie mich aus politischen Gründen ein bisschen auf diese Stelle geschoben. Aus politischen Gründen haben sie dich? Oh, jetzt wird's interessant. Vorher die Frage, wo gefällt's dir besser? Gymnasium oder an dieser berufsbildenden Schule? An der Schule. Definitiv. Warum? Du hast erstens eine große Bandbreite von Schülern, fähigkeitenmäßig wie altersmäßig. Also die Älteste, die ich jetzt vor mir sitzen hatte, war knackige 10 Jahre älter als ich. Mhm. Sorry. Marc, bitte. Also ich gehe erst auf die 30 zu, ja, die war 40. Ja. Die hat dann aufgehört, weil sie auf ihre Familie achten musste. Und du hast halt alles vom Hauptschüler, vom Kfz-Mechatroniker mit Hauptschulabschluss bis zum gescheiterten Gymnasiasten oder Fremdsprachenkorrespondenten, das sitzt da halt alles vor dir. Und es ist hart für die Schüler. Und für dich ist es halt nicht ganz so hart, aber doch sehr anstrengend, weil du im Endeffekt nur 3 Jahrgangsstufen hast, die du da zu einem Fachabitur prügeln musst. Also du hast halt, der klassische Schüler, wenn du jetzt auf deine Berufsausbildung da so noch sagst, ich möchte mein Fachabi machen, kommst du halt bei uns durch die Tür rein, hast am 15. Dezember eine Probezeit, bei der wir dich rausschmeißen können, wenn du nicht gut bist. Und im Mai des nächsten Jahres hast du dein Fachabitur. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, wie es dir dazwischen geht. Da rauscht irgendwie die Realität an dir vorbei, oder? Es gibt Leute, die arbeiten nebenbei. Ach echt? Ja, Wahnsinn. Also ich hab von meinen Schülern an der Stelle wirklich einen riesigen Respekt, weil ich könnte das nicht. Nee. Marc, wolltest du was sagen? Nee. Achso, nee, klang so. Ich wollte was zu Marc sagen. Dann sag mal was zu Marc. Ja, ich habe mir das natürlich nebenbei hier ein bisschen angeguckt, weil ich habe euch zugehört, das Jugendparlament. Und ihr hattet immer gesagt, das führt Leute an Demokratie ran. Ich glaube, das führt nicht Leute an Demokratie ran, weil Demokratie sind wir eh alle dran. Aber es führt Leute an Politik ran. Und das ist so, das ist toll, dass Leute mal sehen, wie das funktioniert. Ah, danke. Das ist gleich, also das führt Leute an Politik ran, ist die Formulierung, die ich das ganze Gespräch mit Holgi lang gesucht habe. Danke. Kein Problem. Also ich mache das ja beruflich. Ich bin ein wahnsinniger Begriffsreiter, wenn das sein muss. Ja, du Grammatik-Nazi, ne? Wo man dann immer noch sagen kann, nee, Semantik-Nazi. Noch einen draufsetzen. Das ist es nicht mal so sehr. Also es ist tatsächlich so, dass die Leute ja bei Politik gar nicht wissen, worüber sie da reden. Ne? Ja. Also, was ist denn das? Ja, boah, Politik, ja, das ist halt Politik, das ist schön. Ne? Ich stelle meinen Schülern jedes Jahr die Frage, deswegen, also, ne, was ist Politik? Das mache ich in der ersten Stunde und da kriegst du dann immer wahnsinnig spannende Sachen erzählt, was Politik ist. Politik sind die da oben, die Scheiße machen. Finde ich immer toll. Ja, aber ist ja auch so. Die da oben machen ja auch Scheiße. Und Politik, ja, das ist richtig. Und Politik ist das Mittel, mit dem wir die da oben wegkriegen und andere da hinsetzen, die Scheiße machen. Aber Hauptsache die alten Scheißer bestrafen. Ja, das ist dann eigentlich schon fast wieder Demokratie. Das ist stimmt. Ja, also es gibt so eine schöne Politikdefinition, das ist vom Prinzip her so gesellschaftlicher, institutionalisierter gesellschaftlicher Streit. Mhm. Ja, das Problem ist, das ist es nicht mehr. Ne? Wir haben eigentlich institutionalisierten Parteienstreit. Mhm. Da streiten sich Leute über Sachen, die kein Schwein interessieren, etliche Leute betreffen sinnlos aneinander vorbei. Ich habe vor einiger Zeit jetzt, weil ich so jetzt mich noch auf die Schule vorbereite wieder, wir haben noch ein bisschen Ferien, hab ich diese unsägliche Sendung mit Frau von der Leyen über Hartz IV nochmal gesehen bei Anne Will. Also ich gucke ja Anne Will normalerweise nicht, weil das ist, so viele Blutdrucktabletten habe ich nicht im Haus. Obwohl die mit Chatzi Makakis hättest du mal gucken sollen. Ich habe Tränen gelacht über den Typen. Ja, das muss ich mir vielleicht noch tun. Mach mal, ist Realsatire vom Feinsten. Der Kerl hat, vorher googelst du mal den Dunning-Kruger-Effekt und dann guckst du dir die Anne-Will-Sendung mit Yorgo Chatzi Makakis an. Dann weißt du, was der Dunning-Kruger-Effekt ist. Herrlich. Ja, ne, und ich habe da halt also die von der Leyen gesehen. Mhm. Ja. Mit dieser anderen Tante von der SPD, die dann zum Glück auch schon wieder in ihrer Versenkung verschwunden ist. Und dann dachte ich mir so, das kann doch wohl nicht wahr sein, ja. Leute, erstens, wenn das Verfassungsgericht euch eure Gesetze zerschießt, dann bedeutet das primär, dass ihr, die wir gewählt haben, zu blöd seid, euch an eine Verfassung halten zu können, die ich in 3 Schulstunden meinen Schülern so erkläre, dass die wissen, worum es geht. So sieht's aus. Also es ist, so und so, also ich habe ja gesagt, mein Thema ist politische Bildung, das hat mittlerweile was mit Realsatire zu tun. Ja. Das war dieses Jahr besonders schlimm. Also wie, haben wir eigentlich überhaupt eine Chance, das aus dieser Realsatire-Ecke rauszukriegen? Weil das wird, ja nicht besser. Ich meine, guck dir mal den Nachwuchs an, guck dir mal an, was da in der zweiten Reihe steht. Also die Leute, die mutmaßlich dann in 2 bis 3 Legislaturperioden so langsam aber sicher dann mal den Parteivorsitz übernehmen. Also die Leute, die Angela Merkel beerben, die Leute, die Frank-Walter Steinmeier beerben, den Westerwelle haben sie schon beerbt. Da kannst du dir dann angucken, was das für Spassemacken sind, die da irgendwie die Geschicke dieser Gesellschaft bestimmen wollen. Was können wir denn da überhaupt noch gegen unternehmen? Ja, also ich meine, ich hätte jetzt so direkt aus dem Puls gesagt London, ja, England. Riot. Das Problem ist, man redet immer von Politikverdrossenheit, ne? Wir sind nicht politikverdrossen, wir sind elitenverdrossen. Ja. Wenn du auf die Straße gehst, mit den Leuten redest, auch wie gesagt, also mir kommt ja jetzt so rein berufsmäßig ein breiter Strauß von Menschen unter, ja. Die haben teilweise keine politische Bildung, aber die sind ja nicht doof. Und das, ja, also die politische Bildung kriegen sie dann vielleicht von mir, wenn ich Glück habe, ja, aber die stellen schon fest, dass das, was sie jeden Tag erleben, nichts mit denen dort oben zu tun hat und dass das, was die da erzählen, komplett disjunkt ist von dem, was mit dir passiert, ja? Ja. Und dann stellst du dich noch hin und sagst, okay, ja, hier Leute, hier Wahlen und so, ihr habt Mitbestimmung, ihr könnt politisch mitwirken, aber irgendwann ist dann mal Ende. Wenn die Bevölkerung noch oft genug erlebt, dass eigentlich scheißegal ist, wen sie wählen, dann wird sie zu anderen Mitteln greifen. Ich meine, es sind Sekunde eigentlich... Sekunde mal, Marc würde gerne auflegen und wir verabschieden ihn jetzt freundlich. Ja. Tschüss, ja. Marc, vielen Dank fürs Mitmachen. Ciao, Holgi. Namen vergessen. Thomas. Thomas heißt der, dem du Ciao, Thomas. Ciao, Marc. So, da sind wir wieder. Wo waren wir denn jetzt? Ach so, beim Aufstand. Naja, also das ist so das, was kommt, wenn eigentlich die Leute keine anderen Möglichkeiten mehr haben. Ja, aber wir haben doch andere Möglichkeiten. Das ist das, was mich so, also ich kann die englische Gesellschaft kann ich nicht einschätzen. Aber wenn ich mich hier so umgucke in der Bundesrepublik, wir haben alle Möglichkeiten zu beeinflussen, was die da oben an Scheiße machen. Wir beeinflussen es aber nicht, wir tun es nicht, weil ich behaupte, weil den Menschen das Brett, das da zu bohren ist, einfach zu dick ist. Die Leute wollen alles instant haben, alles sofort. Wenn ich eine neue Glotze will oder ein neues Auto, nehme ich halt einen Kredit auf und spare nicht, bis ich es mir leisten kann. Und genauso habe ich das Gefühl, ist es auch mit Politik. Also wir können es doch verändern. Also wir müssen einfach nur aufstehen, rausgehen, Partei. Also im Grunde müssen wir nur in die Parteien eintreten. Na nicht mal, du kannst ja gründen. Parteiengründung ist ja stinkeinfach. Ja, aber du, das will man ja nicht. Also wenn, dann will ich doch die SPD übernehmen, weil die Marke gibt's schon. Also du willst ja irgendeinen Laden übernehmen, der ein starkes Markenzeichen hat. So, und da gehe ich halt hin und schmeiß einfach mal diese alten Bonzen und die schmeiß ich halt einfach aus der SPD raus. Das kann ja so schwer nicht sein. Ja, doch, leider. Immer. Also das Problem ist ja, wenn du siehst, wie dieses Personal entsteht. Das Personal von unseren Parteien entsteht durch Züchtung. Mhm. Das bist ja nicht du, das bist ja nicht ich. Ja, also ich meine, ich würde mich dafür gar nicht hergeben. Ich habe zu viel Politikwissenschaft studiert, um das freiwillig machen zu wollen, weil das ist schlecht für den Charakter. ja, sorry. Ist es schlecht für den Charakter oder gehen nur Leute, die ein Problem mit dem Charakter haben, dahin? Das ist ein Henne-Ei-Problem. Ich glaube, ja. Es bleiben nur Leute, die ein Problem mit dem Charakter haben, übrig. Okay. Weil die Liste an Bundestagsabgeordneten, die aus Gewissensgründen ausgetreten sind aus dem Bundestag, ihr Mandat niedergelegt haben, aus Parteien ausgetreten sind, also die ist wirklich Legende. Und das sind aber auch die Guten und die arbeiten sich dann halt auf. Mhm. Und dann hast du halt irgendwie, ich meine, Angela Merkel ist der Epitom des modernen Elitenpolitikers. Jedes Mal, wenn ich die Frau sehe und mir dann überlege, ich erkläre Menschen, der Bundeskanzler hat Richtlinienkompetenz. Ja, er entscheidet die Richtlinien der Politik. Dann jetzt musst du dir mental Frau Merkel und ihr politisches Handeln dazu denken. Nur du siehst, vor welchem Problem du heutzutage dabei stehst, wenn man das vermitteln will. Weil, die handelt nicht. Die hat keine Richtlinien. Mhm. Ja? Die trifft sich mit Sarkozy und am Ende haben wir eine Wirtschaftsregierung. Das ist ja auch total super. Vor allen Dingen, weil im Prinzip sie dann jetzt so hintenrum irgendwie die Gesetzgebung, was Wirtschaftsfragen angeht, irgendwie dem Bundestag weggehen wollen, was irgendwie jetzt verfassungsmäßig nicht wirklich geht, aber das interessiert eh keinen. Ich meine, du hast halt das Problem, auch die Leute überhaupt zu politischer Mitwirkung zu bringen, dass die meisten nicht dieses System in den Parteien überhaupt mitmachen, sondern da gibt es halt Kaderschmieden und so. Ja, und die gut sind, arbeiten sich auf. Mhm. Ja, deswegen hast du zum Beispiel teilweise richtig geile Kommunalpolitiker. Weil Kommunalpolitiker, da gibt es Identifikation und so weiter und die sind teilweise richtig gut, egal auch von welcher Partei. Jetzt auf kommunaler Ebene ist die Parteizugehörigkeit fast egal. Ja. Genau. Und ich meine, in Berlin ist das schon wieder bei euch, das ist ein bisschen so eine andere Sache, weil das ist halt gleichzeitig auch noch ein Bundesland und da fängt schon das Geschacher an. Mhm. Die Leute, die dann halt irgendwie richtig was wollen, die sind dann meistens irgendwelche Kommunalpolitiker. Und wenn du Karriere willst, dann wirst du normalerweise abgesägt. Ja, also wenn du Karriere willst und gut bist, wirst du abgesägt. Und das erklärt dann halt den Rest. Ja, also so Frau von der Leyen zum Beispiel, die hat ja nun wirklich, die hat ja nicht wirklich Kompetenz. Hat sie bis jetzt nicht zeigen können. Nee, den Eindruck hat man nicht. Nee, ich glaube auch nicht, dass es auf der Ebene, also gerade so auf der Ebene von Ministern, da geht es, glaube ich, doch nicht mehr um Kompetenz, sondern das sind doch die Grüßauguste, die nach vorne gestellt werden. Also die richtige Arbeit, die wird doch im Hintergrund gemacht. Ja, also ich sage immer so salopp, Minister und Staatssekretäre sind primär dafür da, dass man jemanden entlassen kann, wenn es schief geht. Ja, so. Aber auf der anderen Seite, mag man von Frau Künast halten, was man will. Als die damals Landwirtschaftsministerin geworden ist, hatte ich wenigstens das Gefühl, dass sich jemand mit dem dann mal damit beschäftigen wollte. Die hatte zwar auch keine Ahnung. Mit dem Thema wenigstens mal auseinandergesetzt hat. Ja, also das muss man ihr zugute halten. Die kam da halt mal rein als grüne Landwirtschaftsministerin. Ja, allein die Tatsache, dass dieser Bauernchef da ein Herzfasser gekriegt hat, weil da nicht mal sein Lobbytyp sitzt, haben wir ja jetzt wieder Frau Aigner von der CSU hier in Bayern. Ja, die spricht auch schön niederbayerisch. Das passt dann. Nichts gegen Niederbayern, das sind auch Menschen. Nette. Ja. Wie kriegst du deine Empörung denn eigentlich in den Griff, wenn du politische Bildung verbreitest? Gar nicht. In deinem Beruf. Also ich neige dazu, tatsächlich dann zu ranten. Ja. Auch mal in der Schule. Und normalerweise rante ich aber mit Basis. Also es ist eine Sache, sich hinzustellen und zu sagen, dass das alles scheiße ist und dann einfach auf dem Niveau zu bleiben. Das kannst du dir natürlich nicht leisten und das ist auch nicht, dafür werde ich auch nicht bezahlt. Aber zum Beispiel tatsächlich an einem Sachverhalt mal zu erklären, warum etwas so einfach gar nicht in Deutschland geht, warum das nicht funktioniert und warum das sachlogisch auch totaler Bullshit ist. Das wollen die Schüler haben und das ist natürlich, du hast emotional aufgeladene Sachen. Es gibt auch so Momente, wo du einfach vor Ohnmacht nicht mehr weißt, was du noch tun sollst. Also es geht mir so. Also es gibt halt verschiedene Arten von Politiklehrern. Es gibt auch viele Leute, die machen das dann halt sehr formularisch. Die machen viel Systemlehre und so weiter. Aber ich habe mal im Studium gelernt, dass du immer aktuell sein musst. Und wenn du aktuell bist, dann musst du halt auch mal Themen aufgreifen, die emotional sind. Hm. Also so der größte Rand, der mir aus dem letzten Schuljahr einfällt, ist eigentlich diese Sache mit Stuttgart 21 und den Wasserwerfern. Weil da war ich dann auch wirklich empört. Weil, echt? Das hat mich ja irgendwie, also natürlich nicht die Auswirkungen, aber die Nummer hat mich tatsächlich amüsiert. Und zwar, weil diese Polizeibrutalität, die da passiert ist, das ist eben da, wo ich lebe, normal. Hä? Wenn hier in Berlin eine Demo von empörten Leuten stattfindet und nicht von irgendwelchen, nicht irgendwie so eine Friedensdemo oder sowas, sondern wo Leute sich wirklich empören und wo Leute auch laut werden, ja, was glaubst du, wie schnell hier eine Hundertschaft Robocop durch die Massen marodiert und einfach mal wahllos Leute zusammenschlägt? Das heißt, ich, im Grunde ist das meine Realität. Wenn hier eine Demo ist in Berlin und ich daran vorbeigehe oder dahin gehe, ich gehe ungern auf Demos mit, ich mache mich ungern mit so irgendwie mit so ideologischen Strukturen, sage ich mal, gemein. Aber wenn ich dahin fahre, um mir das anzugucken, wie sie da marschieren, dann fahre ich dahin und weiß, es kann passieren, dass ich von der Polizei ins auf die Schnauze kriege. So, und das hast du eben, also wenn du dann so Leute in Westdeutschland irgendwo, denen es gut geht, in gut situierten Gegenden oder sowas, die leben eben in so einer Weltsicht, aus der heraus sie sagen, naja, das sind ja sowieso alles Chaoten, die haben es ja auch nicht besser verdient, als alles auf die Fresse zu kriegen, weil die zünden ja da die Geschäfte an. So, und jetzt hat nämlich mal genau der immer gesagt hat, naja, die haben es ja nicht besser verdient, als auf die Fresse zu kriegen, diese Chaoten, genau der hat jetzt auf die Fresse gekriegt. Jetzt ist dieses Wasserwerfer- und Polizeibrutalität-Ding, finde ich, in ein ganz anderes Bewusstsein gerückt. Und darum musste ich da sehr drüber lachen letztlich. Ja, also aus der Position kann ich das komplett nachvollziehen. Was mich daran empört hat, ist eigentlich, ne, also um den Kontext zu schaffen, warum ich besonders sauer war, ja. Die haben ja meine Stundenplanung kaputt gemacht. Thema war der Rechtsstaat. Ja, und dann macht der Rechtsstaat als erstes einen Rentner blind, ne? Ja, vor allen Dingen auch komplett unnötig. Also ja. Ich, was Berlin angeht und was das Verhalten der Polizei bei Demonstrationen angeht, muss ich ehrlich sagen, müsste ich mir im Detail angucken. Mhm. Aber im Allgemeinen gilt für mich, es steht in diesem Grundgesetz irgendwo vorne drin, dass ich Versammlungsfreiheit habe und um Gottes Willen, wenn ihr euch da irgendwie rundherum stellen wollt, bitteschön, aber ansonsten habt ihr die Finger von den Leuten zu lassen. Also mein Hauptproblem ist, lesen die Leute da teil nicht? Das ist gut geschrieben, das ist nicht das BGB, ja? Man kann das verstehen. Man kann das sogar verstehen, wenn man durch die Ränge der CDU oder anderer großer Parteien bis an die Macht gespült wurde und jetzt leicht degeneriert in seinem Büro sitzt und Macht hat. Ja, das ist nicht so schwer. Das kapiert mein Automechatroniker. Ja, wenn ich dem sage, der Staat muss sich an seine eigenen Gesetze halten, dann sagt er, das habe ich schon verstanden. Die nächste Frage, die er mir stellt, warum tut er es nicht? Und dann stehst du da und denkst dir, ja, Naja, er wird aber immerhin auch zur Rechenschaft gezogen dafür, dass er es nicht tut. Also das ist zum Beispiel so, wie ich den Rechtsstaat verstehe. Weil natürlich der Staat ist ja jetzt keine Entität, der du absolute Vernunft zuschreiben könntest. Sondern der Staat ist ja auch nur die Summe seiner Bürger beziehungsweise der Individuen, die im Namen des Staates Macht ausüben. Und da sind eben auch immer mal Idioten und schwarze Schafe dabei. Also Idioten und ernsthaft böse Menschen hast du eben überall. Und diejenigen sind es ja, die im Namen des Staates die eigenen Gesetze brechen. Aber dafür wird der Staat in der Regel ja auch zur Rechenschaft gezogen. Ja, das kommt immer auf die Ebene drauf. Das ist natürlich, was nutzt es, fragt man sich dann, ne? Was nutzt es gerade bei so Sachen wie, was weiß ich, Vergewaltigungsvorwürfen, Kinderpornovorwürfen, solche Sachen, wo der Staat oder Terrorismusvorwürfen, wenn man sich so die Geschichte von André Holm anguckt zum Beispiel. Ich möchte nicht wissen, wie sehr da der Rechtsbruch durch die Bundesrepublik an diesen Leuten, also an dieser Familie, wie sehr das dazu geführt hat, dass das Leben dieser Menschen zur Hölle geworden ist. Aber letztendlich musste sich dann auch die Generalbundesanwältin fürchterlich einschenken lassen. Also das heißt, da ich finde schon, dass der Rechtsstaat funktioniert. Das Problem ist halt, wirklich, dass der Rechtsstaat eben auch aus Menschen besteht, mit denen man eigentlich keinen Staat machen kann. Ja, aber das trifft ja für jeden Menschen zu. Also ja, natürlich. Niemanden einen Staat machen. Also auf persönlicher Ebene, wenn es da Entscheidungsträger gibt, da bin ich da vollkommen deiner Meinung. Also ein schönes Beispiel, wo ich auch mich dann doch sehr am Facepalmieren war, war jetzt diese Sache mit dem Gefgen. Der hat den Jungen umgebracht. Ja, der sitzt dafür im Knast. Ja, die beste Variante habe ich eigentlich bei der Süddeutschen gelesen, bei Herbert Brandl, der gesagt hat, warum sie dem jetzt so viel Geld geben mussten, weiß er nicht. Die Entschädigung ist rechtlich halt komplett richtig. Dem Mann wurde mit Folter gedroht. Das möchte auch kein anderer von uns haben, wenn er in derselben Situation ist, egal wie groß er als Verbrecher ist. Das ist alles richtig. Wo Rechtsstaat dann schwierig wird zu greifen und wo es auch schwer wird, den Leuten eins auf den Sack zu geben, ist, wenn es institutionell wird. Mhm. Weil dort gehen wir ja eigentlich davon aus, dass der Rechtsstaat von denen, die institutionell dafür zuständig sind, von allein beachtet wird. Ja. Das wird normalerweise ja über Masse geregelt, deswegen sitzen im Bundestag so viele Leute, mhm. Dass da eigentlich irgendwie das immer über Gremien geht. Das hat ja auch einen praktischen Grund. Nicht nur, dass das Demokratie ist. Ne? Wenn mehr Leute da sind, denkst du ja, dass vielleicht eine soziale Kontrolle verstärkt stattfindet. Also, Pluralismus noch vorhanden ist dann vielleicht. Ja, und dann guckst du dir mal an, dass wir immer noch kein neues Wahlrecht haben und das, was da vorgeschlagen wird, wahrscheinlich in Karlsruhe in denselben Papierkorb geschmissen wird, in dem schon das alte liegt. Und du stellst dir die Frage, erstens, können die das nicht mehr? Ja. Also ne, da ist auch wieder die Frage, für mich ist dann am Ende auch immer die Frage, wie vermittle ich das? Wie kann ich jungen Leuten sagen, ich habe einen Rechtsstaat und unser Staat muss sich an Gesetze halten, er muss sich auch an die Entscheidungen der obersten Richter halten und ihnen dann irgendwie mal zu erklären, ja, aber wir haben jetzt kein Wahlrecht, weil das hat die Regierungskoalition irgendwie im Schrank vergessen, die hatten da jetzt auch nicht wirklich ein Interesse dran, dass das neu wird. Und die ersten Analysen von dem, was sie da jetzt rausgebracht haben, lösen das Problem, was das Verfassungsgericht relativ klar angesprochen hat, nicht. Dann muss ich mir die Frage stellen, ja, an der Stelle kannst du halt Rechtsstaat nicht mehr kontrollieren. Ne? An der Stelle müsste die Bevölkerung kontrollieren. Genau, wie willst du die Bundesregierung sanktionieren dafür, dass sie gerade Gesetz bricht? Ja, die Standardantwort ist abwählen. Ja. Können wir nur alle 4 Jahre und sämtliche Standardalternativen sind nicht besser. Also aus meiner Sicht. Das weiß man halt, da ist das Problem halt, das weiß man immer nur, das weiß man so lange nicht, wie man es ausprobiert. Ne? Also natürlich vertraue ich, wen will die SPD jetzt als Kanzler haben? Nicht den Steinmeier, den anderen. Steinbrück, genau. Natürlich vertraue ich Matthias Steinbrück nicht. Ja? Ich meine, Steinbrück hat unter anderem dieses Hartz-IV-Gedöns verbrochen. Also Steinbrück hat die Bevölkerung in der Bevölkerung Angst eingejagt, unter anderem. Genau. Und noch einigen mehr Scheiß gemacht. Also die waren ja alle dabei. Das heißt, ich vertraue dem nicht und darum kriegt er meine Stimme nicht. Aber letztendlich kann es ja auch durchaus sein, dass der Typ es richtig macht. Das heißt, ob es wirklich kein guter Ersatz für die bestehende Regierung ist, das finde ich erst raus, wenn ich sie durch eine andere Regierung ersetzt habe. Ja, das ist irgendwie das Problem der Demokratie, ne? Ja. Also das Problem der Demokratie, das aufkommt, wenn du 82 Millionen Leute hast, von denen irgendwie so, weiß ich nicht, so 50, 60 Millionen wählen dürfen. Per Steinbrück. Ich habe ihn Matthias Steinbrück genannt. Und zwar habe ich ihn so genannt, weil ich glaube, der Pfarrer in der Lindenstraße hieß Matthias Steinbrück, der dann von Lisa Hoffmeister mit der Pfanne erschlagen wurde, wenn ich mich nicht täusche. Ist es jetzt Freudsch? Nee, keine Ahnung. Ich fand die Rolle, ich meine, der hieß Matthias Steinbrück da in der Lindenstraße. Ich fand die Rolle nur so lustig, weil immer, wenn der aufgetreten ist, hat er, als das Erste, was er gesagt hat, wenn er reinkommt, ist, war immer, störe ich? Das fand ich irgendwie sehr lustig. Ja, also das politische Bildung ist halt an der Stelle ein Problem. Also du musst halt irgendwie heutzutage hast du halt irgendwie so das Problem. Also ich weiß nicht, so gefühlt vor 5, 6 Jahren, so Schröder-Kohl-Ära, ja. Konntest du eigentlich noch halbwegs aufzeigen, dass das System was mit dem, was da passiert, zu tun hat. Ja, also so vom Background her ist es ja so, ich habe so einen Lehrplan und in dem steht drinne, hier erklären Sie mal Bundestag, erklären Sie mal Bundesrat und so weiter und so fort. Und dann stellst du dich halt hin, knallst deine, deine Folien hin, erklärst die ganzen Strukturen. Du musst natürlich auch immer erklären, okay, warum ist es relevant und wie läuft es im echten Leben? Und da hast du halt immer größere Probleme. Also, weil wir ja vorhin auch bei den Nazis waren, die Nazis sind auch immer ein Problem und diese latente Fremdenfeindlichkeit, das kommt jetzt komplett wieder. Also ich hatte dieses Jahr auch wieder Leute, die mir erzählt haben, ja, warum lernen denn die kein Deutsch? Wenn ich ins Ausland gehe, lerne ich ja auch eine Fremdsprache und so. Das finde ich immer so geil. Das ist so, wenn ich in deren Land gehe, dann passe ich mich ja auch an. Wo ich dann einfach nur antworte, ja, aber du gehst nicht in deren Land. Ja, das Erste. Ganz einfach, du gehst halt nicht in deren Land, also red keinen Scheiß. Pack deine Koffer, hau ab, dann kannst du beweisen, was du da redest, aber das ist so, ja. Und nicht unter den Bedingungen, unter denen die Leute hierher gekommen sind. Ja, ja? Genau. Dann musst du aber auch in die Türkei 1950 gehen, da will ich mal sehen, wie du Türkisch lernst, mein Freund. Mhm. Ja? Das ist so, bevorzugt bitte nach Anatolien. Es ist halt überhaupt kein Argument, das ist halt blödes Gewäsch. Das ist aber so ein Standard, den du... Ja, ich weiß, den hört man häufig, aber das ist eben meine Standardantwort, ist eben auch, ja, aber du bist nicht da, also red keinen Quatsch. Ja, ich muss dann leider ein bisschen mehr... Ja, klar, aber das ist genauso wie dieses, wenn es bedingungsloses Grundeinkommen gibt, dann geht ja keiner mehr arbeiten. Aha, ja. Du gehst dann also nicht mehr arbeiten. Nee, ich gehe dann noch arbeiten. Ja, so red keinen Scheiß. Bedingungsloses Grundeinkommen ist auch jedes Jahr ein Thema auf der Höhe von der Sozialstaat, die Sozialsysteme und warum sie schon seit den 70er Jahren nicht mehr funktionieren eigentlich. Mhm. Das ist übrigens sowas, das kriegst du gar nicht in Deutschland weg. Also das werden wir beide nicht sehen. Bedingungsloses Grundeinkommen? Dass sie die Sozialsysteme umbauen. Und das liegt einfach daran, dass der Einzelne viel zu egoistisch ist und daran denkt, aber meine Krankenversicherung, genau. Meine Rente? Ja, ja. Das zum einen. Und du hast natürlich, da sind also so viele, jetzt fällt mir das deutsche Wort für Stakeholder nicht ein, da sind also so viele Menschen, die vom Status quo profitieren, an denen vorbei kannst du das überhaupt nicht machen. Also das geht halt nicht. Es wäre ja ein einfaches, wenn alle bereit wären, einfach auf 10% zu verzichten, von was auch immer, dann könnte man ja da anfangen, irgendwie zu bauen. Aber es sind halt viele darunter, die würden eben ihre Existenzgrundlage verlieren. Also ich meine, das ist gerade mit Armut, ich meine, Armut ist ein so unglaublich gutes Geschäftsmodell, ne? Besitzstandswahre, vielen Dank Manka, Besitzstandswahre, schreibt Manka gerade in den Chat, heißen die, genau. Es gibt in Kreuzberg gibt es einen Penner, also was das ist nicht mal ein Penner, das ist ein Bettler, der läuft rum und erzählt immer Geschichten, hat immer so 50 unterschiedliche Spardosen und erzählt zu jeder Spardose eine andere Geschichte, warum du da jetzt Geld reinschmeißen solltest. Das ist ein ziemlich kluger Typ und mit dem habe ich neulich auch geredet. Der meinte auch, ja, was glaubst du denn, ey, mit Angst, mit Krankheit und mit Armut lässt sich am meisten Geld verdienen. Ja, und lässt sich übrigens auch am besten regieren mit. Ja, das mit Angst, das ist ja sowieso, ja. Das ist ja auch die Strategie gewesen von Rot-Grün. Also ich meine, mach einfach der Mittelschicht Angst, ja, vor dem totalen Abstieg und sie wird nicht aufmucken. Und sie muckt ja auch nicht auf. Ja, was ich ja bei Hartz IV auch noch ganz interessant finde, ist, durch Hartz IV ist die Menge an direkter Macht über Menschen durch unsere Politik, durch Politiker enorm gestiegen. Mhm. Also ist den meisten Leuten gar nicht bewusst, aber wenn du mal in der Situation bist und ich habe jetzt, wie gesagt, im Familienumfeld wie auch mit meinen Schülern relativ oft Leute da, die das alles mal durch hatten, Macht, die direkte Macht auf dein Leben, ja, dieser Einfluss, was du als kleiner Mann, der da Hartz IV kriegst, auf einmal nur noch tun kannst, ja. den kannst du hoch bis zur Bundesregierung lenken, ja, kannst du gucken und das hängt halt komplett zusammen, ne? Und die Macht ist halt komplett direkt da. Wenn Frau von der Leyen sagt, wir ändern die Quote, für wie viel Kohle wir den Leuten für Zigaretten geben, ja, dann verhungert vielleicht irgendwo ein Kind in Deutschland. Ist ja geil, ne? Also das ist direkte Macht und das fand ich eigentlich damals sehr schockierend. Glaubst du, dass das in unseren Ministern überhaupt klar ist? Nee. Aber ich kann dir sagen, wie es klar ist. Den Leuten, die in der Arbeitsagentur hinter den Schreibtischen sitzen, denen ist es zum Beispiel ziemlich klar. Und da die mittlere Ebene, der dürfte das auch so langsam klar werden. Den Ministern ist es nicht klar. Die Minister, glaube ich, die sind das Schlimmste, was dir eigentlich unterkommen kann. Das sind nämlich Leute, die es gut meinen, aber die es nicht gut machen. Ja. Da muss man ja auch immer gucken, ja, diese ganzen Policy-Sachen, die ganzen Inhalte, die da irgendwie bequatscht werden, da wird komplett abstrakt dahergeredet. Die haben auch irgendwie nicht so, was ich mich immer bei so bestimmten politischen Aussagen, ja, frage ist, um Sozialkundelehrer zu werden, machst du nicht nur Politik, du machst auch Soziologie, ne? Mhm. Also als Sozialwissenschaftler stehe ich da meistens daneben und denke, ihr Leute, habt ihr mal auf die Statistik geguckt? Ja, da kommen, wenn unsere Sicherheits- und Innenpolitiker sagen, ja, die Anzahl an Kriminalität in Deutschland, wir brauchen mehr Sicherheitsgesetze, und ihre eigenen Behörden veröffentlichen rückläufige Zahlen an rückläufige Kriminalitätsstatistiken, Da passt doch was nicht zusammen. Sag mal, lesen die den Kram? Ich glaube, die lesen das nicht. Ja, also die lesen das nicht, sondern und wenn sich dann irgendwie einer von der Polizeigewerkschaft hinstellt und sagt, es wird immer alles schlimmer, dann wird ihm halt ganz gerne geglaubt, weil der ist ja ein Fachmann. Also ja. Da ist eben einfach wahnsinnig viel Inkompetenz. Das ist aber in allen Systemen so. Es ist einfach wahnsinnig viel Inkompetenz da, und diese Inkompetenz trifft halt Entscheidungen. Ja, ne, also was mich daran eigentlich ein bisschen schockiert, ich habe irgendwie diesen ganz komischen Ansatz, so als Lehrer hast du Verantwortung, ne? Mhm. Ich sehe das auch so, also wir sind ja jetzt nur als Beamte richtig amtlich gut bezahlt, gerade Gymnasiallehrer, ja, und so. Klar. Ja, klar. Und ich sehe das immer so, ich glaube, ich werde, und das ist auch so, steckt da, glaube ich, auch dahinter, ich werde nicht nur für die Arbeit bezahlt, sondern ich werde primär auch dafür bezahlt, dass ich Entscheidungen treffen muss. Mhm. Ja? Und ich Verantwortung habe. Da sitzen 30 Leute vor mir. Wie gesagt, ich bin auch Englischlehrer, das ist bei uns ein Prüfungsfach. Ja. So, und wenn ich in Englisch sage, du kriegst keine 5, du kriegst eine 6, dann fällst du durch die Probezeit, und dann war's das mit dann bist du an dem Tag kein Schüler in der Schule mehr. Das ist tatsächlich so. Das heißt, ich habe eine Verantwortung. Ja, und dafür kriege ich Kohle. Und dann schaust du dir an, okay, ich habe ganz viele leidende Politiker, ja, die kriegen noch viel, viel mehr Kohle, haben noch viel, viel mehr Verantwortung, aber ich glaube, sie sind sich dessen nicht unbedingt bewusst. Und das ist eigentlich schade. Aber das heißt, das ist nicht mehr schade, das ist eigentlich nur noch empörungswert. Ja, witzigerweise, ich empfinde es nicht als so schlimm wie du. Also ich habe mich auch lange empört. Mittlerweile halte ich so ein bisschen damit, dass das Ganze auch als gut inszeniertes Theater zu betrachten. Also ich lache mehr drüber, also ich spotte und lache mehr über das politische Geschehen, bin aber gleichzeitig darf ich vor der festen Überzeugung, man kann das ändern, und zwar aus dem System heraus. Es ist nur fürchterlich anstrengend. Ja. Weil es dauert. Ne? Also du kriegst eben keine Instant-Lösung, sondern das ist ein sehr, sehr langer Weg, und man muss ein sehr dickes Brett bohren. Aber also ich sage immer, und ich sage das ja auch so gerne im normalen Radio, im UKW-Radio, weil da hat man Zufallshörer, solange nur Deppen in die Parteien eintreten, werden wir auch von Deppen regiert werden. Das heißt, alle, die irgendwie sich für nicht Deppen halten, sollten bitte einfach mal in die Parteien eintreten. Und dann da den Laden aufmischen. Das ist doch, ich meine, sowas wie die FDP in Berlin, das ist ein starkes Markenzeichen, FDP, ja, alte Partei, in allen Parlamenten schon vertreten gewesen. Die kannst du wunderbar übernehmen. Und dann stellst du die mal richtig auf. Dann machst du daraus mal eine richtig liberale Partei, und dann werden die ja auch Wahlsieger einfahren. Aber es ist halt, das dauert halt. Das dauert einfach mal, weiß ich nicht, 2 Legislaturperioden oder sowas, 10 Jahre. Ja. Und ich habe eben, das Problem, was ich habe, ist, das scheitert an dieser Instant-Mentalität der Menschen. Das könnte eine Erklärung sein. Ich glaube, die andere Sache ist auch, die richtig schlauen Leute, die haben da keinen Bock drauf. Die gehen vor allen Dingen dahin, wo sie wirklich Macht ausüben können, ja. Ja, natürlich. Also, weil im Zweifelsfall kannst du eben, wenn du zu Pricewaterhouse gehst und Berater wirst, bist du sowieso hinterher der Typ, der irgendeinem Ministerium sagt, in welche Richtung es gehen soll. Ne? Ja, naja, ich habe ja auch so mein kleines Stückchen Macht, ne? Wenn ich jetzt hier so jedes Schuljahr meine 150 Schüler irgendwie in Politik vor mir sitzen habe und denen halt erkläre, welche Möglichkeiten sie haben, was die meisten nicht wissen, ja, wie das System funktioniert und wo die Fallen dabei sind, was die meisten auch nicht wissen, dann hast du auf jeden Fall danach schon mal mehr Potenzial von Leuten, die überhaupt mal jenseits der Bild-Zeitung drüber nachdenken. Ja, stimmt. Das ist ja, ich meine, realistisch gesehen, von, wenn ich jetzt sage, da sitzen 100 Leute vor mir, die ich in Sozialkunde habe, 5. Mhm. Ja. Ja, aber immerhin. Ja, ja. Besser als 0. Ne? Ja, und es sind 5 Multiplikatoren im Zweifelsfall. Ne? Kennst du eigentlich von Wolf Wagner, wie Politik funktioniert? Nee. Ein Buch von einem, ich glaube, das ist auch ein Politikwissenschaftler, so ein 140-Seiten-Buch ist es. Da erklärt er einfach, er erklärt eben, wie Politik funktioniert. Und zwar erklärt er das sehr, sehr simpel, sehr modellhaft, aber so, dass du hinterher verstanden hast, was ist parlamentarische Demokratie, warum ist eine parlamentarische Demokratie möglicherweise die bestmögliche Regierungsform, zu der wir in der Lage sind. Und das ist echt sehr, sehr, ein sehr, sehr schönes Buch. Also wirklich sehr, sehr schön geschrieben. Ich gucke da öfter mal rein. Insbesondere, wenn ich anfange zu zweifeln an unserer parlamentarischen Demokratie. Und dieses Buch gibt es witzigerweise kostenlos als PDF und auch zum Bestellen. Und zwar bei der thüringischen Landesregierung. Ja, musst du mal im Blog gucken, also wrint.de im Sendungsblog. In der letzten oder vorletzten Sendung habe ich das, glaube ich, auch mal erwähnt. Und ich meine, es gäbe da sogar einen Link dahin. Ich bin jetzt nicht so ganz sicher, aber wahrscheinlich, also es sind ja sowieso wieder ein paar Leute am Shownotes schreiben, glaube ich. Also wahrscheinlich wird es dann mindestens in den Shownotes von heute stehen. Und du kannst es einmal runterladen als PDF und du kannst es auch bei denen als Print bestellen. Und ich glaube, das ist sogar, wenn man in Thüringen lebt, kriegst du 5 Exemplare kostenlos oder irgendwie sowas. Ja, dann mach ich das über Mama. Also das ist echt eine sehr, sehr angenehme Sache. Und das ist so zum mal zu Hause lesen und danach verstanden haben, ach, so machen wir das hier. Ja. Also ob man das dann immer noch gut heißt, das System, und ob man zu denselben Schlüssen kommt, nämlich dass das ein gutes System ist, in dem man tatsächlich was bewegen kann, das ist dann jedem selbst überlassen. Du sagtest vorhin, am Anfang sagtest du, eigentlich ist die einzige Möglichkeit, an den Zuständen noch was zu ändern, ist den Londoner Weg einzuschlagen, also einen Aufstand zu wagen. Wogegen denn eigentlich? Mit welchem Ziel denn eigentlich? Naja, das Problem an der Geschichte ist, also technisch gesehen sind die Einzigen, die Verfassung ja abschaffen können, wir. Ja, man hat es ja irgendwie geschafft, den Artikel 146 im Grundgesetz drin zu lassen, dass wenn das deutsche Volk tatsächlich mal eine Verfassung haben will, sie diesem Land eine Verfassung geben können. Weil technisch gesehen, also das hat jetzt nicht was mit diesen Deppen mit der Reichsregierung und so weiter zu tun, technisch gesehen ist nach der deutschen Einheit, ja, ist es ein bisschen so, die SPD hat damals diesen Artikel nicht rausstreichen lassen, weil wahrscheinlich ein bisschen auch so mit Hintergedanken, ist es so, dass wenn jetzt die Mehrheit in Deutschland sagt, hier, wir wollen dieses Grundgesetz nicht mehr, wir möchten was Neues, dann möchten wir was Neues. Mhm. Bitte, bitte, bitte, bitte macht's nicht, das ist eine der geilsten Verfassungen, die es auf dieser Erde gibt. Ja, das kenne ich gleich. Das kann man immer nur wieder betonen, also auch gerade so Leuten gegenüber, die, Es ist eine tolle Verfassung. Ich habe mich im Studium mit den Amerikanern, den Franzosen, den Russen, den Tschechen und den Engländern befassen dürfen. Und da wo ich studiert habe, hattest du eine schwere politikphilosophische Basis. Also ich habe halt viel Politikphilosophie gemacht. Und ganz ernsthaft, also das ist einfach mal eine tolle Verfassung. Die Engländer stehen jetzt zum Beispiel vor dem Problem, wenn die weiterhin diese Riots haben, dann fällt denen im Endeffekt die Verfassung auseinander, weil die Verfassung auf Volkszustimmung beruht. Wenn die Leute sagen, wir erkennen dieses Regierungssystem nicht an, dann brauchen die im Endeffekt nur ins House of Parliament reinzulaufen, den Cameron da rauszuholen und den nach guter alter Sitte irgendwo mit dem Schwert zu erschlagen, und die Königin stellt sich hin und sagt, na dann machen wir was anderes. Das steht nirgendwo, dass sie ein House of Commons brauchen. Das ist alles nur hergebracht. In Deutschland hast du das alles festgestellt. Und wir haben halt auch zum Glück festgeschrieben, dass dieser Staat so aussehen soll. Also bitte nicht. Warum? Ja, aber dann ist doch so ein Riot noch unsinniger. Ja, jetzt hast du mich. Aber yes. Na, das ist, siehst du, wenn meine Schüler das hören wollen, die gewinnen nie gegen mich in solchen Diskussionen. Ah ja. Nein. Na, ich will ja gar nicht gewinnen. Also, Nee, die Frage ist schon berechtigt. Generell ist das Problem, glaube ich, dass die Situation prekärer werden muss. Also, prekärer für wen? In der Gesamtschau. Also das Problem ist, glaube ich, wir haben in den unteren Statusgruppen, bei den armen Leuten, das ist schon prekär. Ja? Und das ist Hartz IV, dass das prekär macht. Ja. Für die Politiker und für die Eliten ist es nicht prekär. Nein. Es wird, es wird jetzt prekär für sie. Nein, das wird für die nicht prekär. Das Problem mit den Eliten ist, die Eliten müssen mittlerweile überhaupt nichts mehr fürchten, außer Schmerz. Das heißt, wenn du dir die Eliten anguckst, die sind nicht davon bedroht, also deren wirtschaftliche Existenz ist nicht bedroht. Die einzige Bedrohung, die du den Eliten gegenüber noch aussprechen kannst, ist, ich hau dir auf die Fresse. Und das ist aber eine Welt, in der ich nicht leben will. Nee, das, ja, wie gesagt, also das ist irgendwie so. Ich will das halt nicht. Ich will halt nicht sagen, so pass mal auf, mein lieber Westerwelle, entweder du hörst jetzt mal mit dieser komischen Politik auf oder ich brech dir die Nase. Weil das ist ja barbarisch. Ich will ja in einer Zivilisation leben. Ja, das ist so die Frage. Das heißt, womit bedrohen wir die Eliten, sodass sie vielleicht im Sinne der Masse oder stärker im Sinne der Masse politisch handeln? Ja, das Problem ist, glaube ich, es würde sich was tun, wenn unsere Regierung das Volk sozusagen richtig hochkommt. Da würde sich definitiv was tun. Der zweite Weg ist der, den du ja schon zweimal skizziert hast, dass man halt sich in die Institutionen hineinbegibt. Aber da haben wir das Problem, dass das erstens ja langwierig ist, das ist vielleicht nicht so das Ding, sondern auch, dass der Weg an die entsprechende Schaltstelle mit so viel Verführung belegt ist und vor allen Dingen auch tatsächlich mittlerweile mit wahnsinnig hohen sozialen Hürden, dass es immer schwieriger wird. So in eine Partei rein, ja, so die FDP in Berlin übernehmen, das ist richtig schwer. Das ist, also ich meine, klar, selbst Parteien gründen und groß werden. Also wo jetzt eine Chance besteht vom Prinzip her, sind ein bisschen die Piraten. Ja. Wuschel schreibt übrigens gerade einen sehr klugen Satz in den Chat. Wie wäre es im Sinne der Vernunft und nicht im Sinne der Masse? Gute Idee. Ja, Vernunft. Merula schreibt, mit Machtentzug drohen. Es gibt keinen Machtentzug. Nee. Guck dir mal Gerhard Schröder an. Hier, schöne Doku gestern. Gestern, ich glaube im ersten kam die, Rot-Grün macht Kasse, heißt die. Haben sie einfach mal geguckt, wie denn, also ich weiß nur, in den Trailern habe ich es nur gesehen, ich habe die noch nicht geguckt, dass sie mal geguckt haben, wo Gerhard Schröder und Joschka Fischer denn jetzt eigentlich so rumtanzen und was die machen, weil die kassieren jetzt gerade ab. Ne? Sind die nicht beide bei Gazprom? Nee, ich glaube, es ist Gazprom und der andere ist, also ja, einer hat einen und der andere die andere Pipeline. Ja, ja. Ja. Das Spannende ist ja, Macht, also das mit der Vernunft ist immer gut. Das Problem mit der Vernunft ist, dass das, was die meisten Leute für Vernunft halten, halt immer aus ihrer eigenen Sicht heraus ist und dann am Ende es irgendwie so eine Art Gemeinwohlvernunft geben muss. Das musst du dann wieder ausdiskutieren. Und das je nachdem, wie man das ausdiskutiert, endest du lustigerweise bei Totalitarismus. Also Totalitarismus der Vernunft, ja. Mhm. Ja, um da mal die Referenz zu nennen, Jean-Jacques Rousseau, eigentlich Schweizer, hat diesen berühmten Gesellschaftsvertrag geschrieben. Und das ist immer ganz toll, wenn du das im Studium machst, wenn du das erste Mal liest, denkst du, boah, geil, direkte Demokratie, Gemeinwohl, die kleine Gruppen entscheiden zusammen über alles, einstimmig, ja, geleitet von dem Gedanken, die Gesellschaft nach vorne zu bringen. Ja, dann liest du das dritte Mal und denkst dir, Moment mal, das heißt, ich muss bei jeder Entscheidung mitmachen und die Entscheidung wird nur getroffen, wenn ich nicht dagegen bin. Ja, ist ja super, da funktioniert erstens gar nichts mehr. Zweitens ist das Totalitarismus, weil ich kann mich auch nicht entziehen. Mhm. Ja. Drittens, hey, wie das nervt. Ja. und dann liest du halt die klassischen liberalen Denker, ja, hier so Locke und so weiter, die dann halt doch sehr zynisch sind, was ihr Weltbild angeht, und denkst, okay, das funktioniert wenigstens. Also ich hab mein Studium angefangen als kleiner Sozialist und ich habe mein Studium beendet mit einem grundlegend zynischen Blick auf die Menschheit. Ja. Und muss ehrlich sagen, dass das auch bei Politik ganz praktisch ist. Wir waren bei der Vernunft, ne, und der Macht. Wir waren bei der Frage, wenn ich dir folgen sollte auf dem Weg in den Aufstand, also wir gehen auf die Straße und zünden Sachen an und schlagen Schaufensterscheiben ein. Wozu sollten wir das tun? Also das Einzige, was das in meinen Augen bringt, ist, du versetzt den Rest der Menschen in Angst und Schrecken. Ja. Und das ist keine Basis für eine Gemeinschaft, das ist keine Basis zum Zusammenleben. Also ich lebe doch in Gesellschaft und ich kann auch nicht in Gesellschaft leben, indem ich in einer Gesellschaft leben, in der ein Teil dieser Gesellschaft den anderen Teil in Angst und Schrecken versetzt. Das funktioniert. Ich glaube, man nennt das sozialen Frieden, was man haben will. Und ein Aufstand ist das Gegenteil von sozialem Frieden. Ja, das Spannende ist, wenn man jetzt ganz gemein wäre, könnte man sagen, aber so weit sind wir doch schon. Weil wir haben einen Teil der Gesellschaft, der den anderen Angst und Schrecken versetzt. Ne? Ja, ich bin aber trotzdem, also selbst wenn du auf Hartz IV bist, ist deine körperliche Unversehrtheit noch gewährleistet. Wenigstens das. Du wirst entwürdigt, über, gar keine Frage, ja. Du wirst entwürdigt, du wirst auch mit äußerst fragwürdigen Mitteln, Zwangsmitteln überzogen. Also diese jede zumutbare Arbeit annehmen, das ist letztendlich ja eine implizite Form von Zwangsarbeit auch. Und was wir eigentlich nicht haben sollen. Ja. Unglaublich, man kann alles kritisieren daran, aber du musst nicht davon ausgehen, dass dir einer auf die Schnauze haut. Und ich will nicht auf die Straße gehen müssen, in der ständigen Angst, dass mir einer auf die Fresse haut. Und das war, ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn du so Riot-Zustände hast, dann ist das halt so. Dann bleibst du halt lieber zu Hause. Und ich will nicht lieber zu Hause bleiben. Ja, also du hast da vollkommen recht. Dass, am Ende ist halt die Frage, ist es das wert? Und das ist es wahrscheinlich nicht. Und ein Großteil der Bevölkerung würde das ja nicht mitmachen. Ja, wenn die Situation so prekär ist, dass ein Großteil der Bevölkerung mitmacht, dann sind wir eigentlich dabei, dass wir die Verfassung ausgehebelt haben. Mhm. Ja? Gnade uns Gott. Ja. Meine Angst ist eigentlich tatsächlich, ja, und das ist dann so tatsächlich vielleicht auch die Angst, gegen die ich dann regelmäßig beruflich angehe, dass das irgendwann noch kommt, dass die Leute, dass halt das Bildungsniveau teilweise absinkt. Das ist, haben wir ja jetzt schon das Problem. Also das ist jetzt nicht irgendwie gemein, aber das ist strukturell so. Ja, also ich kann auch irgendwann mal den anderthalbstündigen Rant, was alles mit Bildung mittlerweile schiefläuft, machen. Im engen Freundeskreis habe ich Bildungsforscher, die auf sehr hohem Niveau unterwegs sind, PISA und so. Und die erzählen mir schon genug. Da brauche ich überhaupt keine Beispiele aus dem Schulalltag mehr. Also an das Bildungssystem habe ich aufgehört zu glauben, beziehungsweise dem Bildungssystem habe ich aufgehört zu vertrauen. Ja, ich arbeite da. Also ja, ist klar, Freunde von mir auch. Und was ihr da aber macht, also Freunde im Sinne von Lehrer und nicht Bildungsforscher, was ihr da macht, das ist aber wiederum, also ihr habt eben nicht versagt, sondern ihr zieht den Karren im Grunde aus dem Dreck, der in den Kultusministerien in den Dreck gefahren wurde, weil Bildungspolitik eben überhaupt gar nichts mit Wissenschaft zu tun hat, mit einem Umsetzen wissenschaftlicher Erkenntnis, sondern ausschließlich mit so einem, wie nennt man das denn? Mit so einer Willkür eigentlich. Bildungspolitik in Deutschland ist Willkür und ist hauptsächlich getrieben von Anspruchsdenken. So in meinem Fürstentum wird das nicht so gemacht. Ja, ich sag das, ja, was immer, ich da oft höre. Ich sag ja immer, das Kultusministerium hier in Bayern ist ja die Außenstelle Gottes, ne? Das ist auch nachzuvollziehen, weil der bayerische Ministerpräsident ist ja direkt dem Papst hörig, ne? Die reden auch regelmäßig miteinander. Der Kultusminister hängt dann am Ministerpräsidenten und ich kriege die Weisung Gottes. Immerhin, kann nicht jeder von sich behaupten. Kriegst du denn eigentlich keine Probleme? Also weil wenn du in dieser Weise das Maul aufreißt, wie du es gerade machst, und wenn ich dich nicht zwischenzeitlich immer mal bremsen würde, dann würdest du es ja sehr weit aufreißen sogar. Fällt dir das nicht irgendwann mal auf die Füße? Oder können die dir nichts, weil sie dich schon verbeamtet haben? Ja, ich habe noch Lebenszeit vor Beamtung, aber erstens haben die nicht meinen vollen Namen, zweitens habe ich nicht erzählt, in welcher Stadt ich arbeite. Das stimmt. Drittens, lustigerweise gerade. Aber du machst das aber doch auch in deinem Alltag, denke ich mal. Also du hältst doch nicht im Alltag die Fresse und tust so, als wäre alles in Ordnung. Nee, das ist auch gar nicht so schlimm. Also lustigerweise, als Politiklehrer hast du relativ viel Narrenfreiheit an der Stelle. Das ist ziemlich geil, weil es ging ja mal vor einiger Zeit durchs Netz diese bayerischen Bildungsziele, ja, wo sich die Leute immer so aufgeregt haben. Ja, irgendwie Ehrfurcht vor Gott, ne? Ja, das steht halt mit drin. Da steht aber auch noch was viel, viel Geileres drin. Die Schüler sind im Sinne der Demokratie zu erziehen. Das steht da auch drin. Ja, dann hast du es. Und zwar, warte mal ab, das wird noch viel, viel geiler. Es gibt nämlich für Politiklehrer in Deutschland keine rechtsverbindlichen Regeln, was wir tun dürfen. Also, das ist auf der einen Seite furchtbar, weil das heißt, ich darf theoretisch indoktrinieren. Ja, ich darf so richtig schön Kaiser Wilhelm-Unterricht machen. wenn ich das wollen würde. Und leider findet es teilweise noch statt, aber ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz selten. Das liegt daran, dass wir alle in unserer Ausbildung den sogenannten Beutelsbacher Konsens auf den Sack gehauen kriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die ganze Story erzählen soll. Vom Prinzip her ist es so, das ist halt ein Papier, das stammt so aus den späten 70er Jahren und da steht vom Prinzip her drin, politische Bildung in Deutschland darf nicht indoktrinieren, ja. Muss immer kontrovers sein. Ja. Das heißt, wenn ich eine Klasse voller Linker habe, stelle ich mich dann hin und finde Ausländer verprügeln toll. Ja. Und zwar eine ganze Stunde lang. So lange, bis wir halt das Thema dann durchgearbeitet haben. Ja. Ja, Kontroversitätsgebot. Und macht doch Spaß. Ne? Das ist eigentlich ist das die staatlich sanktionierte Aufforderung zum Trollen. Richtig. Ist total super. Eigentlich will man das haben. Warum ja, bin ich kein Politiklehrer geworden? Fuck. Das Problem ist, ich sehe so alternativ aus, das glauben die mir immer nicht. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass du vom Prinzip her die Urteilsbildung des Schülers nicht beeinflussen darfst. Ja? Also das ist so ein bisschen, naja, das ist so das, was am meisten nicht beachtet wird, sondern die Regel ist eigentlich, man möchte gern den mündigen Bürger, bevorzugt einen, der mündig genug ist zu verstehen, dass das System nicht doof ist. Ja. Mhm. Das heißt, ich habe durchaus ein Recht, Faschos platt zu machen. Ja. Und die kannst du auch argumentativ problemlos platt machen. Schwierig, ne? Also kommt drauf an, wie gut sie geschult sind. Also wenn sie echte Fundamentalisten sind, kommst du halt nicht gegen die an, ne? Weil die keine Argumente haben, sondern eine These immer wieder wiederholen, bis du aufgibst, strukturell. Ja, das Lustige ist, dass ich als Lehrer natürlich da zwei Vorteile habe. Erstens habe ich die Macht im Klassenraum. Ja. Und das ist tatsächlich Macht. Also die Machtdefinition ist ja, es gibt so eine Machtdefinition von Max Weber, die ist total. Ja, Macht gegen Herrschaft, ja. Mhm. Genau, also halt ich habe die Macht. Macht ist, wenn Leute tun, was du sagst, weil du es sagst, und Herrschaft ist, wenn Leute freiwillig tun, was du willst. Ja, und vor allen Dingen. So definiere ich mir das dann immer. So. Ja, Macht ist vom Prinzip her, dass Leute tun, was du ihnen sagst, egal ob sie das wollen oder nicht. Genau. Herrschaft ist, wenn sie das wollen. Richtig. Oder sich das zumindest einbilden. Ja, ja, also deswegen vorhin auch mit Aufbegehren. Also ich glaube, unseren Politikern können wir maximal die Herrschaft entziehen. Die Macht können wir denen nicht entziehen. Und die. Auf jeden Fall, ja, das Erste ist, der rennt dann natürlich vom Prinzip her institutionell irgendwie gegen die Wand. Ne? Mhm. Und er rennt sozial gegen die Wand. Weil er hat dann wahrscheinlich ein Schuljahr voller Schmerzen vor sich. Weil ich laufe da jede Woche irgendwie eine gewisse Anzahl an Tagen rein. Mhm. Ja? Der Deutschlehrer wird, weil ähnliche Themenlage, ihm auch regelmäßig eine auf den Sack geben. Mhm. Und er sitzt umgeben von 20, 30 anderen Leuten, die dauerhaft von dem genervt sind. Das kann ihn zwar bestärken. Ja, das radikalisiert ihn dann. Das radikalisiert im Internet. Vielleicht auch dann. Aber er wird auch die Erfahrung machen, dass er definitiv damit nichts erreicht. Mhm. Ja, und naja, also ich ja gut, du bist da tatsächlich in einer besseren Position. Ab einem gewissen Level, wenn er auf schwache Ideen kommt, wie mit Hakenkreuzen oder so weiter aufzutreten. Ich wollte schon immer mal von der Schule aus die Bullen anrufen und jemanden abführen lassen, ja, wegen Volksverhetzung. Das ist ja ein Traum. Ja. Aber Meine Strategie im Umgang mit solchen Leuten ist halt dann natürlich auch, weil ich habe dann ja durch den Job im Rundfunk noch zusätzlich das Problem, dass wir zu Ausgewogenheit verpflichtet sind und Ausgewogenheit sehr, sehr oft leider missinterpretiert wird, als jeder noch so schwachsinnigen Idee eine gleichrangige Plattform einzuräumen. Und meine Strategie im Umgang mit solchen, also die kommen relativ selten, muss man sagen. Da bin ich auch sehr froh drum, weil die sehr lästig sind. Also Fundamentalisten sind sehr lästige Menschen, weil die führen halt zu nichts. So. Was ich eben mache, ist, ich erkläre ihnen strukturell, was sie da gerade tun. Also wenn dann jemand sagt, weiß ich nicht, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg und ich sage, das ist halt nicht so. Und wenn sie das tun, dann tun sie das nicht, weil sie Ausländer sind, sondern aus anderen Gründen. Und dann kommt das gleiche Pseudo-Argument eben in einer anderen Form. Dann lasse ich mich eben nicht darauf ein, das in einer anderen Form zu widerlegen, sondern sage, das hast du eben schon mal gesagt und du versuchst dir gerade die Hoheit, die Diskurshoheit zu erlangen, indem du ein paar rhetorische Kniffe anwendest. Das machst du aber nicht mit mir, mein Freund. Und das hat dann in der Regel zur Folge, dass andere, die das mitkriegen, anfangen, darüber nachzudenken, mit was für billigen Tricks sie denn bisweilen beeinflusst werden. Das ist eigentlich ganz praktisch. Den Fundamentalisten drehst du damit natürlich nicht um. Den bringst du damit allenfalls zum Schweigen. Ja, na, was ich an der Stelle zum Beispiel mache, du kannst halt, wenn du ein bisschen Fach-Background hast, die Leute auch einfach mal ein bisschen mit Fakten dann in die Enge treiben. Klar. Sagst, okay, was halt immer schwierig ist in meinem Fall, weil ich weiß halt in der Regel nicht, wen ich als nächstes am Telefon habe und was ich da zu widerlegen habe. Ja, das ist dann sozusagen auch so ein bisschen mein Vorteil. Ja, klar. Aber ja, generell, also Diskussions- und Diskurs mache ich ja auch. Also es ist mittlerweile richtig wichtig geworden in der politischen Bildung, vom Maha diese Kongressaufnahmen mal teilweise zu besprechen. Mhm. Ja, politische Rhetorik. Das ist mittlerweile richtig wichtig geworden, weil du Medienkompetenz steht erstens im Lehrplan, also das ist nicht so, dass das irgendwie daneben wäre. Muss man übrigens mal dazu sagen, für den ganzen schlechten Ruf, den Bayern hat, der Lehrplan, den wir haben für politische Bildung, jedenfalls an meiner Schulform, ist ein feuchter Traum des Politiklehrers. Ah ja, das ist mal schön. Der am Gymnasium ist der feuchte Albtraum. Okay. Was sehr spannend ist, du meintest, ich hänge mich aus dem Fenster, jetzt hänge ich mich mal richtig aus dem Fenster. Man kann strukturell sehen, an der Art, wie politische Bildung am Gymnasium in Bayern in den letzten Jahren aufgebaut wurde. Und die Kritik ist nicht nur von mir, sondern die äußern halt auch, äußerte schon mein alter Politikdidaktikprofessor und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ein Standard, dass gerade am Gymnasium versucht wird, dieses Fach zu marginalisieren. Und das Problem, was sie haben, ist eigentlich, es steht nun mal in der Verfassung. Das kriegen sie genauso wenig weg wie Religion, wobei sie Religion ja nicht wegkriegen wollen. Ja? Warum wollen die das marginalisieren? Na, Holger, stell dir mal vor, du bist Politiker und du hast die Möglichkeit, vom Prinzip her dafür zu sorgen, in einem Land, wo deine Partei dauerhaft 60% hat, die Schicht der Menschen, die das höchste Bildungsniveau hat, im Bereich der politischen Bildung nur rudimentär zu bilden. Glaubst du wirklich an eine solche Verschwörung? Nein, ich glaub daran nicht. Das ist aber leider sehr opportun. Wenn dann ist das doch eher eine Reaktion des Systems. Also es erscheint mir eher doch dann eher so, dass also ein System, das in dem eine solche Partei existiert, muss ja aus sich heraus schon verhindern, dass eine kritische Masse an kritischer Öffentlichkeit entsteht. Aber dass da irgendwie so der Politiker das steuert, das mag ich nicht. Nein, der Politiker nicht, aber du musst bedenken, in Bayern ist das System die Partei. Ja. Ja, wir sind hier ja in den letzten 40 Jahren CSU regiert gewesen. Mhm. Das ist tatsächlich so. Also KM-Entscheidungen sind CSU-Entscheidungen. Das ändert sich jetzt auch nicht. Die Gründe, ja, jenseits von irgendwelchen kruden Verschwörungsideen, die dafür vorgebracht werden, sind primär tatsächlich, dass die Geschichte eine größere Lobby hat als die politische Bildung. Mhm. Und politische Bildung natürlich auch unliebsam ist. Weil ich habe dir ja vorhin erklärt, mein Job ist es vom Prinzip her, Leute im Sinne der Demokratie zu kritischen Menschen zu machen. Mhm. Das ist eigentlich grundsätzlich nicht unbedingt beliebt. Ja? Es ist am Gymnasium schon so. Mittlerweile ist es, also ich habe damals noch am Gymnasium unterrichtet, da hast du jetzt in Bayern, und das kann jeder nachschlagen, also da erzähle ich auch nichts, was jetzt irgendwie geheim wäre, sie haben die Stundenzahlen erhöht. Ja, früher gab es 2 Stunden Politik, jetzt gibt es 3, aber sie haben diese Stunden auf 3 Jahrgänge verteilt, sodass du pro Jahrgang 1 Stunde hast. Ah ja. So, und die Stunde liegt dann meistens aus stundenplantechnischen Gründen, das ist Verwaltung, liegt die natürlich auch noch furchtbar. Und die Note wird auch nicht mehr du kriegst keine Zeugnisnote mehr, die relevant ist aus Nein. Politik, sondern Geschichte plus Politik. Doch. Das heißt, du musst dich noch nicht mal engagieren. Also, du kannst es so daneben her plätschern lassen. Hauptsache, du machst in Geschichte was Ordentliches. Naja, also technisch. Also für eine 4 reicht es immer, auch wenn du keine Politik machst. Ja, in der Oberstufe kannst du auch Sozialkunde komplett wegtun. Das nächste, was dazu kommt, ist laut gymnasialer Schulordnung. Da kann man sich auch alles angucken. Also, ich erzähle hier nichts, was irgendwie dienstmäßig geheim wäre. Laut gymnasialer Schulordnung ist es so, dass vorrückungsrelevante Fächer, ich zitiere, nur eine schriftliche Note brauchen. Ja, und jetzt kommt's. Pass auf. Nachdem Geschichte und Sozialkunde zusammen vorrückungsrelevant sind, brauche ich nur in einem der beiden Fächer pro Halbjahr einen schriftlichen Leistungsnachweis. In dem anderen reichen theoretisch auch zwei mündliche Noten, weil ja ich in Geschichte eine Ex geschrieben habe. Also Ex ist in Bayern dieser schriftliche Leistungsnachweis, ja, der nicht groß ist. So, jetzt kannst du überlegen, ich bin Geschichtslehrer und ich bin Sozialkundelehrer. Meistens macht man es zusammen, was auch noch ein Problem ist, weil die Damen und Herren aus dem Geschichtsfach sind sehr fähig, aber die Damen aus dem Geschichtsfach und Herren aus dem Geschichtsfach sind halt Historiker. Die studieren was anderes als Politikwissenschaftler. Ja. Es gibt Leute, die studieren beides, aber du kannst das Fach als drittes dazu studieren und dann brauchst du nicht das Studium, sondern nur die Prüfung. Ist halt so. Mhm. Das ist nochmal ein eigenes Problem. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt Geschichte und Sozialkunde mache, ja, worüber schreibe ich die Ex? Ja, die schreibe ich natürlich in Geschichte, weil das sich einfacher stellen lässt. Mhm. Das bedeutet, dass ich vom Prinzip her den Schülern keine Zeugnisnote in Politik mehr geben muss. Die steht da zwar einzeln drin, ne, aber die hat keinen Wert, sondern nur die Geschichte- und Sozialkundennote hat einen Wert. Und die basiert dann wahrscheinlich auf zwei schriftlichen Leistungsnachweisen aus der Geschichte. Und das ist am Gymnasium in Bayern derzeit in der 10. Klasse Standard. In der 11. und 12. Klasse des neuen Gymnasiums ist es so, dass wenn man nicht den Schwerpunkt in Sozialkunde nimmt, Sozialkunde in den großen Klausuren nicht auftaucht. Das ist technisch jetzt so. Als Vergleich, da wo ich arbeite, ich habe 3 Stunden Sozialkunde oder 2 Stunden Sozialkunde die Woche, also doppelt so viel. Mhm. Dreimal so viel. Der Lehrplan ist dreimal so lang und ich muss mindestens, also bei uns an der Schule ist es so, wir schreiben halbstündige Arbeiten. Mhm. Jedes Halbjahr. Und es geht in jeglichen Noten richtig ein. Also ja, es ist schwer, nicht an Verschwörung zu glauben, ne? Ja, aber Verschwörung braucht man nicht, um es zu erklären. Und solange man keine Verschwörung braucht, um es zu erklären, ist auch keine da. Mein Gehirn wird jetzt langsam weich, denn wir senden schon seit 3,5 Stunden. Ich würde dich gerne zum Schluss noch fragen, ob du wählen gehst. Ja. Warum? Ich muss zu meiner Schande gestehen, manchmal mache ich den Zettel ungültig. Mhm. Ganz einfach. Es ist Mitwirkung. Ja, wie gesagt, wenn du hingehst und den Zettel ungültig machst, hast du wenigstens ein Statement abgeliefert. In Bayern bei den Landtagswahlen ist das einfachste Statement, was du abgeben kannst, SPD wählen. Ja? Ja. Damit wählst du automatisch Opposition. Mhm. Wenn ich nicht mitentscheide, dann mache ich mich noch viel mehr schuldig an dem Scheiß, der passiert, als wenn ich es wenigstens probiert habe. Ja, wenn ich, die 50% Nichtwähler, die daheim bleiben, verwirken so ein bisschen leider auch ihr Recht, sich zu beschweren. Und wenn sie daheim bleiben, weil sie sagen, ja, ich finde das alles scheiße, ja, das ist doch noch ein Grund mehr, dorthin zu gehen. Ja, also ich rufe meine Schüler auch immer zum Wählen auf, weil du hast es ja vorhin schön gesagt, wir können die da wenigstens dann aus dem Amt hauen. Ja, wir können nicht dafür sorgen. Wir können nicht dafür sorgen, dass jemand Besseres reinkommt. Wir können nur dafür sorgen, dass jemand Schlechteres rauskommt. Ja, ob der Nächste dann nicht vielleicht der nächstschlechtere ist, das werden wir dann sehen. Dann müssen wir den halt auch wieder abwählen. Vielleicht kannst du, vielleicht haben wir auch mal Glück, ne? Vielleicht haben wir mal Glück. Und wenn genug Leute, ja, einfach mal was riskieren. Also was ich gern einfach mal auf Bundesebene sehen würde, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich möchte einmal auf Bundesebene sehen, wie es die Bevölkerung schafft, und sie haben es ja schon ein paar Mal geschafft, fast, eine Konstellation zurechtzuwählen, bei der die ihre festen Koalitionsversprechen nicht mehr halten können. Wählt den da oben doch mal schwarz-grün hin. Ja? Oder wählt den einfach mal die grün-gelb. Ja, grün-gelb. Ich würde schreien vor Lachen, ja. Ja, na, oder richtig böse, wählt den einfach mal die Linke mit 40% rein, damit die einfach nur da sitzen und sagen, ja. Wir koalieren jetzt hier aber mit niemandem. es wäre eine persönliche Genugtuung, Gregor Gysi zu sehen als Opposition mit einer schwarz-roten Minderheitenregierung. Genau. Zu sehen, dass er nicht Kanzler wird. Ja. Du hättest 4 Jahre lang Spaß. nicht nur das, du hättest wahrscheinlich die beste Politik, die passieren kann, weil das dann müssen sie Konsens machen. Dann geht das, was man jetzt auch aus der Enquete-Kommission teilweise gehört hat, ja, aus den Ausschüssen immer wieder sieht, was die Leute so frustriert, ja, dass Alternativideen, die von der Opposition kommen, die früher übrigens in Deutschland teilweise. Du fängst ja schon wieder an. Thomas, ich beende das jetzt mal. Ich habe nämlich Hunger und wir werden uns nochmal zu einem separaten Ferngespräch verabreden, indem wir ohne Zeitdruck meinerseits über politische Bildung reden und dann vor allen Dingen mal darüber reden, wie du das denn eigentlich wirklich machst, so en Detail. Und können ja mal versuchen, nicht abzuschweifen, sondern, also nicht in die Breite abzuschweifen, sondern vielleicht in die Länge abzuschweifen. Wäre das was? Wenn du das machen möchtest, gerne. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Mitspielen. Mir auch tierisch leid fürs Überziehen. Ja, das ist, so viele Hörer haben wir hier ja nicht, dass das jetzt irgendwie dem öffentlich-rechtlichen deutschen Tonrundfunk großartig wehtun würde, was passiert. Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Mitspielen und einen schönen Abend noch. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. Und das war's dann jetzt auch. Ich habe überzogen. Eigentlich wollte ich diese Sendung ja nur bis kurz vor 22 Uhr machen, um euch dann weiterzuleiten an den Kollegen Markus Richter, der gerade auf Radio Fritz, das findet ihr auf www.fritz.de oder falls ihr in Berlin-Brandenburg wohnt, irgendwo auf UKW, der da gerade den Games Blue Moon macht, also ein Blue Moon über Computerspiele. Das ist genau die Welt, in die ich extremst wenig Einblick habe. Aber immerhin macht er diese Sendung live aus Köln von der, wie heißt das? Ist das die Games Convention? Ist das, glaube ich, nicht. Ich weiß ja nicht mal, wie diese Messe heißt. So wenig bin ich drin. Kann der Chat mir mal sagen, wie diese Messe heißt, bitte? Kann der Chat mir bitte mal. Gamescom. Vielen Dank. Also Markus Richter gerade live von der Gamescom auf www.fritz.de. Der würde sich sicherlich auch über den einen oder anderen Hörer, die ein oder andere Hörerin und vielleicht auch Anrufer und Anruferin freuen. Genauso wie ich. Apropos Anruferin, Frauen mögen diese Sendung anscheinend nicht. Oder haben nichts zu erzählen. Kann natürlich auch sein. Ja, wer weiß, vielleicht haben wir uns ja all die Jahre nur getäuscht. Wobei mich das dann doch sehr wundern würde. Das war der sechste Teil des Versuchs, mit allen von euch mal telefoniert zu haben. Dieser Versuch heißt Ferngespräche, wird weitergehen. Es wird sicherlich dann auch wieder eine Ankündigung für die nächsten Ferngespräche geben. Und zwar auf meiner Webseite. Diese Webseite ist www.rint.de. Das Akronym zu Wer redet, ist nicht tot.de. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Und zum Schluss gibt es dann noch irgendwie ein paar Takte Musik von Aqua Lounge Nummer 5, einem Podcast, beziehungsweise eine Sonderausgabe des Podcasts Machtdose. Da gibt es mindestens einmal im Monat sehr viel frische Musik und Berichte über Musik. Ja, ich mache da Werbung für, weil das macht ein Kumpel von mir. Also machtdose.de ist da die Adresse. Meine Adresse ist vrint.de. Ich bin Holger Klein, wie gesagt, und danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch ein schönes Wochenende. Und falls ihr erst zu Beginn der Woche zum Zuhören kommt, weil es ein Podcast ist, dynamischen Wochenbeginn.